Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Willkommen. Schönen guten Abend. Wer anderen eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurst-Bratgerät. Heute ist der Tag des internationalen Zungenbrechers. International Tongue Twister Day. Und bleibt Brautkleid und so, ne? Ja, jetzt bin ich sprachlos. Meine Zunge ist gebrochen. Die Zunge ist direkt gebrochen. Ach ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ja, Fischers Fritzel fischt frische Dislikes auf YouTube. Der kleine plappernde Kaplan klebt peppige, poppige Pappplakate an die klappernde Kapellwand. Den kannte ich noch gar nicht. Der ist von René Marik. Das ist aus der Spracherziehung für den Maulwurf, aber ich fand den echt gut. Ja, schon wieder eine Woche rum, schon wieder Sonntag, schon wieder die Weltraumaffen, schon wieder auf YouTube. Irre, oder? Wie das jede Woche gleich bleibt. Ja, irgendwie schon. Auf vielfachem Wunsch, ne? Bei Papier bei Demand sind wir wieder da. Wir wollen ja eigentlich nicht mehr, wir haben gesagt. Wir sind raus, aber es ist so wie bei der Pate Teil 3. Nach einer zwei Jahres. Ich bin raus, ziehen Sie mich wieder rein. Nach unserer zwei Jahres Tournee durch die OPEC-Staaten sind wir endlich zurück. Und jetzt hier wieder für euch. Ja, wollen wir einfach anfangen? Dislike. Du möchtest nicht, dass wir anfangen, möchtest damit zum Ausdruck bringen? Daumen hoch, Daumen runter. Also für den YouTube-Algorithmus ist das ja erstmal ganz interessant. Oder haben wir jetzt über Silbischen eingestiegen ins Thema? Oder plappern wir jetzt? Du bist ah, der Mammon ist da. Du bist soeben. Fangen wir da noch nicht an, bevor wir vollzählig sind. Ja. Du bist doch gerade ins Thema eingestiegen. Dann lauf doch mal ein Stück vor und zeig uns, worum es geht. Wer jetzt ich oder wie? Ja, seid ihr denn alle schüchtern? Na, ich hab den Mist eingereicht. Das ist diese Professionalität von ja. Wie vielen Jahren machen wir das jetzt schon? Irgendwie zu dem Thema kann ja, denke ich mal, jeder was beitragen. Ne? Deswegen. Also das ist eine offizielle Mitteilung von YouTube auf dem Official Blog von YouTube. Und es geht um die Situation mit den Dislikes. Ich meine, wir hätten ganz am Anfang auch schon mal darüber gesprochen, als dieser Plan rauskam. Und hatten schon gesagt, dass wir das nicht für eine gute Idee halten. Und jetzt ist die Probephase vorbei und YouTube verkündet, nach und nach werden die Dislike-Zahlen unter allen Videos verschwinden. Das heißt, man hat dann nur noch den Daumen hoch. Man kann weiter einen Daumen runter geben als Nutzer. Man wird aber nicht sehen, mit wie vielen Leuten man gemeinsam der Meinung ist, dieses Video ist scheiße. Wie gesagt, ihr werdet das nicht morgen unter allen Videos haben, aber YouTube wird das nach und nach, denke ich, dann ausrollen, wie man das so kennt, in Wellen und irgendwann werden die Zahlen weg sein. Der Besitzer des Kanals kann selber natürlich die Dislike-Zahlen weiter einsehen. Somit hat YouTube hier einfach nur der Community ein Tool weggenommen und sonst niemandem. Die Community konnte bisher zeigen, mit massiven Dislikes, dass sie mit irgendwas nicht einverstanden ist, was auf YouTube passiert. Natürlich wurde da auch schon von organisierten Kampagnen und dem ganzen anderen Mist gefaselt, der immer kommt, wenn progressive Gegenwind bekommen. Aber im Endeffekt ist es ja dann doch so, dass das ein natürlicher Vorgang ist. Klar, es gibt vielleicht auch ein oder zwei Fälle, wo das irgendwie forciert worden ist. Aber oftmals sind die Sachen halt so cringe, die da kommen, dass du gar nicht anders kannst, als einen Daumen runterzugeben. Und YouTube sagt halt, ja, wir wissen, ihr habt bisher gerne irgendwie diese Daumen-Runter-Zahl benutzt, um zu schauen, wie geeignet ist denn das Video für mich? Finden das Leute gut? Das Thema interessiert mich. Oh, das hat aber ganz viele Downvotes. Das möchte ich vielleicht doch lieber nicht sehen. Dann suche ich mir ein anderes. Das geht jetzt halt nicht mehr. Aber YouTube ist der Meinung, es ist besser so. We know you, that you might not agree with this decision, but we believe that this is the right thing to do for the platform. Und dann kommt das Übliche, wir brauchen eine inklusive und respektvolle Umgebung, wo die Creators die Möglichkeit haben, erfolgreich zu sein, aber sich auch sicher fühlen und sich ausdrücken können. Das heißt, auf Deutsch, das ist ein schöner Persilschein wieder mal für Leute, Scheiße ins Internet zu schaufeln und wenn die Scheiße dann über die Mauer zurückkommt, zu schreien, Hilfe, Hilfe. Ich werde harassed, misshandelt, mir wird Gewalt angetan oder was auch immer. Traurig, ja, damit... Ja, und auch wenn sie jetzt meinen, dass irgendwelche Leute da gezielt rangegangen wären, also so als ob irgendwelche Leute, denen jetzt diese Videos eigentlich gefallen, dann aber auf Dislike klicken würden, weil ihnen irgendwer gesagt hat, dass sie das mal machen sollen oder so. Also... sich nicht mit dem Thema auseinanderzusetzen, ist ja die eine Sache, aber das können sie ja eigentlich kontrollieren. Also sie wissen ja, wer sich diese Videos angeschaut hat und wie weit und so. Das sind ja alles Metriken, die die haben. Dann sollen sie das doch einfach anders gewichten oder so. Ja, es ist doch nur eine Ausrede. Ich meine, welche Videos kriegen denn viele Dislikes? Das hat doch damit auch was zu tun, oder nicht? Ja, gucken wir doch mal, da gab es doch dieses Video. Welche von irgendwelchen großen Propaganda-Videos zum Beispiel kriegen Dislikes. Sag ja, ich mal oder so. Welche von irgendwelchen Firmen und so, ne? Oder auch Werbung, die sie da haben und solche Sachen. Zum Beispiel, ja. Und das wollen die natürlich nicht, das ist klar. Wollen sie dann eventuell nicht so gerne haben, ja. Wir investieren da und dann kriegen wir Dislikes, das geht ja mal. Aber nicht. Ich meine, im Endeffekt. Was ja auch viele Leute angemerkt haben, was wir jetzt noch nicht angemerkt haben, ist, dass man das ja sowieso auch vorher schon ausschalten konnte, wenn man nicht wollte, dass die Leute das sehen, was man für Dislikes hat. Also auch unter dem Gesichtspunkt ist es halt egal. Aber das Einzige ist natürlich... Ja, man hätte eine zusätzliche Option einbauen können, statt eine weniger, ne? Der einzige Unterschied ist natürlich, bisher haben die Leute das gewusst. Ne? Die haben dann gewusst, wenn du das versteckst und haben dann gewusst, dass es halt peinlich ist dir, dass du das nicht angezeigt haben willst. Und das wissen sie dann in Zukunft nicht mehr. Also das ist ja eigentlich der einzige Unterschied, der sich da ergibt. Ja, ich meine, erinnern wir uns doch mal an dieses komische Gaming-Video von, was war das, NDR oder was? Was da wieder von YouTube verschwunden ist. Ja, aber das hatten sie doch, glaube ich, noch gar nicht richtig veröffentlicht gehabt, oder? War das nicht irgendwie so, dass sie das noch gar nicht veröffentlicht hatten und es schon irgendwie dann rausgeleakt wurde oder so, weil es so ätzend war? Aber das sind doch, ich meine, das ist doch völlig in Ordnung. Du meinst jetzt das mit Frau Alter, wo sie da irgendwie so tun, als wäre die belästigt worden, aber in Wahrheit war das nur der Kollege und dann wollten sie da irgendwie so ein Ding draus drehen, so nach dem Motto, aber die anderen haben sich auch nicht gemeldet und gesagt, das ist schlecht und deswegen Sexismus im Gaming. Und sowas sollte Dislikes bekommen, natürlich. Und das sollte auch sichtbar sein, weil das ist ja... Hier hat jemand im Chat, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich sehe es gerade auch nicht, wir entfernen das Social aus Social Media. Hier Max Mustermet war es. Ja, ist auch so das Minimum, was man leisten kann an Gegenrede sozusagen. Und Gegenrede verbieten ist ja auch verboten oder so. Das Slick Euphi empfiehlt. Das können die Leute ja auch alle selber einstellen. Die können ja auch die Kommentare ausschalten und so. Und da wird es wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass man in Zukunft halt die Kommentare sich durchlesen muss. Jo. Das ist dann eigentlich nur mehr Aufwand. Also, es sei denn, es schreibt dann ein Plugin dafür oder so, ne? Dass das wieder da ist, der Like. Über einen anderen Service, ja, das würde natürlich auch gehen. Aber das war ja, kann ich mich noch erinnern, so eine Kontroverse hatten wir vor ein paar Jahren schon mal, dass es irgendwelche Bookmark-Dienste und sowas gibt, wo man dann auch die Sachen bearbeiten kann und da irgendwas reinschreiben kann oder auch einzelne Textstellen markieren auf anderen Webseiten mit einem Plugin und dazu dann irgendwelche anderen Dinge schreiben. Und das weiß ich noch, das war diese eine Dame, die auch gegen GamerG zu viel geschossen hatte, 2G-Regel schon erfüllt. hier die Randy Harper, die sich darüber aufgeregt hatte, dass sowas möglich ist und allen möglichen Microsofts und so, das irgendwie einreden wollte, dass sie doch bitte solche Sachen da irgendwie deaktivieren sollen. Na, irgendwelche Social Bookmarking-Geschichten und so. Haben sie aber nicht gemacht, oder was? Weil ja dann die ganzen bösen Rechten alle kommen und bei ihren Blogbeiträgen und ihrem ganzen Kram da reinschreiben, warum das Käse ist, was die Frau erzählt. Und Ja, ich habe nie wieder was davon gehört, also ehrlich gesagt, von diesen Diensten. Ich weiß nicht, ob die einfach sich keiner mehr drüber aufregt oder ob sie die wirklich irgendwie geändert haben oder so. Kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Weiß ich nicht. Habe ich nie wieder was davon Ja, also es gehört. gab ja von Gab den einen Dienst, der sehr populär war, aber generell gibt es solche Dienste ja schon immer. Wirklich verhindern kann man die ja nicht. Ich denke mal, dass die Leute einfach aufgehört haben, sich drüber aufzuregen, weil es ja auch so ist, dass der normale Internet-Normie, der die Webseite aufruft und auf die Werbebanner klickt, diese Kommentare ja gar nicht zu sehen bekommt. Deswegen ist es für die ja so gesehen nicht das Problem. Also glaube ich, haben die einfach aufgehört, dagegen gegen Windmühlen zu rennen. Und der Hinkelstein hier im Chat sagt, dass der Dislike-Button halt auch den Vorteil hat, dass er keine Beleidigung ist. Und deswegen muss der natürlich sofort weg. Die Möglichkeit, jemandem zivilisiert zu sagen, dass man seinen Content nicht mag, die treibt die Hasszahlen nicht nach oben. Ist doch viel besser, wenn du dann einen angepissten Kommentar drunter schreibst, den der Mensch dann im Netz verbreiten kann. Ja, das ist halt Teil der YouTube-Strategie, auf große Firmenkunden quasi abzuzielen und auf Werbekunden. Und ja, Werbekunden wollen einfach keinen Dislike unter ihren teuren Werbevideos sehen. Und das ist, glaube ich, der Kern des Problems. Die Argumentation ist ja, ne, wie immer, Harassment. Ich meine, wer fühlt sich wirklich durch Daumen runter unter YouTube-Videos harassed? Anita Sarkeesian. Ja, es Ja, ist sehr legal, ne? Frauenhass im Netz verbieten. Von den Machern von Verbrechen verbieten kommt jetzt Frauenhass im Netz verbieten. Ist das nicht eine gute Sache? Findet Ja, ihr stimmt nicht? schon, ne, was der eine sagte. Jetzt, Disliken sind verboten, man muss was unterschreiben und dann ist das Hass, ne? Genau. Komm, wir schauen uns mal das Werbevideo an, das hier kommt, wenn du ein wenig Okay. Ach, herunterscrollst. und dann wird das auch Also. verboten. Guck mal, da ist alles verboten praktisch. Ganz egal. Wir sind hier praktisch die Hände gebunden. Das ist auch Mir dann. fällt direkt schon mal auf bei dieser Seite, dass sie hier irgendwo einen negativen Margin haben, der dafür sorgt, dass hier so ein dämlicher Scrollbalken erscheint. Der Nicht Programmierer nicht schlecht. richtig gearbeitet. Und das ist in Rosa. Ist Rosa nicht so eine stereotype Farbe? Ja, ist doch aber altrosa. Das ist für Also für alte altstereotyp. Frauen oder was? 1370 Punkte statt 1400. Oha, viel Musik. Herzlich willkommen zur Meldestelle Misogynie. Vielzahl modernster Behandlungen. Jeden Morgen starten wir mit dem Hasskreis. Oh, die sind so witzig, ne? Diese Comedy ist immer. Ja, es ist so ein schlimmes Problem. Ne? Wir müssen dringend, es ist quasi Kriminalität, aber ha, Kriminalität. Ha, die Leute leiden. Ha. Habt ihr verstanden, oder? Es ist witzig. Mach jetzt. Der Fuck. Du dicke F***. Warum hat deine Mutter dich nicht abgetrieben? Entscheide dich, wer du bist, oder geh sterben. Ich wünsche mir, dass die endlich ihr Maul hält und mit Politik aufhört, ja? Was ist dein letzter Kommentar, den du überdenken und nicht mehr so schreiben möchtest? Die Spieler Fußball ist doch nur Fame geil. Die muss mal wieder richtig werden. Ja, willkommen beim Selbsthilfekreis Wow. der Strohmänner. Jo. Misogyn ohne Ende. Vorurteile bis zum geht nicht mehr. Ich würde mal sagen, verbieten, also diese Initiative. Genau. Druck ausüben. Verbieten und Mund verbieten. Ne? Druck ausüben. Wir haben die weltweit besten Therapien für affektive Artikulationsstörungen. Legen die Deine Mutter soll. gerade irgendwie nahe, dass die Leute krank sind? So wie die Messerstecher in den Innenstädten? Oder verstehe ich das falsch? Nee, die machen das ja mit Absicht. Also, die sind ja nicht verwirrt. Ja, manche sind psychisch krank und manche sind geistig krank, ne? Das ist ein Die Riesenunterschied. haben Männlichkeit. Lass mal einfach die Männlichkeit ändern. Ist doch easy. Na, na, na. Na, na. Mütter lassen wir hier komplett raus. Was sagen wir? Die sind von Natur aus gut. Kein Hass gegen Frauen Hass im Netz verbieten. Ja. Also dürfen die Frauen keinen Hass mehr versprühen an dem Netz, ja? Das wäre ja cool. Wahrscheinlich, ja. So ist es wahrscheinlich zu verstehen, ja. Ja, fände ich richtig. Ich liebe auch meine große Schwester. Oder wie. Jo. Na, was müssen sie denn dabei bringen? Was jetzt den Frauen, oder was? Ne, den... So, ja, Respekt den, natürlich. Ja. Den Feinden, den Zecken da, den diesen Anhängern von dem Verräter Herrn Goldstein. Die muss man doch hier wieder richtig machen hier. Ja. Haha. Ja, Kampagne, ne? Kannst du nicht mehr disliken, sowas. Belästigt, beleidigt, bedroht. Ganz normal. Das anscheinend die Politik. Ja, ganz normal, genau. Deswegen reden wir ja auch nur von früh bis spät über diese Scheiße. Derweil verdienen Zuckerberg und Co. Ist das eine Chiffre? Zuckerberg? Ich glaube, die wollte nicht so. Globalisten schreiben. Antisemitisch ist es, ne? Sexualisierte Gewalt ist nicht nur ekelerregend, sie verletzt auch die Demokratie, indem sie kluge, kritische und empathische Stimmen zum Sexualisierte Gewalt hier nicht dick gemacht, das verstehe was ich nicht. Was für eine Gewalt? Ja, vor allem, es wird hier über Misogynie, also über Gedanken, die jemand äußert, gesprochen, dann ist es gleich sexualisierte Gewalt. Das ist Das darf nicht so weitergehen. Nein, nein. Und guck mal da, Annalena Rodenberg. Ja, und dann irgendeine Lösung heißt das immer nur, das muss weg, ne? Weg. Weg heißt dann immer verbieten. Und dass auch Gewalt ist, das realisieren die Damen leider gar nicht. Und guck mal, die Tante haben sie auch gleich eingebaut. Die sogenannte Whistleblowerin. Ja. Unsagbar. Ach, guck mal, Chebli. Hate Speech ist digitale Rolex Gewalt. Chibli. Frauen werden beleidigt, bedroht. Sieht man das? Und wurden tot gemacht. Alter, die hat so viel Unsinn schon geregelt und dafür so viel Gegenwind bekommen und ist immer noch nicht still. Die Theorie scheint mir nicht schlüssig zu sein. Also nicht, dass ich will, dass sie still ist, aber nach ihrer eigenen Theorie müsste sie schon Social Media verlassen haben, oder? Und hat man ihr nicht sogar mal von der Partei aus nahegelegt, sie soll nicht so einen Unsinn reden? Naja. Außerdem ist sie ja auch in der Nähe von diesem ganzen Krempel da mit Juma und diesen ganzen Initiativen da, wo ja auch die Dingenskirchen da im Umfeld hier, Frau El-Hassan und so. Ungefragte Dickpits. Bigs sind Gewalt. Das ist auch wieder ein Text hier, ne? Das ist richtig. Der wird mal mit dem Schwengel bedrängt. Wirksame Gesetze, konsequent entgegentreten. Genau, wir können gar nicht genug Gesetze haben, um irgendwelche nicht näher bestimmten Dinge konsequent entgegenzutreten. Du bringst aber auch nicht auf die Kette, selbst wenn das jetzt so eine asoziale Gruppe Männer war, da mit denen zu reden. Ernsthaft sozusagen. Ich meine, selbst wenn es nur eine Schauspielerei ist oder so. Ja. Aber es ist so genau das, was fehlt. Dass man dann innerlich sich auseinandersetzt und stattdessen irgendwie einfach Hass und Gewalt schreit. Sie sehen ja nichts Inhaltliches. Sie meinen ja, die sind halt Verschwörungstheoretiker. Die sind ja der Meinung, dass die Leute irgendwie sitzen und sich denken so, ja, eigentlich ich muss mir jetzt was überlegen, um die Sausahn irgendwie fertig zu machen. Also entweder schicke ich ihr einen Dickpick oder weiß ich noch nicht, aber irgendwas muss ich mir ja überlegen. Genau, das heißt, sie gehen davon aus, dass es sich das eh nicht lohnt, sozusagen mit denen zu reden, weil die eh unverbesserlich sind oder so. Aber irgendwas haben sie doch. Ich meine ja, es ist eine Strategie, ne? Die sind ja, das ist ja ihre Position. Die sind ja der Meinung, das ist alles eine Strategie und das ist alles Gewalt halt eben, dass sie da und das ist halt auch etliche Leute, die da irgendwie Gewalt machen und deswegen müssen wir einfach die Gewalt verbieten und die Menschen leiden, gibt uns Macht und dann wird das schon alles was werden. Das kann ja nicht in irgendeiner Art und Weise falsch sein oder so. Ja, nur ich nehme an, dass das im Prinzip das ist, worauf dann, ja, wenn sowas mal ein bisschen größer wird, dann kommt die Bild-Zeitung wieder und verlangt Kommunikation oder Konversation darüber oder so, und dann wird dann, sind sie wieder stille. Ne? Aber es heißt ja nicht, dass das trotzdem nicht nach vorne gepeitscht wird. So. Pro Quote Medien. Ja, ja. Auch super. Also das ist kann auch man ein auch Troll. Überhaupt nichts dran auszusetzen haben. Ne? Es muss Gewalt sein, wenn man das falsch findet. Ach, und Frau Riedel, ja, von der FDP, super. Wir haben sie alle, das zeigt das, ne? Wir gehören alle zu uns, wir haben sie alle im Boot. Wird auch umgegendert, ist auch super. Das macht richtig. Gesetze dürfen außerdem nicht so gemacht sein, dass Autokraten sie liebend gern kopieren, weil sie damit unliebsame Stimmen mundtot machen können. Ann-Kathrin, Entschuldigung, was hast du, und das sage ich nicht, weil du Frau bist, aber was hast du mit so einem Verständnis in der Politik zu suchen? Wie willst du das denn machen? Das ist die eierlegende Wollmilchsau, die du forderst. Ja, das ist lächerlich. Das ist die Dame, könnt ihr euch noch erinnern, vor ein paar Monaten, da hatte ich hier, bei dir auch für die Stiftung für die Freiheit, die sogenannte, da Sachen publiziert. Und das war dieser Artikel, den sie da hatte mit diesen ganzen Quellen, Buzzfeed und diesem ganzen Shit. Und das war auch so ein Ding, so nach dem Motto, ja, ist doch kein Problem, wir müssen einfach nur aufpassen und die Sachen so... halt, ne, dass es nur gegen das Böse irgendwie ist und tralala. Kuckucksheim. Also es geht einfach nicht. Und das sehen diese Leute aber nicht ein. Es ist halt so, ja, bla bla bla, Gewalt hier, die ist da, aber die Autokraten, ja, also, sorry. Es ist halt alles scheiße so. Man braucht konkrete Dinge so, aber das kriegt er ja alles nicht hin. Für euch ist das ja schon konkret, wenn man sagt, ja, der Hass halt eben. Der Hass darf ja nicht sein. Der Hass halt, aber nicht die Autokraten. So, nur den hässlich. Hass. Ich bin so hässlich. Wir machen halt den richtigen Hass jetzt hässlich. Und nur nicht den schlechten Hass und alles. Das knüpft so ein bisschen an diese Obrigkeitsgläubigkeit. Ach, guck mal, Foto Professoren. 1. Professoren nach vorne steht mit Begründung oder so. Hatten wir das? Ja, Foto 1 war einer von den Unterstützern von dieser, mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Auch so, wir hatten letzte Woche auch so eine Plattform und da war Foto 1 auch dran beteiligt. Okay. Wer heutzutage Habermas zitiert, der hat aber eh ein Problem, oder? Ja, das ist vor allen Dingen, das ist halt dieses Ding, ne, mit der gewaltfreien Kommunikation, die natürlich auch nur darauf hinausläuft, also so interpretiert werden kann, dass wir halt nichts hören wollen, was in irgendeiner Art und Weise unsere Position als wertgeschätzt, keine Ahnung wie was, ne? Also das kann ja nicht sein, dass irgendwas, was wir tun, falsch ist, weil dann sind wir nicht mehr wertgeschätzt und damit ist es dann gewaltbehaftet, wenn man uns das so sagt und bla und blub. In denen sich zunehmend Frauen, POC, LGBTQI plus zurückziehen, das ist einfach gelogen. Weil diese ganzen Leute, die uns die Ohren voll heulen von früh bis spät auf Twitter, sind alle noch da. Ob Marco Mohanbe, ob Mohammed Amjahid, ob Hengame, ob alle. Niemand von denen lässt sich einschüchtern oder irgendwas. Die wissen, glaube ich, ganz genau, dass es Gegenwind gibt, wenn man Scheiße erzählt. Aber sie haben halt irgendwie eine Möglichkeit gefunden, aus der Scheiße dann auch noch Geld und Macht zu machen. Soll ich mich und mich wieder postwendend beschimpfen lassen als ahnungslose, / dumme Journalistin, / Praktikantin? Naja, keine Ahnung, was hast du denn da geschrieben? War es irgendwie, ist das der Kapitalismus tötet uns alle und wenn wir jetzt hier nicht dies und jenes, dann sterben wir alle, weil wieder das fünfte Geschlecht nicht das sechste ist und im dritten Haus mit dem, oder was? Ja, wir sind alle zum Gymnasium gegangen und glauben, wir wären schlau oder so. Wenn dann einer kommt und sagt, du bist aber dumm, was du da gesagt hast, dann glauben wir das vielleicht nicht. Weil so kommt mir das ein bisschen vor. Als wenn sie das völlig aus der Luft gegriffen findet, dass jemand was dumm finden könnte von ihr oder ahnungslos. Das Internet ist aber wie die Demokratie für alle da, ja. Und das zeigt auch mal wieder eure Demokratievorstellung. Nämlich Demokratie ist, wenn wir hier die Macht haben und es genauso läuft, wie wir uns das vorstellen. Weil in Wahrheit, und das müsstet ihr eigentlich auch wissen, ist es ja so, dass dieser demokratische Prozess eben nicht davon abhängt, dass die Leute von irgendwas Plan haben. Ihr könnt auch die ganze euch 4 Jahre lang mit nichts beschäftigen und trotzdem zur Wahl gehen und irgendwo ein Kreuz machen. Ihr könnt auch die Augen zumachen und per Zufall irgendwo ein Kreuz hin machen. Das ist auch nicht illegal. Also, oh, meine Güte, ey. Und genauso müssen die Leute auch im Internet nichts erzählen, was alles Sinn macht und durchdacht ist und weiß ich nicht was. Das ist nicht eine Voraussetzung dafür. Und das ist auch kein Hass, wenn man irgendwie meint, dass das, was irgendwer behauptet, ahnungslos und dumm ist. Weil das behauptet ihr auch ständig von allen möglichen Sachen. Da braucht man... Also das ist doch das Standardding von wegen so, ja, hier, wir sind so klug und ihr seid alle blöd. Und das ist ja dann auch nicht Hass. Und die Frau Raphael von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Oh, wer hätte es gedacht, dass die da auch ihre Finger drin haben. Ja, es geht eigentlich auch mal weiter, weil die... digitalen Raum politisch äußern, jeder, der sich politisch äußert, kriegt von irgendwem auf den Deckel. Das ist immer so. Wir können nicht länger hinnehmen. So ganz ohne Widerworte kriegt man nichts durch, ne? Dafür müssen wir jetzt Misogynie entgegentreten. Vereint, solidarisch und entschlossen. Freundschaft! Ja, ich meine, was habt ihr die ganzen Monate bis zur Bundestagswahl mit Hans-Georg Maaßen gemacht? Wenn das jetzt eine Frau gewesen wäre, dann wären diese ganzen Sachen, die ihr alle behauptet, könntet ihr dann über den auch sagen. Das ist ja alles nur hier, die wollen nicht, dass er sich äußert und es werden irgendwelche Sachen aus dem Zusammenhang genommen, der Mundtot gemacht. Ja, die Argumentation ist auch für Männer verboten, ne? Das ist klar. Das naja, da bietet sie sich halt nicht an, weil sie ja in ihrer Verschwörungswelt halt eben meinen, dass das alles eine Strategie und nur ist, weil das ja Frauen sind und es geht überhaupt nicht darum, was die sagen, es geht überhaupt nicht darum, welche Positionen die vertreten. Nee, das ist alles nur Strategie und bla bla. Und ich meine, ne, also genauso wie mit Timon und hier Bumba. Sarah Lee Heinrich. Das war ja auch so dieses nicht. Ding. Ne, also deswegen, ich habe das ja als es darum ging auch die ganze Zeit gesagt, dass dieser Timon halt genauso schlimm ist wie die. Das Einzige ist halt eben, dass er noch nicht solche catchy Zitate wie eklig weiße Mehrheitsgesellschaft gebracht hat. Aber wenn man ihn fragen würde, ob er das auch so sieht, dann würde er bestimmt nicht sagen, nee, die Mehrheitsgesellschaft ist total toll und die als eklig weiß zu bezeichnen, das würde ich aber nicht so sagen. Nee, er würde garantiert sagen, ja genau, es ist alles eklig weiß, der Kapitalismus ist unser Übel und ich gehe mir jetzt ein MacBook kaufen. Ärgert mich nicht. Also, ein das Gesetz? Hat auch nichts mit dem Geschlecht zu tun. Das hat was damit zu tun, wie die Leute drauf sind. Ein Gesetz gegen diese Hater schützt uns alle. Hm. Citation needed. Ja, die Ortgis labert auch immer den größten Blödsinn. Völlig sinnbefreut und rücksichtslos. Frau von Herrn Schröger. Naja. Hol mir mal eine Flasche Bier. Ja, und auch bei der Sache halt wieder, ne, also wie sie den Schröder damals durch den Kakao gezogen haben, das, und der war auch Trump-Level, also tut mir leid, definitiv, ich kann mich da auch dran erinnern, ich bin alt genug, das sind wir ja alle, ne, also der hat so viel Scheiße geredet und der war Hauptzielscheibe von Satire über Jahre hinweg. Und also viel, viel mehr als eine Angela Merkel. Ja, absolut. Und das droht denen auch wieder, wenn, was weiß ich, so ein Merz oder so drankommt, tatsächlich bei der CDU. Also im Merz besonders, den Röttgen kann wahrscheinlich auch. Ja, das wäre dann aber dann halt eher, also die sind halt ganz andere Leute als der Schröder. Also der Schröder hat das ja, der hat es sich ja im Endeffekt verdient. Auch diese Sachen, weil, wie gesagt, das war halt auch so ein Trump, der Schröder. Und die tun jetzt alle so, als wäre irgendwie der Trump halt so ein neues Gezücht irgendwie. Aber im Endeffekt war der Schröder auch genauso schlimm. Und bei Merz oder bei irgendwelchen anderen Leuten, da würden sie es halt machen, wirklich als Strategie, was sie ja sonst immer denken halt. Und mit ihrem Hülle, die alten Männer kleben an der Macht. Ihren ganzen Gift und Galle da spucken. Das wär das Ding, warum wir es machen würden. Das wäre. Ich finde es immer geil, dass, wenn es heißt, wir müssen moderner werden, dann brauchen wir Frauen, als wenn die jetzt moderner werden. Ja, genau. Das ist das iPhone, das neue iPhone halt. Ne? Also früher gab es halt keine Frauen. iPhone ist weiblich. Ne? So. Da hatten wir alle noch eine Strippe und jetzt. Jetzt ist halt modern so, ne? Und es gab ja auch nie Frauen, die gearbeitet haben früher, ne? Auch zu der Zeit, als selbst die Kinder auf dem Feld waren oder so, ne? Da waren halt die Frauen auch nicht da, ne? Nach deren Leseart jetzt plötzlich, die sind halt irgendwie in der kleinbürgerlichen Welt nach dem Zweiten Weltkrieg. Da beginnt deren Geschichtsschreibung so, ne? Und das ist das Einzige, was sie sich angucken und dann irgendwie meinen so, ja, das war früher, in den 50er Jahren halt. Und ich finde das ja auch immer so lustig, wenn sie irgendwie meinen, irgendwie sexuelle Freizügigkeit wäre irgendwie so ein längst überkommenes von vorvorgestern oder so und hätte irgendwie was mit Prüderie zu tun dann oder wieder oder so. Also das verdrehen sie ja auch schon wieder komplett. Das ist für die halt auch irgendwie so Sachen von vorvorgestern, anstatt irgendwie zu sehen, dass ja diese ganzen sozialen Bewegungen, auf die sie sich ja irgendwie berufen und die sie irgendwie in ihrer Folklore da drin haben, das sind ja eigentlich diese Sachen, wo diese Dinge überhaupt aufgekommen sind. Aber das ist jetzt plötzlich auch alles von gestern und stattdessen brauchen wir Leute mit Kopftuch. Die sind für den Fortschritt, ne? Also, es ist so verdreht, diese ganze Weltsicht von diesen Leuten. Es geht echt nicht verdrehter. Also, unten ist oben und Liebe ist Hass und alles ist anders und das ist wirklich schräg. Irgendwelche Stiftungen. Überfällig ist das. Also wenn du jetzt noch mal ein Stück runter scrollst. Vivian Wolf, Schauspielerin. Oh Mann. Komponist. Das ist bald am Anfang, ja. Okay, wenn du jetzt mal runter scrollst, kommen noch so in so einem Blog so 10 Forderungen. Aber hier kann ich jetzt direkt der Politik noch mal meinen vorgefertigten Text schicken, ja. Juhu. Der Widerwille der Social-Media-Plattform, entschlossene Maßnahmen zur Verringerung von digitaler Gewalt gegen Frauen. Das sind Variablenbezeichner, was ihr habt. Das ist nichts Reales. Das ist nichts Festes. Hat reale Auswirkungen. Ja, ja. Klar, ich meine, kannst du dein Geschlecht auch frei wählen, ne? So sehen. Hat Auswirkungen auf die Geschlechtergerechtigkeit. Das kann man überhaupt gar nicht bearbeiten. Das ist nur lesen hier. Ich würde jetzt mal noch ein Dollarzeichen hinzufügen als Variablenbezeichner. Mit freundlichen Grüßen, your name will go here. Jetzt abschießen. Nicht nur die Opfer selbst, sondern auch die Meinungsfreiheit, die Gerechtigkeit und die Demokratie durch die Geschlechtergerechtigkeit. Auch geil, dass die Meinungsfreiheit wird hier ja öfter jetzt erwähnt im Zusammenhang damit, dass das ein Schutz für die Meinungsfreiheit sei, wenn man Leuten irgendwie verbietet, eine gewisse Gruppe Menschen kritisch zu oben ist unten, ne? So gesehen, das stimmt schon. Ja. Und der Absatz davor. Schluss damit. Wir wollen nicht, dass die Menschen leiden. Gebt uns Macht. Das ist kein rechtsfreier Raum, den Frauenhasser, Propagandisten und Profiteure beherrschen. Ja, und aber auch kein rechtsfreier Raum, den Männerhasser, Propagandisten und Profiteure beherrschen. Weißt du, wir haben da keinen Bock auf beides. Im Absatz davor stand, dass die Frauen zum Schweigen gezwungen würden. Ja, gewaltsam praktisch. Also, was? Wie denn im Internet? Ja, also. Du hast ja gesehen, wie die Quattro-Milf gelitten hat. Oh, nee, habe ich nicht gesehen. Habe ich mir nicht angeguckt, aber. Die hat gelitten, also sicher für 50.000 oder so. Wenn du noch weiter runter scrollst, jetzt kommen die tollen. Aber sie wollen kluge Regulierung, ja, dann bin ich ja beruhigt. Klar. Die werden dann klug. Das bewahrt uns vorm Totalitarismus. Das ist ja ganz bestimmt. Das ist ja super. Ganz bestimmt. Ich dachte, die werden dumm, aber die haben gesagt, klug. Ich hätte jetzt ein für die Plattform verpflichtender Datenzugang für Leute aus den Medien. Aha. Mhm. Aha. Ja klar, ich würde auch alle meine Firmengeheimnisse mit Leuten aus den Medien. Politik und Zivilgesellschaft. Ja, die Linkspartei und irgendwelche NGOs sollen auch Zugang haben. Mhm. Informationen abgreifen und an die Bewegung weiterleiten. Wa? Ich glaube auch. Aber klug. Und für die Meinungsfreiheit und die Geschlechtergerechtigkeit. Tolles Artwork, super, also wirklich tolles Artwork. Ihr habt euch echt Mühe gegeben. Oh mein Gott. Mehr Verantwortung der Plattformen. Eine europäische Plattformaufsicht. Ja, super. Am besten zentral im Wahrheitsministerium der Europäischen Union. Da machen sie dann die Ergänzung Aufsicht, die der Aufsicht. Schutzziele beim schwarzen Auge. Nee. Nee, das ist der Digital Service Act. Kommen wir auch später noch zu. Ah, ja. Nee, das heißt, das schwarze Auge, das ist schon immer DSA. Ich meine, was kommen die jetzt mit Digital Service Act um die Ecke, wo es das schwarze Auge schon seit 1982 gibt? Ja, das ist ihr neuer Lieblingsknüppel auf jeden Fall. Noch einfachere und verständlichere Meldeverfahren. Also noch, also du sollst nicht mehr nur draufklicken und sagen, ich fühle mich beleidigt, sondern noch einfacher. Einführung von sexualisierter Diskreditierung als neue Meldekategorie. Wie viele neue Meldekategorien werden wir sexualisierte Diskreditierung? Ah, die hat bestimmt kleine Bö-Bö-Bö. Das ist sowas, ne? Wie wär's, wenn wir noch finde ich klasse auf jeden Fall. Sachen sexualisierte Diskreditierung finde ich super. Dann jetzt jeden sperren in Zukunft, der irgendwen Incel nennt oder wie bei Twitter. Oder Pimmel. So. Ja. Nee, aber ich glaube, Incel wird halt wie immer. Also, das ist wie wenn dich jemand auf Twitter einen Nazi nennt. Das ist ja offensichtlich auch nicht das Problem. Also, da wird wie immer mit der Goldwaage gearbeitet werden. Ausbau der Bearbeitungsprozesse von Meldungen ist so viel wie gebt uns Arbeitsplätze, gebt uns, lasst unsere Experten daran. Schnellere Entfernung von Meldungen und Sanktionen gegen die UrheberInnen. Schnellere Entfernung von Meldungen und Sanktionen gegen die UrheberInnen. Verpflichtende dazu? Verstehe ich nicht. Mach mal auf. Ja, ist doch alles klar halt. Ne? Einfach schnell entfernen. So ist doch alles klar. Ah ja, einfach schnell entfernen, genau, einfach und nicht einfach hingucken, einfach aber weg nicht damit. Nicht autokratisch, sondern klug und ja, und auch nicht Sonnen, so, dass andere Diktatoren nacharbeiten. Klug und schnell und ohne, dass wer Geld verdient und mit Zucker obendrauf. Effektive Strafverfolgung bei Verstößen gegen Persönlichkeitsrechte im Netz. Wie, was genau? Ich meine, also wir haben doch da jetzt schon, wir haben doch Regeln dafür, oder? Personell und sachlich besser ausgestattet und sensibilisiert werden, um dieser Gewalt entgegenzuwirken. Ja, das ist natürlich nur gegen Frauen richtet. Denkt immer dran. Im Netz werden keine Männer beleidigt, im Netz werden keine Männer irgendwie. Ein umfassendes digitales Gewaltschutzgesetz. Ja, ist halt klar so, ne? Weil aber klug. Es gibt den Islam gibt es nicht, aber diese Gewalt, der müssen wir entgegenwirken. Ein umfassendes digitales Gewaltschutzgesetz. Kinder, könnt ihr mal kleinere Brötchen backen? Schnelle und vereinfachte Klagemöglichkeiten für Betroffene bei Zivil. Warum sollen die schneller und einfacher sein? Sowie die Ausweitung der Förderung für Aufklärungsberatungs- und Schulungsprogramme zur Abwehr digitaler Gewalt. Gebt das uns Geld. Gehört vielleicht einfach zu Stiladjektive, um sich zu werfen. Gebt uns Geld, gebt uns Macht, ja. Uns am besten Geld. Alles streichen so. Ich meine, braucht man ja alles nicht mehr. Ne? Hier Schwangerschaftskram und so können wir alles streichen aus dem StGB. Aber stattdessen kann sich die Polizei nur um die Sachen kümmern. Das wäre auch kein Profiling dann mehr und kein Rassismus mehr strukturell. So. Wir machen einfach, der ganze Staat kümmert sich nur darum, dass irgendwelche Leute da ihre Ansichten geschützt haben und man gegen die nichts mehr sagen kann. Ja, also was ist dann aber weg, ne? Aus dem Netz. Einführung eines verpflichtenden Daten. Ja, klick das auch nochmal auf, bitte. Nur durch eine verpflichtende Programmierschnittstelle kann das Ausmaß digitaler Gewalt bewerten, beobachtet werden. Vertrauenswürdige Expertinnen aus Wissenschaft, Medien und Zivilgesellschaft hätten so die Möglichkeit, die Verbreitung und Nutzung digitaler Medien, systemische Risiken und zugrunde liegende ökonomische Interessen zu untersuchen. Und die Zivilgesellschaft guckt halt dummerweise in Deutschland, die organisierte Zivilgesellschaft guckt nur in eine Richtung. Und der traue ich nicht zu, hier gerechte Urteile zu treffen. Tut mir leid, Jungs. Ja, und vor allen Dingen Leute, die davon abhängig sind, dass es so viel Hass gibt, sollen bewerten, wie viel Hass es gibt. Mhm. Da wird auch kein Fall rauskommen, dass es immer mehr Hass gibt. Und man immer mehr Geld braucht und Macht. Und dann kommen die üblichen Talking Points, halt aus den üblichen EU-Studien. 93% der jungen Frauen betrachtet Hassrede als besonders problematisch. Okay. Ja, also ihre Propaganda war relativ erfolgreich, könnte man sagen. Und hier haben wir nochmal, wer da so dahinter steckt. Frauenrat, Pro-Quote. Frauenrat, Pro-Quote, Hate-Aid und Reset. Reset ist so ein internationales Ding in die Richtung. Die werben dafür, dass die gesamten, dass das Internet brauche einen Reset, also einen großen, also ich, verdammt, jetzt bin ich gleich wieder verschwunden. Also ich sage aber sowas auch ungern, so grundsätzliche Sachen, aber ich habe schon den Eindruck, dass man so ein bisschen den Spaß verderben will am Internet, dass das einfach zum Arbeitsnetz werden soll, hauptsächlich. Peng. Ja, Geld verdienen. Genau. Und raus mit diesem Blödsinn. Ne? Dem Kinderkram und so. Mit diesen, was soll das denn hier? Ja, sind wir im wilden Politik, Westen. Politik der Pressemitteilung. Ne? Also Demokratie von hier ist unsere Pressemitteilung, Kommentare geschlossen, Dislikes ausgeblendet. Genau. Verlautbarung. Und wenn dann doch Kommentare dann zur Not per Misogynie Zivilgesellschaft 300 hier. Folgende neuen Regeln haben wir gerade an die Scheune geschrieben. Das war schon immer so. Bitte befolgen. Aber nicht autokratisch. Klug. Immer klug, ja. Ach, Judith Seven Spaß hat, könnte ich wetten. Weiß ich nicht genau, da glaube ich nicht dabei. Unter, ja. Ja, okay. Diesmal, ja, im Auswärtigen Amt, da hatten sie doch schon mal so eine Kampagne, die so ähnlich aufgebaut war. Ja, ich glaube, das ist, liegt auch daran, weil dieses Gleichstellungsbüro jetzt halt auch immer regelmäßig halt irgendwelche Dinge da wieder aushängen darf. Ne? Also die haben halt, das ist halt deren Job. Ne? Die problematische Sachen sehen ist halt deren Job. Das ist halt diese Geschichte, dafür gibt es die ja. Ne? Also das ist ja ihr Auftrag. Mhm. Dass sie halt eben den Leuten, die da arbeiten, sagen, warum die Männer unser Unglück sind. Aber es ist eine super Idee und wird auf jeden Fall zu mehr Gerechtigkeit führen, weil ja die Zahlen nicht passen und unsere Pimmelzählung hat halt ergeben, es sind zu wenig oder zu viele Pimmel und deswegen müssen wir und es gibt ja auch zwischen Menschen Gewalt und die müssen wir einfach beenden. Und das liegt natürlich an irgendwelchen Strukturen. Und dann klären wir doch die Leute mal drüber auf, dass halt die Männer unser Unglück sind. Ja, und die Verantwortlichen, beziehungsweise die Leute da im Auswärtigen Amt, die zucken nur mit den Schultern und sagen, die sind halt unabhängig oder so. Ne? Männlichkeit ist ein fragiler und krisenanfälliger Zustand. Ach genau, den blöden Pol haben sie dazu befragt, ne? Glaube ich. Aber das kann man alles sagen, aber irgendwas mit Frauen und Hormonen oder so ist Hassrede, ne? Männer seien auf dem Feld der Sexualität gegenüber Frauen einer fremden Kontrolle unterworfen. Der Wunsch von Männern nach Autonomie und Erhabenheit entspreche einer trügerischen Illusion, weswegen Männlichkeit ein fragiler und krisenanfälliger Zustand sei, der bei Konflikten, die immer auch als Krise der Männlichkeit erlebt werden, notfalls mit Gewalt repariert werden müsse. Ja, das ist der Pol, der hat eben nur den Hammer, ne? Und dann ja, aber ich stell dir doch mal vor, ich würde da jetzt irgendwas einsetzen. Neger. Zum Beispiel. Der Wunsch von Frauen nach Autonomie und Erhabenheit entspricht einer trügerischen Illusion. Bei Konflikten, die auch immer auch als Krise der Männlichkeit erlebt werden. Wie verkopft kann man sein? Ich meine, dann Krise, alles irgendwie wenn ich in Gewalt Krise einordnen, in meinem ne? Leben habe, dann muss die doch nichts irgendwie. Es ist so Und es gibt auch keine Frauen, die bei einer Krise in ihrem Leben versuchen, mit stiff upper lip und irgendwie da durchzukommen. Ne? Gibt's nicht. Ja, vor allen Dingen falten sich zusammen und gehen ins Frauenhilfszentrum, wenn die eine Krise haben und beten zur großen Göttin oder was. Kauen sie in die Küche zusammen. Es ist vor allen Dingen ja auch so lösungsorientiert, ne? Es ist so lösungsorientiert, wenn ich sage so, ja, ihr seid halt kaputt so, ne? Und fragil. Da ist die Lösung ja quasi schon gegeben, ne? Da weiß ich gar nicht, ich sehe überhaupt gar keine. Und gleichzeitig importiert man Unmengen Männer im zeugungsfähigen Alter aus Gesellschaften, wo Frauen im Endeffekt die unteren Stufen der Pyramide nur bewohnen dürfen. Ne? Ja, und verändert das Gefälle oder halt das Gefüge der Anzahl zwischen Frauen und Männern in der ganzen Generation. Wenn das nicht nach hinten losgeht, weiß ich auch nicht. Und wenn man dann gleichzeitig auch noch den autochthonen Mann irgendwie in die Ecke stellt ständig, dass der irgendwann auch überhaupt keinen Bock mehr hat, irgendwas zu machen. Warum auch? Wenn man sowieso der Arsch ist am Ende, der rassistische, toxische, der Frauen im Internet auf unkluge und autokratische Weise den Mund verbieten. Mit obszönen Witzen. Obszöne Witze, obszöne Witze. Ja, sag ich dir, der Pole macht alles. Alter, was soll denn so jemand wie Fips Asmussen oder so machen? Ja. Beabsichtigte Auslöschung der Frau als Subjekt. Was ist mit Mario Barth zum Beispiel? Der macht doch nur, hat damals nur Witze über seine Frau. Der möchte auch am liebsten seine Ilse auslöschen und töten. Der muss auch irgendwie dann weg oder was, oder? Witze sind eine beabsichtigte Auslöschung der Frau als Objekt. Mama. Ja, vielleicht müssen wir uns die Programme vorknüpfen. Auf dem Bällebad, bitte. Ich halte es nicht mehr aus. Das reicht nicht, die Auslöschung als Subjekt. Wir müssen Frau als abstraktes Konzept auslöschen. Nur noch Männer. Nur noch Männer. Das wollen wir doch. Das aber doch gerade von der anderen Seite, Price. Frauen als Konzept auszulöschen. Erinnerst du dich nicht an Personen mit Uterus und so? Ja, sollten die doch selber, ne? So. Auch so eine Erinnerung. Ja, sitzen die ganzen Gleichstellungsbeauftragten und machen dann irgendwelche Kampagnen in ihren Ämtern oder Firmen oder so und streuen da im Prinzip so Zwiespalt, oder? Dabei fällt die Frage, wie die Gleichstellungsbeauftragte ihre Aufgaben wahrnimmt, in ihre alleinige Verantwortung. Die Gleichstellungsbeauftragte ist in der Ausübung ihrer Tätigkeit weisungsfrei. Das heißt, sie ist in ihrer Amtsführung unabhängig. Das heißt, wenn sie sich entscheidet... Bullshit, so groß wie er nur sein kann. Das heißt, wenn die Bock hat, irgendwie lieber ihren Charakter bei World of Warcraft zu leveln, ist das auch in Ordnung, oder was? Wenn es der Gerechtigkeit dient. Ja, tut's ja. Ja. Sie spielt ja Allianz. Ich meine. Ja, und sie macht nichts anderes in der Zeit, ne? Warum auch? Ich meine, sie ist ja in der Ausübung ihrer Tätigkeit weisungsfrei. Das wäre ja schön, das würde ich ihr direkt nahelegen, das doch besser zu tun als sowas hier. Das wäre auch lösungsorientierter auf jeden Fall. Also. Ja, ich denke trotzdem, das ist irgendwie ist eigentlich nur ein Ausschnitt aus dem, was insgesamt so in den Amtsstuben in Deutschland passiert. In der Beziehung. Ja, das ist ihre strukturelle Scheißmacht. Das ist ihre strukturelle Diskriminierung. Das ist ihr strukturelles gegen alles Anreden und so, was sie sonst immer beklagen. Und das beklagen sie ja, damit sie solche Sachen sich dann schaffen können, um das dann wirklich zu betreiben, was sie vorher schon beklagt haben. Das ist halt die Projektion dahinter. Ja. Und es ist ja, und dann halt auch dieses Ding so, dass man es entweder man findet es geil oder man ist fragiler Hasser und was weiß ich nicht was. Ne? Also, das gehört halt auch mal mit dazu. Oder man wird von starken Frauen eingeschüchtert. Das ist auch immer gern genommen. Ja, nur es ist doch irgendwie sinnlos. Ja, die sind so stark, die können alles selber. Das deswegen brauchen sie auch über ihren Arsch hinterhergetragen und 1000 Sonderregelungen und. Nicht weisungsbefugte Menschen, die in ihrem Auftrag handeln und was weiß ich nicht, was alles. Aber ja, es ist alles gleich und es gibt keinen Unterschied. Außer, dass wir halt 1000 Unterschiede machen müssen, weil Logik. Weil empfindlich und so. Hass. Ja, ja, sing it with me. Nein heißt nein. Na, na, na, na, na. 5 Jahre später, nach der tollen Gesetzgebung, die wir ja auch schon öfters behandelt haben. Ja, das ist ja die Reform des Sexualstrafrechts gewesen, wo im Endeffekt dem Tatopfer auferlegt wird, dass es erkennbar einen entgegenstehenden Willen äußern muss. So, das war das Nein heißt Nein. Ja, es wurde von Anfang an ja schon kritisiert, dass nicht genug Leute mit einbezogen wurden, dass irgendwelche Beratungsgremien, die Gutachten dazu erstellt hatten, gar nicht angehört wurden, wo der Gesetzgebungsprozess erfolgt wurde. Und jetzt 5 Jahre später hat hier, gibt es hier mal eine kleine Zusammenfassung, wie das Gesetz in der Praxis halt im Endeffekt die Dinge verbessert hat oder verschlechtert hat. Ja, wer hätte es gedacht, es hat die Sache nicht wesentlich verbessert. Das, was es tun sollte, hat es auch nicht geschafft und die Realität hat es auch nicht verbessert. Ja, heißt. Und Sie sagen ja schon richtig, was halt Phase ist, nämlich Kölner Silvesternacht. Das ist der einzige Grund, warum es gekommen ist, weil dieses Gesetz war ja beerdigt, wenn ich, möchte ich euch nochmal dran erinnern, das war tot, das war weg. Da haben alle dazu gesagt, dass es nicht nötig ist, außer halt eben die Linkspartei, die Grünen, die jahrelang gemeint haben, oh, wir brauchen das unbedingt, wir brauchen das, wir brauchen das. Und dann kam diese Kölner Silvesternacht und unsere Politik sah aus wie unfähig. Und dann haben sie die Scheiße da blinder Aktionismus aus dem Mülleimer wieder rausgefischt. Und dann ist das einstimmig durch den Bundestag gegangen. Ein Gesetz, was wenige Monate zuvor noch direkt im Mülleimer gelandet ist, ist dann einstimmig durchgegangen. Und alle haben so getan, als wäre es sinnvoll und nötig und überfällig und was weiß ich. Ich weiß noch, wie der Maas gesagt hat, dass es so dringend und wichtig wäre, dass man das unbedingt vor dem Ende der Legislaturperiode durchkriegen musste. Und das ist diese Geschichte gewesen. Und das andere, was sie da haben, ist Gina-Lisa Lohfink. Diese Sache, wo der... Was hat das in dem Zusammenhang überhaupt da drin zu suchen? Naja, in dem Zusammenhang, ja, dass sie da damals das auch Stimmung gemeint haben, dass es angeblich ja deswegen nötig ist und dass man es deswegen machen muss. Und das weil war diese Geschichte, weil wo die gelogen hat? Ja, weil die gelogen hat, genau, ja. Und das war ja diese Sache, wo der Richter in dem Prozess gesagt hat, dass es da unglaublich war, dass sich da die höchste Politik in Persona von unserer damaligen hier Frauenministerin da direkt in diesen Prozess eingemischt hat und sich wenn so ich mich richtig erinnere, war das sogar eine Richterin. Mit der Beklagten davon. Nee, ich glaube, das war ein Typ, aber will ich jetzt auch nicht. Ja. Ich auch nicht. Aber ja, auf jeden Fall so eine Geschichte. Eigentlich ein Skandal ohne Ende. Aber in Deutschland durch so, ja, Frauenrecht, Frauen, was hast du gegen Rechte für Frauen? Das sind nur Frauen und für Frauen und bla. Also unglaublich damals. Das war wirklich auch so einer von diesen Momenten. Wir haben das ja damals intensiv begleitet, wo man sich wirklich nur an den Kopf fassen kann. Das ist die reine Ideologie und wie sie sich alle dafür gefreut haben. Diese ganze Medienarmada, die irgendwie losmarschiert ist und über Wochen und Monate hinweg die Leute immer nur gesagt hat, nein, nein, nein. Nein, halt, nein. Gina Lisa. Nein, halt, nein. Nein, halt, nein. Und alle nur diese scheiß Talking Points rausgedroschen haben, da aber quer durch die Bank von Konservativen bis zu Liberalen bis zu Weitlinken alle dieselbe Scheiße. Wortwörtlich dasselbe. Sämtliche Pressemitteilungen aus Wort dasselbe. Wie aus derselben Feder stammend. Das fanden sie alle wichtig, das stimmt. Wie so Zombies irgendwie den Kram da einstimmig dann da durchgebracht haben. Und alle Leute verstummt sind, die da vorher dagegen angeredet haben. Das waren viele, das waren richtig viele, die da vorher gegen angeredet haben. Und plötzlich, und hinterher übrig geblieben ist nur noch Thomas Fischer. Das war der Letzte, der noch gestanden hat. Ja, vom Bundesgerichtshof. Das war der Einzige, der sich noch getraut hat, dagegen anzureden. Alle anderen Stimmen sind verstummt und haben da nichts mehr gebracht. Ja, aber das verstummt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich glaube, Mittagsmorgensmagazin einen Beitrag oder so, dass sie auch darüber berichtet haben und die haben aber gar keine Juristen gefragt. Die haben nur so Frauenvertreter gefragt. Ja, ich glaube, das war sogar danach und das war ja auch noch lustig, dass sie das durchgebracht haben, dann am selben Tag, als sie es durchgebracht haben, in diesen ganzen Dingern dann wieder, wie aus einer Stimme, direkt gesagt haben, und das nächste, was wir brauchen, ist ja, heißt ja, ja, heißt ja, Ja, heißt, ja, wir brauchen ja. My body, my choice. Und das ist dieses Ding, das sind alles nur Etappenziele, das ist alles die reine Ideologie, was sie da wollen. Das hat überhaupt nichts zu tun, mit für irgendwen irgendwas besser zu machen oder irgendwen, was sie auch mal meinen, mit ihren Lücken und nicht ausreichendem Schutz und so weiter und so fort. Ey, ihr könnt in dieses dämliche Gesetz reinschreiben, was ihr wollt. Und das war ja auch diese Sachen mit der Kölner Silvesternacht, das war ja schon illegal alles. Das war alles schon illegal. Aber wenn du halt nicht die Möglichkeit hast, diese Leute da denen habhaft zu werden, dann bringt das alles nichts. Dann bringt ja auch das schwerste Gesetzbuch nichts. Sitzt du die dann damit, dann das kannst du denen da vielleicht hinterher schmeißen, eventuell. Und wenn du sie da am Kopf triffst, dann macht es vielleicht einen Unterschied, ob das jetzt schwerer oder weniger schwer ist oder so. Aber ansonsten bringt das alles nichts. Und das war ja genau diese Geschichte da damals. Aber das wurde alles instrumentalisiert und eingespannt für die Agenda. Und da wurde dann losmarschiert. Und ja, also, ja, einer der Tiefpunkte auf jeden Fall in diesem Land. Aber es wird sich immer auch dafür gefeiert, für die Scheiße. Ja, natürlich, das Ministerium, Justizministerium sagt weiterhin, das ist ein voller Erfolg. Aber in der Realität ist es nun mal so. Ich lese einfach mal vor. Die Praxis hat mit der Frage der Nachweisbarkeit aber ein Riesenproblem. Früher mussten mehr Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sein. Jetzt hat man im Zweifel nur noch Aussage gegen Aussagekonstellation. Die Hauptschwierigkeit ist Regelmäßigkeit, die Erkennbarkeit des entgegenstehenden Willens für die Beschuldigung. Und zwar, alle Fälle bleiben straflos, in denen der Täter sicher weiß, dass er gegen den Willen des Opfers handelt, dieses aber keinen für einen objektiven, dritten, erkennbaren, entgegenstehenden Willen zeigt. Wiederum kann es strafbar sein, wenn sich das Opfer schweigend zur Seite dreht, das Geschehen mit innerer Ablehnung erduldet und das Gericht dann Monate oder Jahre später zur Überzeugung gelangt, hierin liege doch eine erkennbare Ablehnung. Also, dass man sich wegdreht und nicht explizit nein. Ja, der Fischer hatte das so ein bisschen als Gutachterurteile dann bezeichnet, dass da eben immer Sachverständige kommen müssten oder sozusagen. Oder dass er auch nicht unbedingt entscheiden möchte. Aber das ist ja keine Sache, das ist ja keine Art, irgendwie die Sachverständigenurteile zu fällen. Oder auf so einer Basis, wo die Leute jahrelang in den Schab gehen. Das kannst du mal machen für einen Autoschaden oder sowas. Ja, also, man scheint sich in der Fachwelt weitgehend darüber einig zu sein, dass der reformierte Tatbestand es der Justiz bei ihrer Arbeit nicht leichter, sondern schwerer gemacht hat. Yeah, nein heißt nein. Juhu. Wunderbar gemacht. Ach ja. Das heißt, das sind auch in den Zahlen von Verurteilungen oder was? Nehmen die ab oder wie? Nö, die Anzeigen nehmen zu, die Verurteilungen haben sich nicht großartig verändert. Okay. Allerdings gibt es halt die Problematik, die ich gerade gesagt habe, dass es zu sehr vielen Anzeigen kommt und dann kann einfach nicht wirklich entschieden werden, weil wirklich Aussage gegen Aussage steht und die ganzen anderen Tatmerkmale ja teilweise gar nicht mehr gewichtet werden vor der Anklageerhebung. Und deswegen sehr viele Fälle auch einfach, ja, eingestellt werden, direkt, bevor überhaupt weitere Sachen gecheckt werden, außerhalb der Aussage. Ne? Wie gesagt, die zwei, ein sehr gutes Beispiel war halt das, gut, dreht sich wortlos weg und lässt es über sich ergehen, ist das eine körperliche Geste, die als Nein gewertet werden kann oder nicht? Und ja, halt schwierig, wenn das Hauptkriterium ist, auf das sich dann halt auch der Angeklagte berufen kann. Ja, das war ja auch so ein bisschen im Vorfeld die Verwirrung, dass du dass sie die Erkennbarkeit dieses widerstehenden Willens gar nicht wirklich beachtet haben, sondern ja, weil nur, ob das ist oder nicht so, also dass das vom Opfer ausgeht sozusagen. Und es ist eben vor Gericht nicht alles, das reicht dann da nicht. Ja, ich meine, wenn man halt guckt, okay, ja, wie hat sich der Abend entwickelt, gab es vorher einen Streit, hat sie so vorher schon gesagt, ich will das jetzt nicht und so weiter und so fort. Das wurde halt erstmal gewichtet und angeschaut neben der Aussage, bevor es überhaupt zu einer Anklage kam. Und jetzt geht es halt um die Aussage. Ist die Aussage tragfähig? Und ja, wenn die Aussage eines wirklichen Opfers halt widersprüchlich ist, alleine das ist dann schon Hebel genug, dass der Staatsanwalt sagen muss, okay, das ist, da die Aussage gegen Aussage der Hauptbelastungspunkt ist, kann ich das jetzt nicht durchlassen. Auch wenn das Opfer vielleicht sogar ein echtes Opfer wäre. Wenn andere neben Tatbestände halt auch in die erste Gewichtung mit einfließen würden. Aber nee, nein heißt nein, ist das Wichtigste. Ja, hier haben wir Computerspiele Und oh nein. Die müssen sich angeblich ändern, weil die ja so sexistisch sind. Müssen die erwachsen werden? Ja, genau. Das ist wieder nur die übliche Scheiße. Also basierend auf Aussagen von Super-Expertin Anita Sarkeesian, die jetzt zwar nicht namentlich genannt wird, aber die ganzen Beispiele sind aus ihren Videos. Das ist ein cherry-gepickter Blödsinn. Es wird komplett verkannt, dass es natürlich 1000 Spiele gibt für alle möglichen Leute und Geschmäcker, die die Leute einfach spielen können und die Fresse halten können. Aber es wird so getan, als müsste man da ja jetzt diese Sachen verändern, die für den Herrn hier, der irgendwie promoviert hat, über den Machtverlust von den männlichen Gamern und unter dem Stichwort Gamer geht, hat sie eine Serie von Attacken, Schlagzeilen vor einigen Jahren gemacht. Der zufällig bei dem Pol gelernt? Spieleentwicklerinnen und Journalistinnen wurden von Teilen der Community beschimpft und bedroht, weil sie sich für eine andere Darstellung von Frauen in Computerspielen aussprachen. Bis heute sind Frauen in vielen Spielen nur halb nackt zu sehen als Prostituierte oder potenzielle Opfer. Seid ihr bescheuert? Die Spieleentwicklerinnen und Journalistinnen, das klingt doch, wenn das 20 Leute oder so. Wart ihr schon mal auf Steam, ihr Arschgeigen? ihr verlogenen Arschgeigen? Das ist ja nicht zu ertragen. So ist der Kultur. Das ist einfach gelogen. Das ist Wissenschaft hier, was ich hier lese. Ja, genau. Das ist die reine Wissenschaft. Halb nackt als Prost oder als Prostituiert. Was spielt der Typ für Spiele? Der Kulturanthropologe Harald im Rahmen seiner Doktorarbeit. Das ist schon beantragt. Häufig Männer, die Angst vor einem politischen und sozialen Machtverlust umtreibt. Das haben die gesagt. Der hat gesagt, ja, warum seid ihr so komisch drauf? Und haben die gesagt, ja, ich habe Angst vor so einem politischen und sozialen Machtverlust. Das hat er nicht da rein interpretiert aus seinem Adorno-Scheiß. Nein. Ich habe dabei sofort gedacht, ach ja, das ist das Übliche, ne? Mit Angst vor Machtverlust kriegen ja die Feministen immer so. Manche ne? verteidigen aus dieser Haltung heraus auch die ehemaligen Gamergate-Angriffe. Die ehemaligen Gamergate-Angriffe. Oh, ja. Mit dem Angriff Gamergate wird das alles in Ordnung kommen. Männliche Machtstrukturen werden immer mehr hinterfragt und kritisiert. Ja, und am Ende kommt diese Geschichte dieses How do you do, fellow capitalists hier. Hier sieht der Typ auch Spielefirmen in der Verantwortung. Die sollen Aggressionen in Foren und auf Veranstaltungen konsequent ahnden. Was denn für Aggressionen auf Veranstaltungen? Nicht mehr so stark auf Anhänger der traditionellen machistischen Männlichkeit fokussieren, sondern auch andere Zielgruppen ansprechen. Sag mal, ist das Interview von 1991, 92? Damals hätte ich gesagt, okay, er hat hier und da vielleicht einen Punkt. Aber nee, aber das sind die Lehrinhalte an den Unis so heute noch. Anhänger. Ne? It's a me, Mario. Are you part of my machistische Zielgruppe? I go to the rescue. Ach, ein Buch hat er darüber geschrieben sogar. Ja, das ist wieder typisch diese Phantom-Zielgruppe, ne? Die ja nur drauf wartet. Die warten alle nur darauf. Die würden sofort das alles kaufen, wenn sich das nur komplett ändern würde. Aber es ist natürlich alles nur ein Konstrukt und so und Machtkrempel und so ein Kram, ne? Und wir können das alles umschmeißen und verändern. Ich finde es auch wieder so lustig, weil ich habe auch diese Woche so einen Ausschnitt wieder von diesem einen linken YouTuber da aus Amerika irgendwie gehört, wo er da sich mit Sargon irgendwie gestritten hat, der ja auch mit Gamergate da damals zu tun hat, für die Leute, die den Namen noch nicht gehört haben. Der hat da damals Videos gemacht, das war so ein YouTuber und der macht immer noch Videos, aber damals hat eben, und da hat er ihm vorgeworfen, er würde Verschwörungstheorien verbreiten, wonach Akademiker mit Journalisten irgendwie die GEMA angreifen würden. Das sind Verschwörungstheorien. Da denke ich mir so, hey, DIGRA, ne, also, und solche Geschichten hier, das ist halt, klar, die treffen sich nicht in der dunklen Ecke und denken sich so, hey, ich habe ja dies und wie aber das und jetzt lass mal dies und jenes machen, sondern das ist halt eben, das ergibt sich einfach natürlich aus diesen Sachen. Du hast Journalisten, die brauchen irgendwelche Scheiße, die sie problematisieren können. Die haben irgendwelchen Dreck sowieso, die kommen auch aus irgendwie solchen Fächern und haben ihre Hirn schon voll mit dem ganzen Adorno-Quatsch. Und dann hast du diese Wissenschaftler, die sie richtig machen müssen. Und die füttern sich dann halt. Die sind halt derselben Meinung. Und dann brauchst du halt deinen O-Ton für deinen Kackartikel von dem Experten. Und dann nimmst du den halt dafür. Das ist keine Verschwörung, aber so läuft das halt. Und dann von wegen so, ja, das kann man nicht behaupten, weil das ist nur eine Verschwörungstheorie. Nee, Leute, es ist die ganze Zeit. Wir haben hier fast jede Woche so ein Kram. Na, also das ist ja überhaupt nichts Besonderes dabei. Das machen die andauernd. Aber ja klar, irgend so ein Marxist aus dem englischsprachigen Raum ist halt der Meinung, ja, dass das ja das Allerschlimmste war. Aber also es ist natürlich furchtbar und man darf es nicht behaupten, es ist eine Verschwörungstheorie. Aber es wäre natürlich prima, wenn man es macht und es wäre eigentlich total notwendig, weil der Kapitalismus unser Übel und die schlauen Kulturwissenschaftler müssen mal die fragile Männlichkeit hinterfragen. Immer wieder lustig, diese Logiken. Ja, dieses hier ist von Quillette, ein Review von einem Buch, was hier jemand jetzt geschrieben hat. Da geht es um den Hunter Thompson. Halt den Journalismus von dem und das Leben generell, was er so gemacht hat. Und ja, das ist ja hier der mit Fear and Loathing in Las Vegas und diesen Geschichten. Und nachdem ich hier diesen Artikel gelesen habe, der halt über dieses Buch handelt wiederum, wo halt das Leben von dem geschildert wird, kommt es mir halt eigentlich so vor, als wäre dieser Hunter Thompson halt so ein Egomane gewesen, total, ne, von sich selber komplett, also eigentlich Trump mal 3000. Und was der halt eben auch war, war Class Relotius eigentlich. Und weil, also die schreiben mir immer wieder darüber, dass er halt irgendwie angeheuert wurde von irgendwelchen Leuten, um Journalismus zu machen, aber dass im Endeffekt sein Journalismus daraus bestand, sich irgendwelche Sachen auszudenken, die halt interessanter waren als das, was wirklich passiert ist. Und das nannte er dann halt Gonzo-Journalismus, weil er halt so unglaublich toll ist und sich da so selber irgendwie aufbauschen muss und so ein Kram. Und Sei vorsichtig, Chris. Ich habe gehört, der Typ hat einen sehr guten Anwalt. ja, um den geht es ja auch in dem Artikel. Aber es ist eine interessante Masche, Fand ich jeden auch Fall. ganz interessant auf jeden Fall. Also, ich glaube, ich werde mir das Buch sogar mal geben. Weil, also das Buch über den scheint auf jeden Fall richtig interessant zu sein. Diesen Artikel hier fand ich schon ziemlich gut. Aber warum ich das hier eigentlich halt dabei habe, ist halt dieses Ding, ja, irgendwelche Journalisten total von sich selber eingenommen. Früher war das halt eben auch schon so ein Thema halt in diesen Geschichten. Da hat das dann irgendwie funktioniert, weil das halt einer war, der halt irgendwie ein Egomane war, wo man dann halt irgendwie ein paar Zeitungen mitverkaufen konnte. Und ja, heutzutage ist dieses, ich rede eigentlich nur über mich selber und mein Erleben, während ich hier irgendwie probiere, mich mit dem Thema zu beschäftigen, das ist ja das, was wir pausenlos haben. Das ist Gemeinwohljournalismus von Funk, ne? Wo ich ja auch nur sehe, so, okay, jetzt spielt die Ariane hier das Spiel und geht dem Sexismus auf die Spur. Und da geht es dann auch nur darum, irgendwie, was da halt da angeblich passiert, wo man dann das auch alles nur so hinkonstruiert und ohne Rücksicht auf die Realität und was tatsächlich passiert. Man weiß halt eben so, okay, das ist das Problem, was wir haben. Und dann probieren wir dieses Problem jetzt hier darzustellen. Und die Realität, was wir dann wirklich dabei merken oder so, was uns die anderen Leute erzählen, und das ist ja auch das, was wir schon zigmal auch die Erfahrung gemacht haben, wenn wir mit Leuten darüber geredet haben, damals bei GamerGate und diese Sachen, das ist den Leuten vollkommen scheißegal. Die nehmen sich dann nur ihre paar Brocken raus, um ihre Geschichte zu erzählen, die sich von vornherein schon vorgenommen haben. Und wenn da irgendwas in dieses Narrativ halt reinspielt, was das komplett zerstört, scheißegal. Wir müssen ja zeigen, was für tolle Leute wir sind und wie interessant wir sind und uns noch dafür feiern, dass wir ja auch mit den Schmuddelkindern mal geredet haben und so. Aber im Endeffekt, ja, Egomanie, geschlossenes Weltbild, Journalismus. Und das ist kein neues Phänomen, aber früher war das halt ein Randphänomen für Vielen Dank. irgendwelche Psychopathen. Und ich habe halt wirklich bei, jetzt wo ich das gelesen habe, das Gefühl, dass dieser Typ, also sie schreiben ja halt auch, dass dieser Hunter Thompson wohl gerne Tiere gequält hat und sowas. Und das ergibt schon so ein Bild von der richtig psychopathischen Persönlichkeit. Und ja. Und das war vielleicht früher so eine Randerscheinung, was dann ging halt, wo die Leute dann halt wussten, irgendwie so, okay, das kann alles komplett den Bach runtergehen. Sie schildern ja auch eine lustige Geschichte, dass hier dieses Rolling Stone Magazin dann wollte, dass er irgendwie über den Vietnamkrieg berichtet und sie da hingeflogen haben. Und die ganzen Leute da vor Ort, die ganzen Reporter, sich halt komplett über ihn lustig gemacht haben. Und es gibt wohl auch Tonaufzeichnungen von, weil er halt null Plan gehabt hat, worüber er überhaupt redet. Weil, na, er hat dann halt probiert, da irgendwie sich einen Reim drauf zu machen und war natürlich super überzeugt von seinem Scheiß, aber der Typ hat halt von nichts eine Ahnung gehabt, aber konnte halt gut Geschichten sich ausdenken, gut schreiben und so, und das war halt dieser journalistische Stil dann da irgendwie, was halt bei manchen Sachen halt funktioniert hat, aber ja, jetzt nicht was bringt, um irgendwie ja, irgendwie zum Verständnis der Welt beizutragen oder so, sondern das ist so ziemlich das Gegenteil von dem gewesen. Aber das ist halt so eine Geschichte, die irgendwie viele Leute scheinbar irgendwie inspiriert hat und ja, was halt bei so von sich selbst überzeugten ganz gut funktioniert dann. Ja, ist viel verloren gegangen, ne? Ist, seit der Zeit, dass man gesagt hat, ich glaube nur, was ich schwarz auf weiß lese oder so. So, das kannst du alles nicht mehr so richtig glauben. Beziehungsweise man muss eben kritisch bleiben. Ne? Das zeigen solche Fälle umso mehr. John Cleese, immer wieder eine Wohltat, nicht nur die alten Sachen zu gucken, sondern auch von dem alten Herrn zu hören. Vielleicht kannst du einfach das Bild ein wenig hochscrollen, damit wir was zu lachen haben. Die Geschichte ist eher traurig. Der sollte in Cambridge bei der Cambridge Union, bei dieser Studentenverbindung sprechen. Ja, und dann hat man ihm zugetragen, dass genau diese Cambridge Union jemanden für eine Hitler-Imitation, also eine parodistische Hitler-Imitation, geblacklistet hat. Und dann hat er eine Verlautbarung rausgegeben, dass er aus dem Grund sich selber blacklistet, weil er halt nicht nur hier, wie in dem Bild zu sehen, bei Fawlty Towers den Hitler gemacht hat, sondern auch in einem meiner absoluten Lieblingssketche von Monty Python, wo Hitler sich mit seinen Spießgesellen in einer kleinen englischen Stadt in einer Pension eingemietet hat nach dem Krieg. Von dort aus versucht, wieder irgendwie Fuß zu fassen politisch. Ja, und er sagt, er würde gerne zu den Leuten sprechen, aber man müsste halt dann irgendeinen Ort finden, an dem keine Woken-Regeln gelten. Ich mag das, wenn Leute, die arriviert sind und nichts zu verlieren haben und wissen um ihren Wert und das, was sie getan haben für Kultur und alles. Ihr Standing auch und so. Ja, und die einfach sagen können, ja, ich sag, was ich will. Und ich mache das auch. Ich muss niemandem nach dem Mund reden. Und ich muss bei nichts mitmachen, wo die Regeln mir auf den Sack gehen. Bravo. Danke, John. Es ging bei der... Er sollte eigentlich lustigerweise über seine neue Fernsehgeschichte reden, wo es ja auch wiederum darum geht, wie die Woken-Regeln einschränken und Kultur zerstören. Aber das, ja, wie das zusammenpasst, weiß auch keiner. Ja, und diese Speakers Union von Cambridge hat aufgrund von diesem Hitler-Zitat, was dieser andere Typ in einer Debatte gebracht hat, haben die jetzt quasi so ein Komitee eingerichtet, was halt Gäste darauf untersuchen soll, ob ja sowas in der Vergangenheit gewesen ist. Und ich meine, gut, beim John Cleese wäre das wahrscheinlich, den hätten sie wahrscheinlich nicht ausgeladen. Umso mehr ist es ja gut, dass er da von sich aus diesen Schritt getan hat. Ne? Auch auf jeden Fall ein guter Move. Aber das Problem bei Cambridge mit den ganzen Veranstaltungen, die die durchführen, ist jetzt auch institutionalisiert. Da, ja, ein junger politischer Aktivist hat da quasi jetzt den Filter in der Hand. Wer kam, komm darf und wer nicht. Ja, an, nicht nur am deutschen Wesen und an der deutschen Art zu denken, soll die Welt genesen, sondern auch die Chinesen sind auf dem Sektor ja aktiv. Hier geht es um ein Museum in Brescia in Norditalien und einen chinesischstämmigen Künstler namens Badiukao. Ich hoffe, ich habe das nicht ganz... Naja, wenn du mal runterscrollst, kriegen wir auch ein Beispiel. Das ist ein rotes Bild auf rotem Grund mit... der Mann macht, ja, ich würde sagen, es ist so eine Art Karikaturen. Ja. Wie halt das, was wir hier gerade sehen. Er hat zum Beispiel auch hier ein Tribut an den Whistleblower Li Wenyang, der die Geschichte in Wuhan mit dem Covid ins Rollen gebracht hat. Oder halt Bilder von Riot Police, die Demonstranten verfolgt, also mit Hongkong-Bezug. Ja, und jetzt kommt die chinesische Botschaft um die Ecke und hat einen Brief an die Bürgermeisterin von Brescia geschrieben und hat gesagt, das geht nicht. Also bitte, ne? Das ist alles, das sind chinesenfeindliche Lügen. Hier werden Fakten verbogen. Ist ja nicht schlimm, ist Kunst. Hier werden falsche Informationen gestreut. Hier wird die Sicht der italienischen Menschen auf China in die falsche Richtung gebracht und so weiter und so fort. Und außerdem werden die Gefühle der Chinesen verletzt. Ja. Finde ich lustig, dass also die chinesische Botschaft im Endeffekt die gleichen Argumente benutzt wie die Wokeria, um Sachen zu canceln. Also das sind Lügen, Fake News und verletzt Gefühle. Und wenn die eine Demokratie wären, würden sie wahrscheinlich noch sagen, es ist eine Gefahr für die Demokratie. Was ein Glück, dass China keine Demokratie ist. Die Bürgermeisterin von Brescia hat gut reagiert. Sie hat gesagt, nö, Kunstfreiheit. Manchmal haben Geschichten auch ein Happy End. Die hat also wirklich so, was wollen die Chinesen genau von mir? Wollen die jetzt, dass ich die Bilder abhänge oder was? Ja. Ja, ob da nicht noch was kommt, das wird man dann sehen. Ne? Was jetzt auch in Hannover? Vielleicht steckt der im Hintern von den Scorpions und ja, scheinbar gibt es jetzt auch in Hannover ein Konfuzius-Institut. Da gibt es wahrscheinlich sogar schon länger, habe ich aber noch nie was von gehört. Da sollte eigentlich eine Veranstaltung stattfinden. Hatten sich auch abgeklärt bei ihren chinesischen Overlords. Und zwar eine Buchvorstellung von Stefan Aust und noch einem anderen. Die haben ein Buch geschrieben über den großen Führer Xi Jinping. Und dann gab es aber last minute nochmal eine Intervention von den Leuten, die Musik bezahlen. Und deswegen durfte das dann nicht stattfinden. Also das Konfuzius-Institut hat die Veranstaltung abgesagt. Unter Berufung auf hat man uns verboten. Weil wir ja hier in einem Land leben, wo ja solche Institute komplett vom Ausland gesteuert sind und nicht selber entscheiden dürfen, was sie da irgendwie machen müssen. Und da das ja der groß über jeden Zweifel erhabene Xi Jinping ist, darf man den gar nicht mehr thematisieren, weil er ist einfach zu leuchtende Lichtgestalt. Das geht nicht. Ja. Konfuzius-Institut, meine Damen und Herren. Konfuzius sagt, gefährliche Straße ist wie frische Pilze. Wenn Sie ja zusammenarbeiten mit dem Hannover Büro der AA-Stiftung. Vielleicht ergibt sich da ja was. Oh, die Bogosian-Universität. Genau, die erste Anti-Woke-Universität der Welt, von der berichtet uns hier die Frau Schneider. Und in Austin war es, glaube ich, ne? Wollen sie jetzt eine Universität gründen? Diverse Leute, zum Beispiel Steven Pinker, lest Blank Slate an dieser Stelle, haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Sind da wohl, und die Very Wise haben es auf jeden Fall unterstützt, so wie der Jonathan Hyde, den kennen wir ja auch. Aber ob die da jetzt auch irgendwie dann tatsächlich da als Professoren oder so anheuern, das habe ich jetzt noch nicht so verstanden. Aber ja, die finden das auf jeden Fall gut, dass die Uni gegründet wird und haben da auch drüber geschrieben, das ja, publik gemacht, dem Ganzen so ein bisschen. Aber ja, die haben da jetzt wohl so einen Antrag gestellt bei der Stelle da in Texas auf Anerkennung, dass es eine Universität ist. Und in Amerika ist das ja alles ein bisschen einfacher mit diesen Privatschulen und so. Und dann bin ich mal gespannt. Es wäre natürlich schön, wenn es generell halt eben so einen Ort gibt, wo die, also wobei sie ja in Amerika halt auch noch ihre Gesetze haben, da gibt es ja auch diese FIRE-Institution, Freedom in Education, Dingsbums irgendwie, die ja auch darauf achtet, dass halt diese ganzen Regeln, die sich die Universitäten da selber geben, auch eingehalten werden mit Redefreiheit. Ja, und das, so. Aber ich kann mir auch vorstellen, ich weiß ja nicht genau, was sie gemacht haben, die Borussien und der Dings, aber mal neuere Forschung, was Soziales angeht oder so, ist ja wohl dringend nötig, wenn man immer nur diese alten Lösungs- oder Erklärungsansätze vorgesetzt bekommen, die offensichtlich auch zum großen Teil Quatsch sind. Deswegen ist es jetzt doch auch dringend Zeit, dass man da auch mal ein bisschen forscht, ein bisschen unabhängiger. Also finde ich auch deswegen gut. Ja, habe ich überhaupt nichts von gehört, aber gut. Was ich eigentlich sagen wollte, nehme ich jetzt nur mal an, dass es passiert, weiß ich natürlich auch nicht genau. Klar. Halt, also diese Geschichten, das sind zum Beispiel auch so Dinge, die es halt in Deutschland nicht gibt. Also irgendwelche Berufungen auf Redefreiheitsartikel. Also wir tun es ja schon schwer genug damit, irgendwelchen Professoren, die da berufen sind, dass sie ihre eigene Ausbildung da machen können. Also siehe Hamburg und diese Verhinderungen da von dem, wie hieß er, Lucke von ehemals AfD, solche Sachen. Also das ist ja schon ein Problem, wo alle möglichen Leute dann irgendwie so super schlau sind und das dann irgendwie entschuldigen, dass da sogenannter Antifaschismus dann dagegen gewandt wird. Und ja, diese Geschichte hier, also es reicht halt schon vollkommen aus, wenn man die Sachen wieder vernünftig diskutieren kann, ohne dass man halt von vornherein irgendwie meint, ja, dass alles klar wäre oder so halt, ne? Und dann irgendwie Leute, man muss einfach nur die richtigen Leute ausschließen von allem und die richtigen Konzepte irgendwie verabscheuen und nur noch alte Sachen nur noch auf der Moralebene angehen und so. Das ist ja eigentlich so dieser Spirit gewesen, wo halt Leute meinen, der würde rüberschwappen, aber aus meiner Sicht ist das halt der Spirit in Europa schon lange, ne? Also ja. Nicht erst seit ein paar Jahren. Und ich sehe der Meinung, dass es in der Lehre so ist. Nichts, ne? Dass sich daran verändert. Und ich sehe auch, ja, ich glaube eher, dass solche Sachen dann hier vielleicht eventuell mal rüberschwappen. Das hoffe ich dann eigentlich mehr. Aber das wird wahrscheinlich dann einfach abgetan werden als, ja, sind wieder die alten Konservativen hier, die Reaktionären. Ne? Die bäumen sich nochmal auf vor ihrem Tod. Solche Geschichten halt, ja. Diese Geschichte hier ist so eine Klassifizierung der woken Religion. Das war, glaube ich, auch von dem Boghossian, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall von, ah ne, hier steht es. Ah doch, ja, Boghossian und von diesem Schellenberger. Und das haben sie auf jeden Fall ganz interessant hier gemacht. Es gibt ja diese verschiedenen Kategorien: Rassismus, Klimawandel, Trans. Kriminalität, Geisteskrankheit, Drogen und Obdachlosigkeit. Und dazu haben sie dann hier immer Original Sin, also die Erbsünde, wie sie sich darstellt in diesen jeweiligen Bereichen. Dann die Guilty Devils, also die im Endeffekt an einem schuld sind, die Teufel. Dann Mythen, so eine Creation Story, also eine Entstehungsgeschichte von der Religion in diesem Bereich. Dann die Sacred Victims, also die geheiligten Opfer. The Elect, also die Auserwählten, die dann die Dinge wieder richtigstellen können. Dann Supernatural Beliefs, also irgendwelcher Glaube an das Übernatürliche in diesen Bereichen. Taboo Facts, also verbotene Naja, Fakten. Glaube an das Übernatürliche. Und dann als erster Dings ist Math is Racist. Also es ist eher so, ich glaube, das sind eher die Sachen, die sie sich ausgedacht haben. Climate change will make humans extinct. Prosperity is not necessary for happiness. Puberty blockers and surgery can change your biological sex. Ja, ja. Beliefs beyond scientific understanding of known laws of nature. Ja, taboo speech, also Begriffe, die nicht erlaubt sind, Konzepte, die nicht erlaubt sind. Purifying Rituals, also die Rituale, um sich reinzumachen. Und Purifying Speech, also die Ausdrücke, die uns wieder reinmachen. Ja. Das ist halt eine nette kleine Aufstellung. Quarz. Das war, glaube ich, von Mammon. Oder war es von Price? Nee, immer von mir. Edit Policy, Digital Julia. Service Act in Gleis im Europaparlament. Genau, die Julia Reda, die berichtet noch aus dem Europaparlament über ja, Artikel 13, kennen wir das noch. Das war ja dieser Urheberrechtsgeschichtenansatz von der EU. Und sie beschreibt in einem langen Artikel, wie das alles entstanden ist und wie die Diskussionslage so zwischendurch mal war und so. Also offensichtlich beobachtet sie das vor allen Dingen. Und kommt dann zu dem Schluss, dass das Ganze irgendwie noch schlimmer wäre als das NetzDG. Also dass da irgendwie Regeln zu erwarten sind, die totale Willkür eröffnen. Also ehrlich gesagt, ist das schon eine Woche her, dass ich den gelesen habe. Und es war ziemlich lang. Ich weiß es nicht mehr so genau im Detail. Aber das scheint auch irgendwie daneben zu gehen, diese Sache mit dem Artikel 13. Und da hat sich mal wieder die ganze Demonstrierei irgendwie nicht gelohnt. Naja gut, ich meine, dass so Leute wie Axel Fotz alles dran setzen werden, das noch schlimmer zu machen, als es sowieso schon nach außen hin war. Und dass die Lobbys da böse Einfluss nehmen werden, geschenkt. Ja, da spielt dann, glaube ich, auch diese technische Variante eine Rolle, dass sie den Content schon auf dem eigenen Rechner vergleichen wollen, bevor du nur hochlädst und so weiter. Das hatten wir jetzt so auch schon. Ne? Ja, ja, und aber auch direkte DNS-Sperren, Netzsperren, ne? Die vielleicht eingeführt werden könnten. Alles für die Freiheit. Ja, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, fällt mir dazu irgendwie ein. Alles für die Freiheit der Meinung. Ja, Hauptsache gegen den Spaß, ne? Und Geschlechtergerechtigkeit. Neues Arbeitsnetz. Was haben wir eigentlich dann alle von Freiheit und Geschlechtergerechtigkeit und all dem, wenn wir keinen Spaß mehr haben? Die Frage wird nicht gestellt. Ja, Gerechtigkeit ist ein Wert an sich, ne? Wann ist denn wieder Europawahl? So, noch ein bisschen, ne? Naja, gut, ändert sich auch nichts an sowas. Die behalten doch eh die Schreckschraube an der Spitze. Da kannst du machen, was du willst, glaube ich. Ja. Ja, wird Zeit, dass die EU auseinanderbricht. Hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber dieser Moloch, dieser unsinnige Moloch. Ja, und solche Sachen dann mit Verbraucherschutz begründet und so weiter, finde ich auch, geht ja echt zu weit. Ne? Ja, es wird zu viel über die Eigeninitiativen von Mitgliedsländern hinweg regiert in Brüssel selber. Ich sage es immer wirklich ganz vorsichtig. Ich sehe das ja auch sehr kritisch, was da teilweise passiert. Aber selbst wenn man es sehr vorsichtig sieht, was halt mit Polen, Ungarn passiert, das ist einfach, das sind halt so Zustände, dass es schon andere EU-Länder gibt, die halt sagen, die gucken die an und sagen, okay, es ist schon seltsam, wie mit denen umgegangen wird. Vielleicht passiert das mit uns auch bald. Also ich glaube nicht, dass bis zu den nächsten Europawahlen 2024 die Europäische Union auseinanderbricht. Aber langfristig gesehen, keine Ahnung, wenn man optimistisch denkt und Europa soll zusammenwachsen und alle sollen einen Vorteil davon haben, es ist halt eher eine Stagnation. Es bricht nicht auseinander, aber es ist eine Stagnation. Es entwickelt sich nicht in eine gute Richtung vor. Rückschritt auf eine reine Wirtschaftsunion und diesen ganzen bescheuerten Apparat abschmelzen. Das ist ja nicht gewollt. Ich persönlich finde das gar keine schlechte Lösung. Aber das ist ja nicht gewollt. Ich lese mal noch einen Absatz vor. Eigentlich hatte der federführende Binnenmarktausschuss an diesem Montag über seine Position zum Digital Services Act abstimmen sollen, um Verhandlungen mit Kommission und Rat aufnehmen zu können. Stattdessen steht eine Anhörung der Facebook-Whistleblowerin Frances Haugen auf der Tagesordnung. Der eigentliche Grund für die Verschiebung der Abstimmung ist aber Uneinigkeit unter dem Abgeordneten über die Grundsätze der Plattformregulierung. Immer mehr Vorschläge finden im Europaparlament Unterstützung, die eine vollständige Abkehr vom bewährten System der begrenzten Haltung für Internetdienste bedeuten würden und unsere Kommunikationsfreiheiten im Netz bedrohen. Ja, der Digital Services Act ist Mutter aller Plattformgesetze. Der Gesetzentwurf soll im Gegensatz zu Artikel 13, nicht nur die Haftung für Urheberrechtsverletzungen auf ausgewählten kommerziellen Plattformen regeln, sondern die Haftung für alle illegalen Aktivitäten von Nutzerinnen auf allen Arten, von Hosting-Providern, von Facebook bis zum nicht kommerziellen Hobby-Diskussionsforum. Auch wenn Plattformen Inhalte auf Basis ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen sperren, soll der Digital Services Act dafür grundlegende Regeln definieren, um die Rechte der Nutzer von willkürlichen Entscheidungen zu stärken. Naja, angesichts des ausgewogenen Entwurfs durch die EU-Kommission ist es umso erstaunlicher, was für drastische Grundrechtseinschränkungen das im Europaparlament nun salonfähig werden. Die folgenden drei Vorschläge gehören dabei zu den gefährlichsten. Ja, Unterhaltungsindustrie will Sperrfristen von 30 Minuten, unter anderem heißt es hier. Bisher haben Plattformen nicht für illegale Uploads ihre Nutzer, haften Plattformen nicht für illegale Uploads ihrer Nutzer, solange sie diese unverzüglich entfernen. Und so weiter und so fort. Ja, also ist einiges, ne? Schauen wir hier drei wichtige Punkte, kriege ich die noch zusammen. Ich schreibe da noch gefährlicher als das Netzwerksdurchsetzungsgesetz. Strikte Löschfristen. Erstens ist die Verpflichtung zur Sperrung von gemeldeten Inhalten binnen 24 Stunden nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz auf offensichtlich rechtswidrige Inhalte und auf einige wenige große Plattformen beschränkt. In dem Vorschlag der Verhandlungsführer der Europaparlament sind solche Beschränkungen nicht vorgesehen. Aber da trifft es dann auch wieder die Kleinen. Zweitens unterscheiden sich die Folgen bei einem Verstoß gegen die Löschfristen zwischen NetzDG und Digital Services Act erheblich. Das NetzDG sieht Geldstrafen vor, wenn eine Plattform systematisch gegen die Vorgaben des Gesetzes verstößt. Das bedeutet im Klartext, dass ein einmaliges Überschreiten der 24-Stunden-Frist nicht automatisch zu einer Bestrafung führt. Im geplanten DSA werden die Löschfristen dagegen zur Voraussetzung für die Haftungsbeschränkung von Plattformen. Für Inhalte, die Plattform nicht binnen 24 Stunden nach einem Hinweis gesperrt hat, ist der Plattformbetreiber selbst haftbar, so als hätte er die illegale Handlung selbst begangen. Und beim Urheberrecht bedeutet das beispielsweise, dass die Plattform horrende Schadensersatzforderungen drohen, und zwar für jeden einzelnen betroffenen Inhalt. Der Anreiz, dass alle gemeldeten Inhalte einfach ungesehen zu sperren, sind hier nochmal viel größer als noch beim NetzDG. Ja, okay, wir lassen uns mal dabei. Schlimm genug. Da kann nichts schief gehen, ja. Ja, wie Sie schon gemeint hatten, hier die Dame, die sogenannte Whistleblowerin, durfte da auf jeden Fall auch ihr Liedchen singen, halt, dass die Menschen leiden, vor allen Dingen die Frauen bei Instagram, so schlechte Bilder von der Wirklichkeit, die da erzeugt werden und lauter solche Sachen. Also das sind halt alles Dinge, so, wo man vielleicht sagen kann, ja okay, ist vielleicht eventuell was dran, aber die, was sie da halt wieder als Tatsache dann irgendwie hinstellen, ist aber auch nicht so richtig, also es kann halt kein Mensch richtig aussagen, so, ne, man weiß es halt immer nicht. Das ist halt immer diese Leute, die halt behaupten, irgendwelche Dinge führen zu anderen Dingen, Wahrnehmungen und so weiter und so fort. Ja, nein, weiß ich nicht. Ne? Also, das, was wollt ihr machen? So alles durchzensieren oder weil irgendwelche Leute halt nicht mit klarkommen, irgendwelche Leute Essstörungen haben oder so. Früher hatten die Leute auch Essstörungen, vielleicht aus anderen Gründen dann, was weiß ich. Na, also, Wollte euch überlegen, dass das ganze Internet nur für Erwachsene ist, oder wie? Ich meine, das ist vielleicht noch das Sinnvollste irgendwie, glaube ich, mittlerweile bei solchen Geschichten. Also, und ja. Ja, aber so Logik kennen sie nicht, möchte mal logisch. Die tun dann halt wieder so, als würde jetzt was aufgedeckt und als würden wir jetzt halt eben sehen, was Sache ist. Und was ich da wieder lese, sind auch wieder nur so diese bla bla bla bla bla Sachen, die man auch wieder nur übersetzen kann mit, ja, die Leute leiden. Und jetzt müssen wir hier handeln. Handelt mal. So, ne, weil es ist 5 vor 12, 5 nach 12, es ist gefährlich, macht, tut. Jetzt könnt Schnell, ihr ja jeden klug. Standard setzen mit eurem Digital Service Act. Ne, das war das, was die da gesagt hat. Und im Bundestag war die Dame übrigens auch. Also, die hatte die große Runde wieder gemacht. Ne? Das ist halt wieder dieses Ding. Alle möglichen Sachen sind vollkommen egal, da können sich Leute auf die Füße stellen und sich den Mund fusselig reden, es passiert nichts, aber jetzt kommt irgendwie so einer um die Ecke, die den Leuten einen Anlass gibt, irgendwie zu sagen, ja, wir müssen die rumzensieren und was weiß ich nicht was, weil die Leute alle mit der freien hier irgendwie, dass die Leute da ihre Sachen da posten können und die Leute selber halt irgendwie mal gucken, ob sie es glaubwürdig finden oder nicht glaubwürdig finden, was irgendwelche Leute ins Internet setzen oder ob sie das sinnvoll oder nicht sinnvoll finden, sich das anzugucken, was irgendwelche Leute da für ein Leben leben bei Instagram oder was weiß ich nicht was. Nein, oder dass die Leute irgendwie selber entscheiden, ob sie in irgendeine Facebook-Gruppe gehen und ob sie das irgendwie glaubwürdig oder unglaubwürdig finden, was da irgendwie geschrieben wird oder so. Nein, das geht alles nicht. Wir brauchen den Staat. Der Staat muss es regeln. Der Staat, die schlauen Leute vom Staat, die müssen das alles entscheiden. Weil die ganzen Schafe da draußen, das geht ja nicht. Und ja, wenn ich zu Politikern hingehe und ihnen sage, oh, ihr Politiker, ihr seid so groß und weise, ihr müsst jetzt mal regulieren, so eher, ne? Das ist super, ne? Ja, hier komm rein, hier, Whistleblowerin, sag uns, wie schlau wir sind. Oh ja, wir sind so schlau, oh, wir sollen alles regulieren für die dummen Leute da draußen, die ungewaschenen Massen. Ja, das machen wir doch gerne. Ach, wir wissen, Loren, ja, danke, du sagst uns, wie die Missstände sind. Du hast sie aufgedeckt, ja, Missstände. Oh Mann, ey. Also, ja, das heißt ja nicht, dass man das irgendwie regulieren kann, dann durch irgendwie eine sprachliche, wie soll man sagen, ne, durch ein Gesetz halt. Mama, du brauchst gar nicht nachdenken über irgendwelche konkreten Dinge oder so. Es ist wieder alles nur so dieses ewige Getrommel, dass es doch irgendwo da Probleme gibt und die Leute halt irgendwelchen dummen Krempel glauben oder ja. Und das mag ja auch alles stimmen, da ist sicherlich auch irgendwo was Reales dabei, aber was dann halt wieder nicht funktioniert, ist dieses Ding, was sie dann aber wieder denken, dass es funktioniert, dass man jetzt einfach mal entscheidet, endlich mal entscheidet zu handeln, Dollarzeichen, ne? Und das alles dann besser macht oder so. Also, und ich habe schon wieder diese Woche alleine, also ich habe auch auf Social Media jede Menge Bullshit gelesen und was ich gelesen habe, waren Sachen hier von deutschen Medien über diese Rittenhausgeschichte. Da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber das waren auch alles Sachen, wo man halt eben weiß, dass es Quatsch ist, was sie da erzählt haben und dass es halt irgendwelche Sachen sind, irgendwelche Narrative, die sie einfach 1:1 aus irgendwelchen amerikanischen Medien gehört haben und dann komplett übernommen haben. Da kannst du genau alles abchecken, diese ganzen Formulierungen, die es da gab und so. Und ne, das ist auch so ein Ding. Normalerweise müsste man das alles weglöschen, weil es irreführend und falsch ist, aber es ist von der Welt und von allen möglichen anderen Zeitschriften. Und deswegen wird das keiner machen. Und ja, es ist. Und es geht auch nicht. Ihr könnt es nicht machen. Ihr könnt den Leuten nicht verbieten, faul zu sein, sich das nicht anzugucken selber und auf irgendwelche Sachen reinzufallen. Das könnt ihr den Leuten nicht verbieten. Dafür sind alle Leute anfällig. Es gibt niemanden, der dafür nicht anfällig ist. Das passiert einfach. Das gehört, das ist die menschliche Natur. Aber ich weiß, ihr wollt den neuen Menschen machen und uns in die Utopie führen, wo einfach nur die Schlauen dann entscheiden, was irgendwie Wahrheit ist und was nicht. Aber natürlich nicht die Autokraten. Wir wollen es klug machen, ne? Und tralala und so. Ja, ja. Ja, das geht halt nicht mit einem Gesetzestext. Das kann man nicht, ich wüsste nicht, wie. Naja, und dieser Artikel da eben, da ging es eigentlich nur darum, auch wieder so ein Journalisten-interner Ding, wer da irgendwie wann das irgendwie veröffentlichen durfte. Und die New York Times hat behauptet, wir haben es ja schon vorher bekommen und deswegen können wir es jetzt auch vorher veröffentlichen. Und dann haben sie sich dann entschieden, das dann nicht Dingsbums zu nennen, sondern irgendwas. Und das ist halt Medien journalistische, super interessante Geschichte, bla bla bla. Also, ja. In dem Artikel hier geht es um ein Detail zu der Messerattacke im ICE vor wann war das? Vor einer Woche oder was? In Süddeutschland. Und hier hat die NZZ mal einen Psychiater befragt zu seiner Meinung, weil da geht es um ein kleines Detail, das mir bisher auch nicht bekannt war. Und zwar hat der mutmaßliche Täter bei der Festnahme angeblich gesagt, ich bin krank, ich brauche Hilfe. Und das Corona fragt, oder was? Ja. Im vorliegenden Fall soll der Tatverdächtige vor seiner Festnahme gerufen haben, ich bin krank, ich brauche Hilfe. Da denkt man als Laie, so spricht doch niemand, der unter Wahnvorstellungen leidet. Das sehen nicht nur Sie als Laie, das sehe auch ich als Psychiater so. Zu den eindrücklichsten Eigenheiten akuter schizophrener Krankheitsbilder gehört, dass der Patient objektiv völlig bizarre und realitätsferne Dinge äußert, zugleich aber felsenfest von diesen überzeugt ist. Er ist eben nicht in der Lage, den Wahnsinn, den er produziert, als Krankheitssymptomatik einzustufen. Ich habe den genannten Fall auch in der medialen Berichterstattung verfolgt. Wenn der Tatverdächtige dem Polizeibeamten vor der Festnahme zuruft, er sei krank, dann passt das nicht in das charakteristische Bild einer akuten Schizophrenie. In der Regel sind diese Patienten vollkommen krankheitsuneinsichtig. Als Psychiater sage ich zwar never say never, es gibt nichts, was es nicht gibt, aber diese Äußerung des Tatverdächtigen bei der Festnahme macht mich schon sehr stutzig. Ja, finde ich gut, dass die NZZ hier wenigstens mal jemanden vom Fach befragt. Weil ich habe auch langsam den Eindruck, du wärst ja dumm, wenn du nicht sagst, Hilfe, Hilfe, ich bin krank, wenn du irgendwas getan hast in Deutschland. Ist ja, das ist sicher jetzt auch beim Letzten angekommen, der noch ein Messer irgendwie im Schrank hängen hat, um es zu benutzen. Das ist ja nicht der Grund, warum man den Schizophren erklärt hat, sondern der ist ja wohl auch untersucht worden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, aber innerhalb von einer Woche oder was, dann hat der Gutachter das schon raus und ich finde, ich habe immer das Gefühl, hier wird immer was unter den Teppich gekehrt. Ich hatte letztens ein paar Interviews gesehen mit Schizophrenen tatsächlich und da passt es einigermaßen doch rein, sag ich mal. Oder zumindest sagen wir mal, der eine oder andere hat ja berichtet davon, dass er irgendwie Stimmen hört oder so, ja, mit seiner Schizophrenie. Ja gut, aber guck mal, Stimmen hören, das wäre also genau das. Oder noch, das wäre nur die Art. Ja, aber der hat das auch realisiert sozusagen in der Form, dass er gesagt hat, ich habe ja jemand da oder es ist irgendwie, kommt ja nicht von mir, sondern es kommt von der Stimme oder so. Da war dann irgendwann die Abstraktionsfähigkeit vorhanden. Weil er ja auch nicht mehr richtig 100% krank war. Es war ja auf dem Weg der Besserung schon und so weiter. Mhm. Also vielleicht auch da irgendwie so eine Zwischenform oder so, meinte ich nur. Dass ich mir das schon einigermaßen vorstellen kann. Aber ja, klar, eigentlich ist das ein bisschen unüblich. Ne? Sowas ruft man eher, wenn man ansteckend krank ist oder so. Ne? Ja, ich habe eine Erkältung, jetzt bleibt mir mal vom Leib oder so. Aber das ist eigentlich irgendwie irrelevant in der Situation. Und da mich ätzt dann immer wieder an, dass bei Hanau das halt überhaupt nicht mehr im Zentrum steht, dass der Typ komplett durch war. Ja. Diese doppelte Standard ist ja sowieso. Ja. Instrumentalisierung. Anders kann man das nicht nennen. Ja. Es ist Instrumentalisierung, ja. Ja, und das hier ist auch so ein Ding. Hier ist so ein Typ und der hat eine NGO und die wollen ja, im Endeffekt, dass jeder, der will, einfach leben kann, wo er will, egal in welchem Land und so, also vor allen Dingen in Deutschland halt eben, ne? Germany. Und jetzt haben sie ihm das Bundesverdienstkreuz gegeben. Und er schreibt so Sachen hier oder sagt so Sachen wie, wo war das hier? Ich glaube, das allerletzte war irgendwie gut hier. Das klingt nach der guten alten Integration. Nein, im BZZ, das ist irgendwie dieses Ding, wo der da arbeitet, habe ich auch begriffen, dass das Ziel eben nicht Integration heißt. Ich muss mich nicht in eine rassistisch strukturierte Gesellschaft einfügen, sie akzeptieren und reproduzieren. Uns ging es nicht darum, Integrierte gut ausgebildete, brauchbare Jugendliche zu werden, sondern darum, dass alle Menschen, die hier leben, ein Bleiberecht bekommen. Egal, ob sie für diese kapitalistische Gesellschaft brauchbar oder ob sie alt oder krank sind oder kein Deutsch können, weil sie jahrelang in Lagern gelebt haben. Deshalb bleiben wir auch daran. Ich verstehe die Auszeichnung als eine für uns alle. Deshalb habe ich sie auch nicht abgelehnt. Also ja, Bundesverdienstkreuz für Integration. Ach Quatsch, jeder, der hier ist, soll halt bleiben. Und muss man doch nicht irgendwie für die Gesellschaft was bringen, weil die ganzen Leute, die hier alle die hier geboren sind, kriegen ja auch alles nur hinterhergeworfen und müssen nichts bringen, so, ne? Weil es gibt ja keine Hartz-IV-Sanktionen oder irgendwas, ne? Das ist ja alles nur, ja, kannst du ja selber überlegen, ne? Ja. Nur diese Leute, die dazukommen, von denen erwartet man plötzlich was, so. Sondern auch diese ganzen Rassisten, die in der Struktur einfach mal ihr Portemonnaie öffnen und schön schaffen gehen für die ganzen Leute. Und die brauchen sich ja nicht integrieren. Also, das ist furchtbar, auch grotesk, weil es ist ja eine rassistische Gesellschaft hier. Alles rassistisch. Was ich auch grotesk finde an der Sache, ist, dass hier der Staat jemanden ehrt, der gegen ihn kämpft. Also der Staat sagt, okay, dein Asylantrag ist abgelehnt. Du bist zur Abschiebung vorgesehen sozusagen. Und dann kämpfen die hier dagegen. Und dafür gibt es dann vom Staat einen Preis, dass die, jeden Trick anwenden, um irgendwie Leute hier zu halten. Super. Ja, und zu sagen, es ist alles rassistische Struktur hier. Das ist so irre, ne? Du kommst da an und sagst, oh, es ist so furchtbar hier. Und oh Gott, oh, die Struktur. Und dann steht da der Bundespräsident, der scheiß Bundespräsident, und sagt, hier kriegst du den Preis, dass du so ein guter Deutscher bist. Bitteschön. Also, es ist echt irre. Also, es ist so irre, aber da sind wir halt. Ja, dann fragen sie dich und dann sagst du, ich will kein guter Deutscher sein. Und auch kein machen. Ja, das erinnert mich auch noch an die andere Dame, die ja da mal eingeladen war bei Bundespräsidenten mit goldenen Lettern und sich darüber beschwert hat, dass sie da nicht hingehen kann, weil sie als Frau Hengame Yagubifara bezeichnet wurde. Und Frau, hallo, die ist nicht binär, ne, also. Wespen sind nicht binär. Das stimmt. Ja, Hermaphrodite. Ja, hier versucht sich jemand in Quadratur des Kreises. Islamkritik. Islamkritik ist total böse und zwar nicht nur, wenn sie von rechts kommt, sondern auch, wenn sie von links kommt. Der Autor plädiert für eine neue Verletzlichkeit. Ja, zum Beispiel in der Nierenregion, wenn das Messer dich da in die Eingeweide sticht. Nee, er zieht das von Judith Butler. Und die findet er halt gut, Quertheoretikerin und so. Und was er nicht gut findet, ist, wenn so jemand Schwarze. Wie eine gewisse... Alice Schwarze. Nee. Eine gewisse Judith Savage Bassard. Das ist schon Pizzi Lamour. Die, ja, die auch, ja. Die wird hier auch erwähnt, ja. Ja, habe ich gesehen, ja. Ja, ja, wegen Quertheorie halt, ne? Und die Bassard sagt ja, also zitiert halt eben auch oder problematisiert halt die andere Judith hier, Butler, für ihren Quatsch halt, den sie schreibt über einen Nahostkonflikt und solche Sachen und über Terroranschläge und ja, das ist ja in Anführungsstrichen Sympathie mit Selbstmordattentätern und Terroristen, ja, das tut die Butler. Die hat Sympathie mit Terror, Selbstmordattentätern und Terroristen und ein bisschen später wird hier der gleiche Krempel halt eben angeführt, weil das sind ja gerade die Sachen hier von der Butler, Kreislauf der Rache, den man durchbrechen soll, Zeug, was sie geschrieben hat nach 9-11. Darauf wird sich hier bezogen. Das ist diese Grundthese von dem ganzen Kram. Aber das ist ein antideutscher Diskurs, den jetzt Frau Bassard da führt angeblich. Und die Linken halt, die jetzt den Islam kritisieren. Und das ist aber einfach nur Phobie und falsch und den Islam gibt es gar nicht. Und tralala. Ich denke mal, der Islam wird da auch selten kritisiert, sondern eher die Gewalt, die davon ausgeht oder die Handlungen, die in seinem Namen eben, so ist es werden. Ja auch. Also, keiner von diesen Leuten setzt sich hin und sagt, ne? Der Islam ist falsch. Ja, Peter ist auch inhaltlich, ist es einfach, das beschäftigt sich doch gar nicht damit. Ne? Nee, der beschäftigt ist sich doch nicht so. Mit dem Koran oder so. Die beschäftigen und sich mit konkreten Dingen, die beschäftigen sich mit genau. konkreten Aussagen, die beschäftigen sich mit konkreten Sachen, ne, die man feststellen kann. Und die werden kritisiert. Und dann gibt es dagegen dann dieses Ding von wegen, ja, die sagen hier, die Quertheorie ist falsch, weil hier die Quertheoretiker halt immer das Opfer wieder irgendwo finden und jetzt ist das Opfer halt der Terrorist. Und das ist ja so. Das tut die Butler ja. Und das wird dann angesprochen und das ist aber falsch, weil die Butler ja recht hat. Fallgründe. Und das ist dieser Artikel, ja. One man's freedom fighter is another man's terrorist, ne? Ja, hier ist ein Interview, ganz lustiges Interview mit der neuen Chefin der Jungen Liberalen, die gestern gewählt wurde. Und ich hatte erst so ein bisschen gedacht, naja, die wohl, also ich muss sagen, den Herrn Teutrine fand ich eigentlich ganz gut. Denn der ist mir eigentlich sowieso ganz sympathisch und der hat das, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Auf jeden Fall wesentlich besser, nach meiner bescheidenen Meinung, auf jeden Fall wesentlich besser als hier die seine Vorgängerin, die Juristin aus Hamburg. Teuteberg, ne? Nein! Nein. Teuteberg ist Mitte 40, glaube ich. Sieht zwar nicht so aus, aber die ist schon lange nicht so. Im jungen liberalen Alter, nee. Ja, bis 35 das, ne? Nein, das war, die ist jetzt aber auch im Bundestag gewählt worden. Ich habe aber ihren Namen jetzt schon wieder verlegt. Aber ja. Das ist so eine, die hat auch Feminismus-Thema. Schröder? Ria Schröder? Ria Schröder, genau. Ja, genau, die meine ich, ja. Ja, und diese neue Dame jetzt hier, die Frau Brandmann, die ist auch irgendwie irgendwas mit so einer Universität oder so. Und deswegen dachte ich schon, weil das Schöne an dem Teutrine war halt eben, der hatte halt so diese tolle Geschichte da mit seinen Sprachschwierigkeiten in Förderschule und so. Ja, der ist halt so richtig so einer, der halt was geschafft hat, aber jetzt halt auch nicht so nach dem Motto, also er ist trotzdem kein Business-Fuzzi oder so, er studiert halt Philosophie, also, aber ja, ich find es halt, das ist halt wirklich so ein Ding, wo man halt nicht die Leute, ja, es ist halt nicht irgendwie so jeder für sich komplett alleine, aber es ist halt auch nicht irgendwie, ich bin Opfer und alles muss sich ändern und was weiß ich nicht was. Und ich hatte jetzt so ein bisschen die Befürchtung, dass die neue Dame hier eher aus so einem akademischen, wir wissen schon alles und müssen es nur den dummen Leuten erklären, Kontext kommt. Das scheint wohl nicht so zu sein. Also die lehnt auf jeden Fall auch Quoten ab und ja. War, sind war, Steuern Rauputzing gemacht? Nein, das ist hier die Frage von der Welt, ja. Von der Frau Schneider, die hat hier die Fragen gestellt. Und das ist ja auch ganz nett, das mal so zu fragen, weil es interessiert ja auch viele Leute da in dem Bereich, ob das so gesehen wird. Das sieht sie halt nicht so, aber ich finde das auch in Ordnung. Also, ja, also es macht Hoffnung auf jeden Fall, dass da jetzt die Qualität nicht abnimmt bei der Truppe, weil mit meinen Niedersachsen-jungen Liberalen bin ich auf jeden Fall nicht so glücklich. ja, aber so bundesweit ist das, glaube ich, schon ganz in Ordnung, der Haufen. Auf jeden Fall im Vergleich zu anderen Jugendorganisationen, glaube ich, noch so die vernünftigste. Ja, sicher, guck dir die blöden die Jusos an. Ja, guck dir die alle an. Also, oder auch, ja, okay. Komische junge Alternative ist, glaube ich, auch nicht so toll. Ja. Ach, schon am Start. Und hier haben wir Margarete. Margarete. Margarete. Kommt ja selber aus Polen und sagt hier, Polen ist zu einem Schurkenstaat geworden, der sich an einem Krieg gegen Menschen mit Uterus beteiligt. Ein Krieg, in dem Rechte von Embryos oder Föten mehr zählen als die von Schwangeren. Deutschland ist davon nicht so weit entfernt, wie man denken könnte. Margarete, also ich könnte morgen früh bei dem Krieg teilnehmen, so ab 5.45 Uhr. Würde dir das passen? Oder was ist jetzt deine Idee? Schurkenstaaten, da marschiert man doch eigentlich ein, oder? Und leert die Moores, damit die irgendwie... Wie kommt man? Krieg gegen Menschen mit Uterus. Ich finde, das sollte gleich unter Verbrechen gegen die Menschheit, sollte das im Volk. Siehst du so ein bisschen wieder auf the Pack, die musst du auch meistens rausstechen, deswegen muss man auch knallen, das muss bangen. Ne? Das ist Krawall sein. Schön. Wisst ihr noch, als alle gemeint haben, wir sollen aufhören, ständig von Krieg zu sprechen? Bei Corona und so. Das ist doch so männlich. Und jetzt gibt es den Krieg gegen Menschen mit Uterus. Genau. Und die Waffen dazu sind die Föten und Embryos, ne? Krieg der Sterne 2, Krieg gegen Menschen mit Uterus. Margarete! Denk mal nach. Ach so, erstmal nicht wieder runter. Dass man nicht auch irgendwie, ich meine, selbst wenn es jetzt zwei Erwachsene werden, das sind denn zwei Menschen mit Rechten, die gegeneinander stehen. Herrgott, ist es denn so schwierig? Nein, wenn du das nicht genauso siehst wie Margarete, dann musst du wohl ein Menschenfeind sein. Ja, muss wohl. Muss wohl. Sagen wir öfter mal Leute, immer du Menschenfeind. Hier haben wir einen Artikel von Watson aus der Schweiz. Non-binäre Personen, bitte verwendet nicht pauschal die Pronomen sie oder er. Oh, es ist so. Sie, er. Also ist hier eine Person, die sich als Mann sieht, aber vorher eine Frau war. Hinzu kommen die offensichtlichen Alltagsbereiche, Toiletten, Bestellformulare, Umkleidekabinen. Sie muss immer wieder nachfragen. Kann ich eine geschlechtsneutrale Anrede haben? Welche Toilette kann ich benutzen? Zum Teil seien die Möglichkeiten starr eingegrenzt. Im Personenstandsregister und entsprechend auch auf dem Pass oder der ID kann man nur M oder F angeben. Ja, aber das, ich meine... Ist das der Daily Grind, der euch irgendwie so fertig macht oder was? Kann ich eine geschlechtsneutrale Anrede haben? Das ist immer nochmal speziell, ne? Ich meine, viele Transmenschen oder so, die wollen dann eben das andere Geschlecht, aber dann auch eindeutig das andere sein. Und auch eindeutig als das andere erkannt werden. Und wenn man immer damit, ja, ich sag mal, die kokettiert jetzt nicht damit, sondern beklagt sich. Ja, man nennt sie auch Transmenschen und nicht Schneeflöckchen, so wie die hier. Ja, genau. Wenn ich online etwas bestelle und ein Geschlecht angeben muss, gebe ich ins Feld für Firmen weder Frau noch ein, klicke dann Herr an und schreibe meinen Namen. Weder Frau noch Herr Sascha Riekeböhr. Das will, also ich denke, da wird Zalando dann aber auch die Message kriegen, wenn du das machst. Es gibt leider nicht immer den Raum für diese Diskussion. Es sei auch nachvollziehbar, unsere Gesellschaft sei heteronormativ und wir könnten gar nicht anders als Menschen als weiblich oder männlich lesen. Hast du mal im Tierreich geguckt, Sascha Riekeböhr? Herr noch, weder Herr noch Frau. Hast du mal im Tierreich geguckt? Da haben die Vögel zum Beispiel teilweise sogar verschiedenes Federkleid, damit die das sofort sehen. Das ist doch alles hier weder Herr noch frauenfeindlich. Bist du hier raus? Mir passiert das logischerweise auch, weil ich entsprechend sozialisiert wurde. Aber ich würde mir wünschen, dass man für Leute, die man nicht kennt, nicht pauschal ein Pronomen verwendet. Oder zumindest, wenn sich die Person wehrt, nicht noch ewig weiter darauf anspricht. Sozialisiert. Möchte ich mal gerne wissen, wie so jemand reagiert, wenn du sagst, möchte es denn noch eine Cola oder so? Das klappt bestimmt super. Ja, wahrscheinlich hat sie Day oder irgend so ein Pronomen. Ja, ist mir doch egal, wenn sie nicht weiblich-männlich möchte, dann ne, kriegt sie eben, was da überbleibt bei uns. Ja, das ist ja nur Das ein ist das S. Konstrukt. Ja, habe ich auch konstruiert. Und sie möchten gerne, dass in der Schweiz entweder gar kein Geschlechtereintrag mehr auf den Personalausweis kommt oder ein X bei Ihnen. Das sind die Fragen, die die Zukunft unserer Gesellschaft Genau. maßgeblich beeinflussen werden, ob die Leute jetzt endlich in der Schweiz ein X auf ihren Pass drucken lassen können. Ja, die können ja auch sich es ganz einfach machen. Mann, Frau und Sascha Röckjebor einfach als Auswahlmöglichkeit. Das wäre repräsentativ Einfach zur alles Prozentzahl der anklicken. Bevölkerung, die dieses Problem haben. Warum nicht einfach direkt so? Ja, vielleicht einfach, dass man dann. Die können sich ja auch ihren eigenen Ausweis malen. Ja, das war. Das mit dem X finde ich aber auch gut. Das kann man auch für den Namen dann übernehmen. Hast du drei X für den Namen, ein X fürs Geschlecht. Ja, Satz mit X war wohl nix. Notrufe 110 und 112. Bessere Ausfallsicherung wäre möglich. Am 11.11. sind in karnevalistischer Manier, ja, in einigen Regionen die Notrufeleitungen ausgefallen. Das wurde im Endeffekt dadurch begründet, dass die Telekom einen Software-Update eingespielt hat in manchen Regionen und in anderen Regionen ein anderes diese internen Notruf-Routungen des Telefonnetzes auf eine andere Software umgestellt hat, auf die Next Generation IP Multimedia Subsystem Software. Und ja, da ist einfach dieses interne Routing fehlgeschlagen und da gab es ein Problem. Und die haben anscheinend intern keinen Plan B gehabt. Da haben das ganze System virtualisiert. Wo die ganzen alten Leitungssstecksysteme in den internen Routing-Zentralen halt durch Softwarelösungen ersetzt haben, haben die das zu eingleisig anscheinend gemacht. Ne? Da, Oh. hoffentlich haben sie jetzt so einen Schreck bekommen dadurch, dass sie zumindest in diesen sicherheitsrelevanten Bereichen ja, das irgendwie redundant machen und vielleicht einige alte proprietäre Systeme wieder einführen oder zumindest am Laufen halten. Ja, es gibt schon private Anbieter, die fordern, dass die Telekom nicht mehr als alleiniger Telekom-Dienstleister diese Notfallversorgung vorhalten sollte. Ja, die sogenannte Notrufkennung bearbeitet ja die Telekom. Und ja, da gibt es jetzt mehrere private, die das auch zum Anlass nehmen, zu sagen, ja, wie wäre es, wenn wir das mit modernen Satellitentechniklösungen oder sowas nicht doch darstellen könnten, die Notfallinfrastruktur aufrechtzuerhalten, auch wenn das Telefonnetz vielleicht nicht funktioniert oder wenn ein Stromausfall ist und deswegen die Voice-over-IP-Telefone nicht mehr funktionieren oder solche Sachen. Ja, ist schon interessant, dass sie das wirklich so intern umgestellt haben, aus Kostengründen, unterstelle ich jetzt einfach mal, dass es halt wirklich nicht mehr redundant funktioniert. Ne? Ja, sehr spezielle Informationen hier. Da fiel mir auch auf. Teltarif.de. Habe ich noch zum letzten Mal vor 8 Jahren in den News gelesen. Ja, hat Nicht mich auch schlecht. überrascht, aber hey, ne? Ja, Und dieses hier ist ein ja. Account, der sich @katholisch nennt. Ich konnte allerdings Jesus hätte sich geimpft, oder was? nicht Er ist ein Follower herausfinden, von Gott Plus. hätte nicht, ich habe nicht herausfinden können, wer genau sich dahinter verbirgt. Also in der Bio steht hier, twittern Katholiken aus Rom und anderswo. Der Heilige Geist wahrscheinlich. Das kann natürlich sonst wer sein, der sich da dieses @katholisch irgendwie als erster geschnappt hat. Vielleicht ist es auch eine Desinfo-Kampagne, um die Leute irgendwie aufzuregen, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall schreibt hier dieser Account, verifiziert es ja auch in keinster Weise und schreibt, Ungeimpfte haben keine Chance aufs Himmelreich, weil sie geimpfte Menschen in ihrer Freiheit einschränken und sogar töten. Ist das so? Scheinbar. Ja, das könnte ich mir durchaus satirisch vorstellen. Das ist nicht ganz ernst gemeint. Ja, die schreiben allerdings schon seit Monaten solche Sachen. Also ich will damit nur sagen, ich weiß nicht, wer sich dahinter verbirgt. Es könnte halt auch irgendwie eine Trollfabrik sein oder so. Aber ja, die schreiben auf jeden Fall schon eine Weile so einen Krempel. Ja, Zitronen ist natürlich immer so eine Gruppe von Leuten. Und im Zusammenhang mit dieser ganzen Impfdebatte habe ich hier nochmal in die Broschüre G Sterben reingeguckt. Eine von den ersten. Ach nee, nicht schon aber wieder. Aber die Antonio-Sachen, die wir uns jemals angeschaut haben, von, ich glaube, 2015 war die. Also aus einer Zeit lange bevor die AA-Stiftung bei den Leuten auf dem Radar erschienen ist. Da fanden wir sie schon schlecht. Und das war ja diese schlecht Geschichte. Schlecht ist sehr vornehm ausgedrückt. Ja, hier mit Frau Banaschuk und ihrer GEMA-Gate-Erklärung, wo sie hier geschrieben hatte, die Wissenschaftlerin sowieso klassifizierte 2014 unter Zuhilfenahme des Rahmennetzwerks von irgendwem und irgendwer Hate Groups für Dummies. How to build a successful hate group, die frauenfeindliche GEMA-Gate-Bewegung als Hassgruppe, das Ziel der Hetzkampagne von GEMA-Gate, Frauen, die sexistische Darstellung im Videospiel angeprangert haben. Wo haben wir heute diese genaue Formulierung, aufs Wort genaue Formulierung schon mal gehört? Analog zum Blablabla von Dingsbums lassen sich verschiedene Schritte identifizieren, wie Gruppierungen, Hassgruppierungen im Netz agieren. So GEMA-Gate, ne? GEMA-Gate. Erster Punkt, Führung. Was ist die verdammte Führung von GEMA-Gate? Es gab keine. Ich war der Anführer von GEMA-Gate. Zweiter Punkt, Rekrutierung. Leute haben das gemerkt, was da los ist und haben sich dann als Individuen dazu geäußert. Schließt euch mir an, ich bin der Anführer von GEMA-Gate. Soziopsychologische Techniken. Wirklich, ich bin der Anführer von GEMA-Gate. Könnt ihr mir ruhig glauben. Entmenschlichung. Ach, dann lasst es doch, ihr Arschgeigen. Ja, dann kommen sie hiermit auch in Deutschland, lassen sich diese Schritte beobachten. Die Studie der Heinrich-Böll-Stiftung, die antifeministische Männerrechtsbewegung. Bla, bla, bla. Wichtige Informationen. Und auch das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das schon, ist diese. Schon 2012 wussten die, wie GEMA-Gate funktioniert. Das ist nämlich diese Kacke, wo sie da mit Arne Hoffmann und so und wo sie auch geschrieben hatten, dass er eigentlich zur Sozialdemokratie gehört und nicht ins rechte Spektrum und lauter solche Sachen. Also auch da haben sie schon jeden Shit miteinander verwurstelt und gerade so eben auf der Linie der Verleumdung getanzt. Und das ist dieser Dreck, den sie schon lange machen. Und was mich hier vor allen Dingen nochmal interessiert hat, war diese Sache hier, mit den Elementen von Hate Speech, weil das ist nämlich so ein schönes Ding, das einfach mal im Hinterkopf behalten, wenn ihr jetzt die Tage halt irgendwas lest, zum Beispiel über ungeimpfte Leute. Gleichsetzung. Verschwörungstheorien. Derealisierung. In Klammern eine verzerrte realitätsabgehobene Konzeptionalisierung durch Ausblendung von Fakten oder in Form von Falschaussagen. Gegenüberstellung von Wir- und Ihr-Gruppe und das Konstruieren eines Handlungszwangs. Beispiel, wenn wir uns von denen weiter auf der Nase herumtanzen lassen, werden wir alle sterben. Ne? Das einfach mal im Hinterkopf behalten, wenn ihr euch irgendwelche Aussagen anschaut über Corona-Zahlen und blablub. Und Intensivbettenauslastung und so. Normalisierung von bestehenden Diskriminierung ist doch kein Wunder, dass Gruppe X so behandelt werden. Ne? Ihr könnt nicht mehr ins Restaurant gehen, ja, ist doch kein Wunder. Oh, da haben die einen 3D-Test für Antisemitismus. Ja. Ja, aber dieses Ding hier auf jeden Fall, das steht jetzt hier nicht mit bei, aber ich meine, dass die Anne Witzorek damals, als sie das vorgestellt hat auf ihrem Talk bei der Republika, wo sie ja auch über GEMA-Gate geschrieben hat und gesprochen hat und solche Geschichten, da hatte sie eigentlich gemeint, dass dieses Ding hier erarbeitet gewesen wäre von der Julia Schramm, ne? Die ja danach dann hier die Mitarbeiterin von dem Fraktionsvorsitzenden von der SED im Bundestag geworden ist und sich dann danach, nachdem sie bei der AA-Stiftung war, auch schön in der in der Öffentlichkeit immer wieder selbst als Marxistin bezeichnet hat. Also ich habe dir diese Scheiße, Elemente von Hate Speech, Hate Speech Definition, so die einzige irgendwie, die AA-Stiftung je vorgelegt hat, auch wenn sie dann danach sich nicht wieder drauf berufen haben. Und das war ja auch diese Sache, wo sich dieser Satiriker vom ZDF drüber lustig gemacht hat. Was dann hinterher da im Giftschrank verschwunden ist, der Beitrag von dem, hatte man damals auch drüber geredet. Ja, das ist schon lange her. Und das ist dieses Ding hier, der arbeitet von der wortwörtlichen Marxistin. Und mit diesem Krempel hier, mit diesem schwammigen Scheiß, wo halt alle möglichen Leute, die sich auf der richtigen Seite von irgendeiner Debatte sehen, halt auch ständig mit argumentieren. Das ist der Standard hier. Diese Broschüre voller Lügen und Dreck. Das ist das, womit man Stimmung macht hier. Und Stimmung macht gegen die Meinungsfreiheit. Und für die eigenen Kulturkämpfe, die man gerne kämpfen möchte. Und das ist die Amadea und Hunde Stiftung für euch. Da möchte ich nur noch mal dran erinnern. Das ist schon Jahre alt, halt eben. Aber es hat sich ja seitdem überhaupt nicht gebessert bei denen. Ist ja nur noch schlimmer geworden. Und ja. Ja, und dann in den Umständen hat sich offensichtlich auch nichts geändert oder gebessert, sonst müssten sie das ja nicht noch machen oder so, ne? Das ist ja sowieso immer das Problem, dass sich da einfach nichts ändert und das Ganze immer so bleibt. So, die blöden gemeinen Männer einfach sich nicht in Luft auflösen. So, jetzt, wenn ich richtig mitzähle, zum dritten Mal und nicht zum letzten Mal die Neue Züricher Zeitung. Westfernsehen. Steigende Corona-Zahlen sind noch kein Grund zur Panik. Wäre da nicht die tödliche Trägheit der Politik? Ein schöner Artikel, finde ich, weil er ein bisschen darauf hinweist, bei allen Schuldzuweisungen, die momentan so durch die Gesellschaft geistern, wo die Schuld halt großenteils liegt. Und es ist eben die Trägheit der Politik, meiner Meinung nach auch. Der leitende Züricher Spitalarzt Huldrich Günthardt sagt, ich kann mir gut vorstellen, dass die Corona-Maßnahmen in Bälde aufgehoben werden, denn irgendwann muss Schluss sein. Ich glaube auch, dass das Gesundheitswesen das Problem jetzt stemmen kann. Das klingt ganz anders als das Heer der Apokalyptiker, die in Deutschland dank Corona und Klimawandel gerade ihr Allzeithoch erleben. Vorsichtige Zuversicht statt des I want you to panic, das viele Covid-Experten von Greta Thunberg übernommen haben. Seit Beginn der Pandemie hat sich unsere Wahrnehmung verschoben. Jede Infektion scheint inzwischen eine zu viel zu sein. Atemwegserkrankungen erreichen aber in den kalten Jahreszeiten nun einmal hohe Fallzahlen. Da stellt Covid keine Ausnahme dar. Lungenentzündungen und Grippe können gravierende Spätfolgen verursachen. Auch darin unterscheiden sie sich nicht von Corona. Es wäre nachgerade gefährlich, wenn sich eine obsessiv mit Corona beschäftigende Öffentlichkeit den rationalen Maßstab für den Umgang mit Atemwegserkrankungen verlöre. Entscheidend ist, wie viele Menschen an einer Atemwegserkrankung sterben. Niemand interessiert sich für die 7-Tage-Inzidenz von Erkältungen, weil diese rasch abklingen. Die höhere Mortalität und die leichte Übertragbarkeit hingegen machen das Coronavirus gefährlicher als andere Erreger. Deswegen ist Covid keine Grippe und erst recht kein Schnupfen. Problematisch allerdings wird es, wenn Menschen sterben müssen, weil ein überlastetes Gesundheitssystem sie nicht ausreichend versorgen kann. Wenn es also zu vermeidbaren Todesfällen kommt, genau hier beginnt der Skandal. Die Mediziner warnen vor einer Überlastung der Intensivstationen. In Bayern mussten bereits Patienten wegen Überfüllung einzelner Abteilungen auf andere Spitäler verteilt werden. Das ist allerdings kein Wunder, sondern angewandte Mathematik. In Deutschland gibt es 3.800 betriebsbereite Intensivbetten weniger als vor einem Jahr. Nach anderen Berechnungen sind es sogar 5.000. Die Betten sind zwar vorhanden, es fehlt aber das ausgebildete Personal. Pflegekräfte haben gekündigt oder sind krank. Ja. Und dann, was macht die Politik? Wie? Macht nichts. Also man müsste jetzt eigentlich doch Millionenprogramme aufheben, um Leuten Boni zu zahlen, die wieder zurückkommen in ihre Jobs oder. Ja, oder Ausbildungsprogramme auflegen, schnell. Ja, aber das ist ja langfristig. Aber überhaupt müsste man jetzt einfach mal sagen, ja, okay, auch viel machen. Aber nein, da haben wir dann Tarifverträge, Krankenkassen, Krankenhausträger und so weiter. Alle hängen zusammen und oben drüber ist die Politik und die bewegt sich auch nicht. Das Gesundheitswesen funktioniert nicht nach marktwirtschaftlichen Gesetzen. Zwar heißt es immer, das System werde kaputt gespart, als würde es renditenhungrige Kapitalisten ausweiden. Tatsächlich aber ist es überreguliert, unflexibel und starr. Und ich meine, wir erinnern uns alle noch, als man uns blühende Landschaften versprochen hat, damals, als die Krankenhäuser alle privatisiert wurden. Ne? Die sollten besser werden, effizienter, günstiger. Für alle sollte es besser werden. Ja, das ist vielleicht teilweise auch der Fall, aber sie sind nicht besser verfügbar. Die schaffen keine bessere Versorgung. Ja, stell mal vor, das Gesundheitssystem wäre noch mehr in staatlicher Hand. Da hättest du dann jetzt Eingriffsmöglichkeiten. Ne? So hast du die weggegeben. Ja, darf ich mal kurz reingrätschen? Wird da an irgendeiner Stelle dann darauf hingewiesen, auf das kirchliche Arbeitsrecht, auf diese ganzen Dienstgeschichten? Weil das ist immer meine erste Frage. Er sagt ja, Krankenhausträger, Krankenkassen, dass es ein Korsett von Vorgaben gibt, Tarifverträge etc. Also, ja. Ja, aber da gibt es keine Tarifverträge. Bei der Kirche gibt es keine Tarifverträge. Nee, die haben ja ihre tollen. Die torpedieren die Scheiße ja immer. Das ist halt das Ding. Ja. Das wird nie erwähnt. Und ich finde es so ätzend, dass sie da nie drauf eingehen. Das waren ja auch die diese Geschichte, die sie im Bundestag da verabschieden wollten, blockiert haben. Mit der Erhöhung. Und es wird nie darüber geredet, nie. Es stellen sich immer nur alle hin und sagen, ja, es wird so schlecht bezahlt, es ist alles falsch. Mit keiner Silbe wird das erwähnt, diese Geschichte. Also meines Wissens nach haben sie das dass sie da so halt eben sagen, so, ja, das ist hier keine Arbeit, das ist hier Dienen, was wir hier machen. Das vergeltet Gott im nächsten Leben. Und das ist nämlich genau das Problem, was wir da haben an der Stelle. Und da wird nie drüber geredet. Und deswegen ist es unredlich. Ja. Im Prinzip versaut das natürlich die Sache so. Das ist schon ein Problem sozusagen in dem Bereich, finde ich auch. Aber die sind meines Wissens nach dazu übergegangen, die Pflegekräfte besser zu bezahlen als irgendwelche staatlichen Einrichtungen. Und deswegen ist alles sehr relativ. Also das ganze System, die Gehälter sind generell zu niedrig. Aber das ist nicht das größte Problem. Das Problem sind auch die Arbeitsbedingungen vor Ort, wofür die Leute dann eingesetzt werden. Zum Beispiel, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, wenn einfach bei der Kostenerstattung für die Krankenhäuser beispielsweise bestimmte Dienstleistungen aus den Fallpauschalen rausgenommen werden. Ja, das heißt, man hat eine Pauschale, der Patient hat eine Krankheit, hat eine Pauschale, das kriegt das Krankenhaus für die Behandlung. Und da ist halt sehr viel drin. Und wenn zum Beispiel die Bereitstellung von Essen am Patientenbett extra bezahlt wird, dann rechnet sich das für das Krankenhaus nicht extra Leute einzustellen, die das machen, die vielleicht sogar niedriger bezahlt werden, sondern dann müssen die Pflegekräfte vor Ort, die Hochqualifizierten, die Patienten behandeln können, müssen denen auf einmal Essen bringen. So, das ist vielleicht für die angenehm, weil es nicht so eine harte Arbeit ist, aber solche Probleme hat das System auch, dass die Fachkräfte nicht arbeiten, das, wofür sie qualifiziert sind. Ja, die Hälfte so viele aber Probleme im Gesundheitssystem, das ist unglaublich, unglaublich. Sorry, das war ein etwas spezifisches Beispiel, aber die Gehälter sind viel zu niedrig, das stimmt, aber die Krankenhäuser kriegen auch nicht die richtigen Anreize, die Patienten ordentlich zu behandeln, durch die gesetzlichen Vorgaben, was wie erstattet wird. Ja, und diese Anzahl, die da erfüllt werden muss, teilweise, was irgendwelche Behandlungen angeht und so. Als ein Freund von mir im Krankenhaus gelegen hat, ich war entsetzt, so. Also, der hat Infusionen mit Antibiotika gekriegt und die sind halt gekommen, wann sie halt Zeit hatten und so. Der hat teilweise 2-3 Stunden da gewartet von dem Termin, den er eigentlich hatte, bis sie dann irgendwann mal ankamen und ihm dann mal das Antibiotikum. Das hat ja auch, das hat ja eine gewisse Wirkzeit und das soll ja kontinuierlich gegeben werden bei einer schweren Entzündung. Ja, gucken wir mal. Wenn wir Zeit haben, kommen wir bei ihnen vorbei. Ja, diese Optimierung auf irgendwelche Geschäftsprozesse oder so, das ist einfach der Fehl am Platz. Ne? Du kannst das nicht optimieren. Es geht halt einfach in ganz vielen Bereichen nicht. Klar, kannst du irgendwelche Maschinen anschaffen, die dann, was weiß ich, die Antibiotika verteilen oder so. Aber es hat ja alles Grenzen. Ich wette, es wird Pflege. Ja, das Medikamente verteilen ist, wenn das Teil der Fallpauschale ist und nicht separat bezahlt wird, dann fällt das halt unter den Tisch. Zum Beispiel. Ja, kann ich vorstellen. Am Ende stehen wir alle nur vor einem... Dass sie ein paar Pillen nicht bringen. Das kann ja jeder machen. Am Ende stehen wir alle vor irgendeinem Counter und müssen unsere Sensoren in Körperöffnungen einführen, um zu gucken, was wir haben. Ja. Oh, oh nein, nein, der gehörte... In, oh, ja, am Ende sind wir doch alle nur... Der Ethikrat, der eine Ethikrat was prüft, ne? Der Ethikrat empfiehlt Prüfung einer Impfpflicht, okay? Ja, die Ethikrat-Prüfung. Der Ethikrat hat sich wieder zur Thema Corona-Impfpflicht gemeldet. Ja, wenn wir das prüfen, dann finden wir es immer auch noch gut, glaube ich. Ne? Nicht unbedingt. Jetzt, ich, ne? Also generell, ich hatte ja schon eine Einschätzung vor kurz nach Beginn Corona, also vor zwei Jahren, November 2019. Ja, ich wollte gerade sagen, das hatten wir auf jeden Fall schon mal. 2020? Genau. Nee, das war, es ist nochmal etwas differenziertes anderes. Ja, die hatten ist ja mir eine klar, Einschätzung. Aber das, was du gerade meintest, das, da kann ich mich halt auch noch dran erinnern, dass wir eine Einschätzung von denen ganz zu Anfang schon mal hatten. Ja. Als und die war sehr Info kritisch. Nichts gibt. Genau, die war sehr kritisch und um es zusammenzufassen, eine undifferenzierte allgemeine Impfpflicht ist auszuschließen. So, das war im Endeffekt das Fazit, was sie damals gezogen haben. So. Aber jetzt geht es ja um die Impfpflichten für Mitarbeitende in besonderer beruflicher Verantwortung. Heißt, ja, wie es so schön heißt, die Leute, die mit den besonders vulnerablen Gruppen ja, arbeiten. Das ist ein tolles Wort immer wieder. Und es ist schon auffällig, dass es hier im Endeffekt ohne Gegenstimme bei 3 Enthaltungen mehr oder weniger blankomäßig gesagt wurde, eine hinreichend differenzierte gesetzliche Regelung für eine berufsbezogene Impfpflicht kann geprüft werden. Allerdings sage ich direkt dabei, das kann aber nur ethisch gerechtfertigt werden, so, wenn Berufsaufstiege in den betroffenen Berufsgruppen da nicht überproportional die vorhandenen strukturellen Probleme verstärken. Da soll nochmal eine Abwägung getroffen werden. Okay, eine Impfpflicht ist zwar wichtig, aber wichtiger ist, dass dass halt das Personal zur Verfügung stellt, um den medizinischen Betrieb aufrechtzuerhalten. Ja, also im Endeffekt sagen sie zwar, moralisch gesehen ist es nicht das Problem, die Impfpflicht einzuführen, aber moralisch gesehen ist es nur problematisch, wenn das dazu führen sollte, dass die medizinische Versorgung nicht mehr gewährleistet ist. Das zeigt schon, was das an sich für eine sehr seltsame Interpretation ist vom Ethikrat. Ja. Aber wenigstens betont der deutsche Ethikrat, dass auf Freiwilligkeit, Information, Überzeugungsarbeit und Vertrauensbildung berufende Impfstrategie unverändert wichtig bleibt. Also, das sind doch schöne Worte. Ja, also ich finde, eine Impfpflicht auch für Berufsgruppen ist halt sehr problematisch. Nicht nur deswegen, weil die Leute dann vielleicht kündigen und zu wenig Personal zur Verfügung steht. Aber gut, das hat mich dann doch ein bisschen enttäuscht. Ich erwarte ja also nicht sehr viel vom Deutschen Ethikrat. Das ist ja manchmal auch nur ein Abnicker-Gremium. Mhm. Aber ich fand es ja gut, dass sie doch so harsch gegen die allgemeine Impfpflicht geschossen hatten. Ja, haben sie sich meine Sympathien leider wieder verspielt. Ja, und Theologen sind da auch jede Menge, ne? Also, ich bin der Vorsitzende. Ich glaube, da sind mehr Theologen drin als Mediziner in dem Ding. Ja gut, ich meine, Mediziner müssen es ja auch nicht sein, Philosophen, ne? So, sollen schon ein paar unterschiedliche Leute sein, finde ich auch in Ordnung. Also. Ich will da eigentlich gar keine Mediziner drin haben. Mediziner haben an sich nicht sehr viel mit Ethik am Hut. Also zumindest die meisten Mediziner, die ich kenne. Ja, aber auch die Mitarbeiter, also die sich nicht impfen lassen, die werden ja über kurz oder lang sowieso immunisiert werden, weil sie sich irgendwann auch anstecken. Dann haben sie ja einen genesenen Status. Ja, apropos genesenen Status. Das hier ist ein Artikel vom Cicero und da geht es darum, dass man ja quasi im Moment für diesen genesenen Status muss man halt, wenn man die Krankheit hatte und PCR-Test gemacht haben und sie haben hier quasi ein Plädoyer dafür, dass man auch im Nachgang das noch feststellt und da gäbe es wohl auch einen Test für diese Antikörper, der wohl auch günstiger sein soll als dieser PCR-Test und ich spreche im Prinzip nichts dagegen, diese Sachen im größeren Maßstab jetzt zu machen, um überhaupt mal zu gucken, wer vielleicht eventuell durch die Krankheit durch ist, ohne das überhaupt gemerkt zu haben. Und ja, so halt mal festzustellen, wie groß die Immunität eigentlich tatsächlich ist in der Gesellschaft. Weil wir uns im Moment halt nur an diesen PCR-Sachen, die halt zu dem Zeitpunkt, ja, wo man halt krank gewesen ist, nur entlang hangeln, um diesen genesenen Status festzustellen. Ja klar, ja, es ist interessant, genau. Wie viel Titer oder wie das heißt man da hat, sozusagen, diese Titer-Level-Zählung. Titan. Nee, Titer. Corona-Titanen. Ist nicht von Scientology, nein. Ja, aber die ist relativ aufschlussreich. Also da irgendwie eine Zahl über 1000 oder so ist schon nicht schlecht. Und alles unter 500 solltest du vielleicht mal nachimpfen oder so. Also das ist irgendwie tatsächlich, könnte ich mir gut hilfreich vorstellen für die Leute. Ja, also was diese Antikörpertests angeht, da sollen wohl, also man kann die schon bei Ärzten machen und da gibt es wohl auch Internetangebote für, ähnlich wie per PCR, aber die sollen wohl auch in vielen Testzentren demnächst kommen. Zwischen 25 und 30 Euro sollen die dann kosten. Das ist ja auf jeden Fall günstiger als ein PCR-Test, wo wir meistens. Hat sich nur, warum man das von vornherein nicht ein bisschen mit in Betracht gezogen hat oder schon ein bisschen länger oder so. Die Frage ist halt nur, wie ist das mit diesem genesenen Nachweis? Es gibt ja auch Ärzte, die reden da schon länger von. Lamon, wie soll man denn mit natürlicher Immunität Geld verdienen? Ja. Du erzählst Sachen. Weiß ich nicht. Vielleicht fällt mir was ein, lasse ich mir nichts machen. Ey, die Impfpflicht, Mai. Ja, sie sagt, Impfpflicht ist okay. Und das ist ihr Video dazu. Ja, Mai. War vorher klar, Mai. Das geht 13 Minuten. Und also ich war ehrlich gesagt positiv überrascht. Das heißt, es hätte mich wahrscheinlich nicht groß überraschen sollen, weil im Endeffekt, es ist halt ein typisches Video von ihr. Also es ist eigentlich schon gut ausgearbeitet und ich hatte auch gedacht, so nah, ob sie diese verschiedenen Sachen überhaupt anspricht und hat sie tatsächlich auch alles angesprochen, worauf ich eigentlich gewartet hatte. Also inklusive diese Sache mit dem, dass das Corona-Zeug eigentlich nicht weggeht, dass es halt eben bleibt. Also was wir ja vor 2-3 Wochen hier schon hatten, dass das ja sowieso viele Leute halt vorhergesehen haben. Aber ja, der letzte Rest ist dann halt wieder so die politische Einordnung des Ganzen. Und das wollte ich dann jetzt nochmal abspielen. Ich weiß, ihr habt versprochen, es gibt keine Impfpflicht. Und ja, Wortbrechen ist scheiße. Aber wisst ihr, was noch schlimmer ist? In dieser Notsituation nicht euer Wort zu brechen. Eure Begründung kann nicht so wirklich mithalten mit der aktuellen Notlage. Weil das, was wir im Land erleben, eher dazu führen würde, dass sich eine Spaltung vertiefen würde und wenn man das auf die Pflege bezieht, eher dazu führen könnte, dass mehr Pflegekräfte den Beruf verlassen. Deswegen. Ja, also hier geht es jetzt darum, dass man eine Impfpflicht halt für Pflegeberuf macht, ne? Also quasi das Thema, wo wir gerade schon drüber geredet hatten, dass man es nicht allgemein macht, sondern für bestimmte Berufe und generell die das, was die Frau hier meint, ist halt eben, dass diese Impfungen eigentlich, dadurch, dass die jetzt schon so viel verabreicht worden sind, dass man eigentlich ganz gut darüber jetzt Bescheid wüsste, über die Nebenwirkungen von dem Ganzen und ja, dass eigentlich auch diese Ansteckung trotzdem dann durch diesen Impfschutz geringer sein soll, weil wenn die Leute nicht rumhusten, meint sie, dann würde sich das auch schlechter übertragen und also ich nehme jetzt mal an, dass da wahrscheinlich auch was dran ist an dieser Behauptung, weil also ich würde jetzt nicht denken, dass sie sich sowas aus den Fingern saugt. Hatte ich jetzt so noch nicht gehört, aber würde ich jetzt mal, also wie gesagt, die Sachen, die sie halt so generell sagt über das, was halt Phase ist, das denke ich schon, dass das Hand und Fuß hat. Sie meint, da wären auch Quellen noch in der Beschreibung verlinkt, die ich mir jetzt natürlich noch nicht angucken konnte. Ich habe das jetzt erst kurz vor Beginn gesehen und selbst wenn ich es mir angucken würde, würde ich ja, normalerweise wahrscheinlich nicht so direkt in der Lage, das irgendwie vernünftig zu Das schweigt nur wichtige Sachen oder so. Das ist auch so die Masche normalerweise. Ja, nein, okay. Die Masche ist halt eben, dass man von den Sachen, die man meint, dann da zu sehen, die dann halt absolut zu setzen und dann zu sagen, so, ja, jetzt müssen wir ja, wissen wir ja Bescheid. Und dann können wir ja alle anderen Bedenken über Bord werfen und einfach losmarschieren. Und das ist halt eben ja, auch wieder so auch das, worauf es jetzt bei ihr hinausläuft. Lustig war auch, sie hatte dann so eine Formulierung da gewählt in dem Anfangsteil davon, wo sie gesagt hat, so, ja, ich habe ja früher auch gesagt, dass wir keine Impfpflicht brauchen, aber da habe ich ja noch gedacht, dass die Leute das freiwillig machen. Also nach dem Motto so, ja, wir brauchen ja jetzt eine Pflicht, weil die Leute ja einfach zu blöd sind und deswegen müssen die jetzt halt gezwungen werden. So dieses übliche Ding von wegen, wenn wir es halt nicht hinkriegen mit Freiwilligkeit, dann brauchen wir halt Zwang. Ne? Und das ist einfach so, wir können ja mit der Gesellschaft machen, was wir wollen und auch wieder da, ne? Selbst wenn das jetzt alles stimmt, was sie da so sagt, und ich, wie gesagt, ich würde das gar nicht anzweifeln, weil ich dazu sowieso nicht in der Lage bin, das in irgendeiner Art und Weise qualitativ zu bewerten. Na, selbst wenn das halt so ist, dann ist es ja halt immer noch so, selbst diese Leute, die das halt anders sehen und nicht daran glauben, auch wenn sie das jetzt aus den falschen Gründen tun, dann gibt es die ja trotzdem und die glauben das ja nun mal so und dann kann man halt auch nicht von denen erwarten, ja, dass man die jetzt einfach so halt zu irgendwas zwingen kann und dann sagen so, ja, aber hier die Spaltung der Gesellschaft und tralala, das interessiert mich alles nicht und so weiter und so fort. Ne, und das ist jetzt im Endeffekt wieder das, worauf es jetzt hier halt hinausläuft. So, ja, die Gefahr ist ja da, also marschieren wir jetzt einfach, ne? Und das ist halt diese politische Einschätzung bei ihr, die dann nicht so objektiv ist, wie die anderen Sachen, die sie sagt. Aber sie möchte es natürlich so verstehen wissen. Und das ist halt eben bei diesen Leuten halt immer so dieses Ding, ne? Hate Speech, Kram, die Leute sind unfair und gemein zueinander. Ja, das sind sie. Die Leute glauben an falsche Sachen. Ja, die Leute glauben an falsche Sachen. Diese falschen Sachen führen dazu, dass irgendwelche falschen Entscheidungen getroffen werden. Ja, das tun sie. Aber ich glaub, man kann dann halt trotzdem nicht sagen, so, das muss dann jetzt, wissen wir jetzt also alles, also marschieren wir jetzt einfach in diese Richtung und zwingen alle dazu, die das falsch verstehen und so weiter und so fort und weil wir ja so schlau sind und tralala. Nee, die Geschichte ist voll von solchen Sachen, wo man halt so vollkommen objektive Dinge sich gedacht hat, die man sehen konnte und sich dann gedacht hat, naja, jetzt macht man dann einfach diese Logik und etablieren die und dann läuft das alles in die richtige Richtung. Und die dann aber total scheiße gewesen sind, wo es dann, ne, wo richtige Verbrechen passiert sind. Und na, das in diesem Fall, also ich glaube jetzt nicht, dass da dann etliche Leute irgendwie sterben werden oder so, wenn man das denen jetzt da anordnen würde, das denke ich jetzt nicht. Aber trotzdem, diese, also es gibt halt Konsequenzen, ne? Es gibt immer Konsequenzen von solchen Sachen und man kann es nicht einfach so abtun und sagen, nur weil wir jetzt irgendwie für uns selber diese Abwägung getroffen haben und das ist ja gerade Sinn und Zweck von dieser Freiwilligkeit. Dass man halt eben dann sagt, die Leute müssen selber diese Abwägung treffen und dass man die Leute dann darüber aufklärt, dass sie eventuell ja, Dinge problematischer sehen, als sie in Wahrheit sind. Das ist ja auch alles richtig und gut und wichtig und das macht sie jetzt hier in den Videos auch in Ordnung. Ne, aber diese, dann da drauf zu schreiben, Impfpflicht ist okay und zu sagen so, ja, aber die Welt geht doch unter und wir müssen jetzt alle und ich habe ja früher nur gesagt, wir machen das freiwillig, weil ich gedacht habe, dass die Leute das dann alle machen, aber die machen das ja gar nicht, also müssen wir sie jetzt zwingen. Das passt halt nicht. Ne? Das passt halt vorne und hinten nicht zusammen, aber gut, ich spiele nochmal weiter ab. Also, dass das eine Gewalt ist, das realisiert sie gar nicht, oder wie? Das ist doch eine... Nee, weil das verhindert ja Gewalt, weil wir helfen ja, wir retten ja die Leute, dass sie nicht sterben. Und das ist ja wichtig. Ein absolut wesentlicher Punkt, finde ich, ne? Dass das irgendwie eine Gewaltausübung ist, nicht nur diese Zwangsimpfung, auch eben das Hate Speech löschen, ja, und so aber weiter. Aber ne? Wenn die Leute jetzt sterben, dann ist es ja auch schlecht. Das ist auch Gewalt, ja. Das ist die Logik. Und das ist ja auch, das hat ja auch eine gewisse Logik. Es ist ja nicht so, dass das totaler Quatsch wäre. Das Problem ist halt eben nur, zwischen der Freiwilligkeit und der Pflicht ist ja gerade das Problem, dass die Leute das selber entscheiden müssen, was ihnen wichtiger ist. Und das können sie auch. Und ja, es gibt natürlich dieses Ding, was sie da ja meint, mit, dass die dann angeblich auch weniger ansteckend wären, was ich, wie gesagt, nicht prüfen kann, was ich jetzt einfach mal so voraussetze, dass das stimmt. Ja, dafür sind die anderen etwas sorgloser, ne? Die impfen. Ja, genau. Das ist zum Beispiel auch eine Seite von dieser Medaille, ja. Aber ich spiele noch mal weiter ab, was sie jetzt hier noch so sagt. Klar, nein. Also ist jetzt ein bisschen zynisch fast schon. Pflegekräfte beklagen jetzt schon seit vielen Jahren die prekären Arbeitsbedingungen und die schlechte Bezahlung und versuchen verzweifelt, die Aufmerksamkeit der Politik dafür zu bekommen. Aber jetzt macht ihr euch Sorgen, dass sie aufhören, okay. Aber so, wieder, ne, was haben wir gerade gemerkt? Was sage ich immer? Pflegekräfte sich drüber beschweren, was mit denen los ist, mit der Bezahlung und so. Kein Wort drüber verlieren über kirchliches Arbeitsrecht, in anderen Worten. Egal. Ja, dürfen viel seltsamer sich vielleicht einmischen, ne? Finde ich das Argument mit der Spaltung. Schaut doch einfach mal in die Kommentare unter diesem Video. Die Cremen sind doch schon da. Warum? Unter anderem, weil Menschen wegen Desinformation keine Fakten mehr erkennen. Unter anderem, weil manche Menschen ein faires Freiheitsverständnis haben, das nichts anderes ist als purer Egoismus. Und die Rest... Purer Egoismus. Entscheidung treffen für den eigenen Körper, so purer andere Egoismus. Leute zwingen wollen. An anderen Stellen sieht man das eventuell vielleicht doch eventuell ein bisschen anders. Das ist ein Krieg gegen Menschen mit Uterus. Ach nee, Moment, wir sind schon weiter, ne? Westlichen, die zum Glück noch vernünftige Mehrheit dieser Bevölkerung, wird momentan an die Grenzen ihrer Fähigkeit zur Empathie und Solidarität gebracht. Denn Geimpfte müssen sich... Genau, denk doch mal an die armen Leute, die sich so zusammenreißen müssen, dass sie noch empathisch sind für irgendwen. Deshalb Impfpflicht. Weil Gründe. Sich gerade einschränken wegen mehr... Denk doch mal an die armen Leute, die gerade noch empathisch sind, wenn sie so Feministinnen reden hören. Wir müssen Feminismus einschränken. Menschen, die die Impfung und damit Fakten ablehnen. Geimpfte müssen Angst haben um sich und ihre Liebsten, sollten sie auf einer Intensivstation landen. Und sei es wegen eines Autounfalls, das dort voll ist. Oder schlimm genug, dass das Personal überarbeitet ist und keine optimale Versorgung leisten kann. Weil dort Menschen versorgt werden müssen, die dort gar nicht sein müssten, wären sie geimpft. Wie soll... Tja. Also, es, wie gesagt, es entbehrt nicht einer gewissen Logik, aber da ist ja schon wieder das Problem, die die Fakten ablehnen. Ja, aber die lehnen die Fakten ja nicht ab. Also insofern halt eben nicht. Man kann halt sagen, dass sie es entweder nicht gehört haben, wie es ist, oder dass sie es nicht glauben, wie es ist, aber es ist ja nicht so, dass sie sagen, ja, dies, das und jenes, das sind halt die Fakten, aber die lehne ich jetzt ab. Ja, das die ist Faktenlage nicht... verändert sich ja auch. Ja, permanent. Das kommt auch noch dazu. Ja, und genau. Fakten kann man sich auch immer selektiv heraussuchen. Das ist ja gut. Muss der Meier aber nicht erklären. Roman, Übertreibung. Ja. Das, ja, wobei ich ihr das ja jetzt auch so schlimm nicht vorwerfen werde, weil, wie gesagt, ich war tatsächlich überrascht, dass sie auch dieses ganze Ding, was wir ja auch schon hatten, mit der, dass es halt nicht weggeht, dass es im Endeffekt saisonal immer wiederkommt und so, dass sie das tatsächlich auch mit dabei hatte, weil ich hätte das jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, weil ja die ganze Diskussion in der Gesellschaft im Endeffekt ja so war, dass es immer hieß, ja, wir impfen jetzt halt. Und wenn dann jetzt viele Leute geimpft sind, dann ist es halt vorbei und dann ist alles in Ordnung. So, ne? Und jetzt ist es ja aber so, dass wir ja jetzt schon wieder im Endeffekt noch höhere Zahlen hatten als früher. Und ja. Das relativiert die ganze Effektivität der harten Lockdown-Regelungen, die wir ja alle schon durchlebt haben. Irgendwie ja, aber gut, da sieht man ja im Moment, da sieht man ja momentan eh genug Hinweise drauf, dass der Lockdown mehr oder weniger beliebig gar nicht, fast gar nichts bringt irgendwie, weil in Ländern, die keinen Lockdown hatten, sieht es nicht viel anders aus als bei uns. Aber das ist halt dieses Hin und Her, dieses Auf und Ab von dem Zeug. Ja, diese Unterschiede. Ja, es ist im Prinzip halt alles so ein bisschen Trial-and-Error-Kram halt, ne? Und das sind viele Sachen... Die sich verändernde Faktenlage, ne? Ist halt ja, aber wenn die eine Seite Trial-and-Error macht, kann sie doch dann nicht von der anderen Seite verlangen, dass die uneingeschränkt mitmachen. Ja, wie gesagt, aber ich möchte ihr das nur mit Einschränkungen vorwerfen, weil sie halt, wie gesagt, in diesem Video auch viele Sachen halt zur Sprache gebracht hat, die jetzt zu diesem, zumindest was ich bisher wahrgenommen hatte, als allgemeine, so ist es halt, Aussagen jetzt nicht vorkamen. Ne? Zum Beispiel diese Dinge halt mit der saisonalen Wiederkehr, wobei sie jetzt aber aus irgendwelchen Gründen, die sie jetzt nicht erläutert hat, im aktuell noch nicht der Meinung ist, dass das schon der Fall ist. Ne? Und das wäre eigentlich meine Frage jetzt, Hauptfrage an Sie, warum das jetzt nicht schon der Fall ist, was sich da jetzt in Zukunft noch ändern wird, weil diesen Zustand, ich meine, selbst wenn jetzt die Leute impfen, wir sehen ja jetzt schon, dass es halt nicht reicht. Und diese Booster-Impfung, die wird ja dann auch nicht magisch eine also dass ab dann quasi die hundertprozentige der hundertprozentige Schutz gegeben ist, sondern das wird sich ja dann auch wieder abbauen, denke ich mal. Also die Wirkung der Impfung kann man, glaube ich, wirklich verstehen wie bei einer Grippeimpfung, dass sie eben bei einigen wirkt, bei einigen nicht, bei einigen etwas länger, bei einigen anderen wieder weniger lang oder so, ne? Also das ist nicht ganz so eindeutig, glaube ich. Ja, das scheint so zu sein, zumindest nach dem, was wir jetzt beobachten können. Ne? Und deswegen wäre jetzt, was ich halt nicht verstehe, jetzt an dieser Sache ist, warum, wenn man das schon einsieht, dass es darauf hinausläuft, warum das jetzt noch nicht gegeben sein soll, weil, na, also wir haben ja jetzt schon Impfungen. Und ja. Ja, ich habe mich auch theoretisch gefragt. Und ich verstehe halt nicht, was diese hundertprozentige Impfschutz dann bringen soll. Ich meine, ich verstehe dieses Argument dann jetzt nach dieser Logik von ihr halt, dass die Intensivstationen, wobei da halt eben die Zahlen auch bei mir in Niedersachsen, da sehe ich immer den Ticker hier vom Innenministerium, das ist irgendwie bei 6% oder so. Klar, es kann sich natürlich auch dann irgendwann sprunghaft verändern, aber man kann auf jeden Fall jetzt nicht davon reden, dass das jetzt morgen oder übermorgen halt eben schon droht, dass es überlastet ist und so. Und die ganzen Leute, also ich höre jetzt auch eigentlich niemanden sagen, dass wir jetzt quasi einfach, ja, wo ich ja schon Leute sagen, dass wir jetzt einfach quasi alles bleiben lassen sollen und einfach quasi, also nicht mehr testen sollen, einfach zum Tagesgeschehen übergehen. Aber auch an der Stelle wieder, was sie halt eben und die Leute auch immer voraussetzen, ist, dass die Leute, die sich jetzt noch nicht haben impfen lassen, dann auch in den Tag hinein leben und denken, alles wäre prima so, ne? Dass die jetzt auch überhaupt nicht irgendwie überlegen, ihre Kontakte halt weiter einzuschränken oder sich regelmäßig zu testen oder so. Es wird ja immer davon ausgegangen, die haben sich halt gegen die Impfung entschieden, weil sie halt maximal durchtriebene Arschlöcher sind. Und ja, die ja die Fakten kennen, aber die gehen laufend aus ins Restaurant und ins ablehnen Kino und tralala, ne? Auf der anderen Seite, ja, hast du halt die ganzen Leute, die alle meinen, sie werden jetzt geimpft und keinen Bock mehr haben, was ich halt auch nachvollziehen kann. Und die sind dann wahrscheinlich noch eher Überträger von dem Kram und so, ne? Aber ja, es ist alles ein bisschen, ja, es ist halt kompliziert so, ne? Das wissen die Leute ja auch. Aber ja. Das eine Gesellschaft nach über anderthalb Jahren Pandemie aushalten. Die Spaltung entsteht doch nicht durch Impfpflicht, sondern durch die Spaltung in Geimpfte und Ungeimpfte. Doch, du die Pflicht vorne. Genau. Gestellt euch doch alle, reiht euch doch ein in die Reihe. Machen wir doch am besten direkt Social Credit System. Ich meine, hallo, nur die Leute, die total nicht an ihre Mitmenschen denken, würden doch nicht komplett aufpassen hier, weil wir haben doch auch irgendwelchen Bogus-Scheiß-Studien über geschlechtergerechte Sprache, warum wir die unbedingt brauchen und dies, das, jenes und so. Warum machen wir das nicht auch morgen alles verpflichtend? Weil ich meine, freiwillig. Die Leute leiden. Wir können es ja auch sagen, dass es freiwillig ist, aber ich habe ja gedacht, dass die Leute das dann morgen alle machen, weil es ist doch offensichtlich, dass wir das brauchen. Also hallo. Dann jetzt bitte verpflichtend. Ne? Also das ist der Witz, halt war ja der Habermas am besten. Mit seiner Rechtspflicht zur Freiwilligkeit oder sowas. Unverschämt halt, auch, ey. Ja. Ja, und sie hat es halt auch mit Gurtpflicht irgendwie gleichgesetzt, dass das ja eigentlich noch bescheuerter wäre, aber nee, tut mir leid. Also ich bin zwar auch nicht der Meinung, dass man jetzt unbedingt eine Gurtpflicht braucht, aber auf der anderen Seite, da ist halt auch überhaupt nichts verloren, wenn man sich so einen scheiß Gurt umschnallt. Und ja, also, aber mit deiner Impfung, tut mir leid, das hat halt Nebenwirkungen. Vielleicht meinetwegen nee, nicht oft Gurtpflicht oder so. Die bringt ja auch nicht für andere was. Das ist ja auch nicht so ein, das ist ja kein solidarischer Akt, die Gurt anzulegen. Ja, höchstens vielleicht insofern, dass man sagt, wenn die Leute jetzt einen Unfall bauen und die hatten keinen Gurt an, ach so, und dann sind sie verletzt auf eine Art und Weise, wie sie vielleicht sonst nicht wären. Und dann liegen sie halt wieder der Gesellschaft aus der Tasche, weil sie halt keine. Aber das dann sind halt sie auch Intensivbetten weg. Es gibt immer noch Leute, die rauchen, ne? Das fällt mir immer sofort ein, wenn ich diese ganze Scheiße höre mit, wir müssen an die anderen denken und oh mein Gott und die Gesundheit und so weiter und so fort und das ist doch Egoismus und so, ne? Und ja, also. Ja, ich finde, bei den Restaurants ist das auch durchaus ein vergleichbarer Punkt, ne? Du darfst dann im Restaurant nicht mehr rauchen und darfst nicht ungeimpft in, auch nicht rein, sozusagen. Aber das ist ja was anderes beim Impfen. Fehlt dir was, was angeblich deinem Körper fehlt oder so, da wirst du zum Mangelwesen erklärt. Als Raucher bringst du was mit, das rumstinkt, das ist was ganz anderes. Ne? Ja, ist auch wahr, ja. Absolut wahr, ja. Also diese vielen komischen Vergleiche, das finde ich auch immer ein bisschen anstrengend. Ich wollte noch sagen, dass ich gedacht habe, wenn die Influenza-Zahlen so sind wie in den vergangenen Jahren und es kommen Corona-Zahlen obendrauf, das ist nur theoretisch, also ich glaube, das ist nicht so, aber man könnte ja vielleicht mal annehmen, dass es mal so kommt oder so. Dass dann praktisch irgendwie dauerhaft jetzt unsere Krankenhäuser überlastet sind? Oder wie ist das dann? Ne? Ich meine, das sind zwar immer nur so ein paar, aber die können ja ausreichen, um die letzten paar Prozente da vielleicht zu füllen oder so. Ich kann mir das schon vorstellen. Zumal die auch ein bisschen länger liegen, glaube ich, die Corona-Leute. Also, da muss doch irgendwie auch mit umgegangen werden, mit der Aufstockung des Gesundheitswesens und so weiter. Ja, nur mal so als Anmerkung. Das ist jetzt nur meine persönliche Sicht. Viel wichtiger sind die Fakten, nämlich Impfen ist sicher, Impfen schützt und Impfen ist besser als Nicht-Impfen. Punkt. Sorry für alle Freunde. Ja, deswegen Pflicht. Weil wir hatten ja gedacht, die Leute machen das freiwillig, aber machen es ja nicht also Pflicht. Ich habe einen Kumpel, der ist Mutter gestorben nach der Impferei. Der ist natürlich fest davon überzeugt, dass es irgendwie in Zusammenhang steht, weil sie auch so gesund war vorher und so. Also sie weigern sich partout, das als Impfschaden oder als Impfdingsproblem mit aufzunehmen. Und solche Sachen machen enorm misstrauisch. Ne? Das sind zwar keine offiziellen Informationen, aber dass dann Leute misstrauisch werden oder so, das kann ich schon ein bisschen verstehen. Dass er da keinen Bock mehr drauf hat, sich zu impfen oder so zum Beispiel. Ne? Was der Mammon hier macht, ist anekdotische Evidenz. Genau. Ja, Sibylle Berg. Ja, auf jeden Fall. Den Rest von dem Video kann ich auf jeden Fall noch empfehlen. Da wollte ich jetzt halt nur nicht abspielen, weil zu lang und so. Aber könnt ihr euch ruhig mal angucken. Waren auf jeden Fall interessante Punkte dabei. Ich habe jetzt nur den politischen Teil, den wir hier kommentieren können, abgespielt. Sibylle Berg. Ja, normalerweise ein Grund, sich irgendwie an den Kopf zu fassen und sich die Haare zu raufen. Aber ich will jetzt einfach mal was aus dem hier der Kolumne vorlesen. Wo sind wir? Da sind wir. Ich habe keine Meinung. Woher auch? Ich blicke nicht mehr durch. Ich halte den Mund, halte mich raus, weil da draußen ein Krieg der Ratlosen stattfindet, der von ratlosen Politikerinnen und Medienschaffenden angefeuert wurde. Weil Autorinnen oder sagen wir Intellektuelle gerade ihre Aufgabe vergessen haben. Besonnen einzuordnen, eine Metaebene zu entwickeln, sachlich und ruhig zu sein, befriedend. Stattdessen rufen sie zum Krieg gegen einen Teil der Bevölkerung auf, der die Gesundheit des Volkes gefährdet. Es macht mich fertig, dass ein Teil der Menschen als dumm bezeichnet wird. Zu kaum einer anderen Zeit wäre es legitim gewesen, ein dünnes Konstrukt von Dummheit hin zum Bösen zu spannen, wie es in einer solch Menschenverachtung, wie es die Autorin eines Artikels im Tagesanzeiger ohne Widerspruch tut. Es ist kaum zu ertragen, dass es keine Zwischentöne mehr gibt, dass wir aus Angst, etwas Falsches zu sagen, in der allgemeinen Hysterie besser noch weniger miteinander reden als früher und dass wir uns nicht trösten, sondern verachten. Das macht mich fertig. Wenn Sie noch Kraft haben, lernen Sie etwas, eine Fremdsprache, Coden, eine Kampfsportart im Online-Tutorial. Fallen Sie nicht ins Netflix-Koma, seien Sie nett zu sich, zu anderen. Reden Sie nicht über die Pandemie, versuchen Sie nicht wütend zu sein, denn das macht noch schlechtere Laune. Und noch einmal, bleiben Sie freundlich, zu allen, denn das geht den meisten gerade gleich beschissen. Ja. Man muss auch mal einen guten Artikel von Sibylle Berg vorlesen. Ja, ich habe den Eindruck, das machen viele aber auch so. Mhm. Ja, ich denke auch, dass so eine gewisse, zumindest so in dem Bereich, in dem man sich normalerweise bewegt, dass da schon im Moment eine Wärme zu spüren ist, die vielleicht vorher gar nicht so da war. Aber man merkt, dass man halt einander doch braucht irgendwie, ne? Auch auf die Distanz. Lernen Sie Arabisch, sagt der Slickrolfei. Lesen Sie Sanskrit. Ja. Nach der dritten Stunde merkst du, dass du von rechts nach links hättest schreiben müssen. Ja, aber wie gesagt, auch ein blindes Huhn, altes Huhn, Sibylle, findet man Korn. Das ist zum Klo. Ja. Dö. Weltraumaffen. Wir machen gleich weiter. Interdimensionale Vampire möchten impfgewürztes Blut. Was ist das denn jetzt hier? Aus dem Chat, glaube ich. Achso. Joe Rogan, genau. Ja, von dem habe ich auch gehört. Der hätte doch so ein komisches Medikament genommen oder so, ne? Ja, da machen sie sich hier bei Saturday Night Live lustig. Kann ich mir gut vorstellen. Ganz bescheuerten, unlustigen Sketch. Weil er lacht auch nur drüber. Ja, das soll halt Joe Rogan sein hier auf der linken Seite und ja, der hat halt irgendwelche Drogen dabei und sein Tiermittel und angebliches Pferdemittel. Aber wie hieß der nochmal? Bibo war das, ne? Aus der Sesamstraße? Der Vogel? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, der heißt Crypto halt auf Englisch. Ach so, ja, möglicherweise. Ja. Also, ziemlicher Quatsch. Und Saturday Night Live. Kannst du es nochmal erklären für Leute, die überhaupt nicht wissen, worum es ging? Weil ich weiß überhaupt nicht, worum es ging. Ja, Joe Rogan hatte ja Corona und er hat dann halt dieses Mittel genommen, wo die Leute meinen, das wäre irgendwie um irgendwelche Pferde. Ivermectin oder was? Pferdewurmkur, ja, genau. Ich glaube, das war das, ja. Nicht laut sagen. Und, darüber machen sie sich halt hier lustig. Oh. Und der Joe Rogan ist halt. Okay. Nach diesem Ding ich kann nur Idiot. Bestätigen, was Tannhäuser Gate im Chat sagt. SNL ist seit gefühlt 20 Jahren nicht mehr lustig. Das stimmt. Das stimmt, ja. Ja, und Corona ist, wäre ja nicht Corona, wenn es nicht auch ohne Ende Maskenmüll geben würde. Und da sind Frauen am stärksten betroffen. Ja, rund 8,5 Millionen Tonnen Plastikmüll zusätzlich angefallen. In nahezu allen Ländern, 190 Ländern hier, heißt es. Und der landet natürlich dann im Meer wieder. Ne? Und vielleicht bei den Plastiksachen hier, die Verpackungen sind nochmal was anderes, aber die Masken selber sind ja auch aus so einem Zellstoff, der sehr schwer wohl irgendwie zu entsorgen ist, der sich irgendwie in den Maschinen an einer Kläranlage da festsetzt und so weiter und die Sachen da blockiert teilweise. Das hatten sie ja letztens irgendwo im Fernsehen mal. Ja, die Masken sind da perfekt für, ne? Das ist von Maschinen zu blockieren. Dieser Müll. Raucht das noch oben drauf? Ja, das waren ziemlich lange Artikel, wo es dann noch um die wirtschaftlichen Verbindungen ging und so, fand ich nicht so wichtig. Ja, aber wir brauchen ein paar Schildkröten, also ein paar Schildkröten, die halt in den Ohrstoffen von so einer Maske quasi ersticken und dann an Strand gespült werden und einen findigen Fotografen. Ne, zwei Schildkröten, eine Maske. Kannst du auch mit lebenden Schildkröten machen, aber Foto sieht man das ja nicht so. Die bewegen sich ja nicht so schnell. Ja. Da Schildkröten-Awareness, sage ich dazu. Komm, wenn ihr kurz aufgepasst hättet, wüsstet ihr ja auch, das kennt ihr nicht, den Song von Dr. Random McCam über die Möwen, die in den Sixpack-Ringen sich verfangen und dann dadurch durch die Auswahl, durch Survival of the Fittest entwickeln sich dann Nazi-Möwen mit riesigen Gehirnen, die alle umbringen. Wenn das mit den Schildkröten auch so läuft, haben wir ein Problem. Nee, kenne ich nicht. Ich kenne viel von dem, aber das kenne ich nicht. Ja, kommen wir von Umweltverschmutzung auf der Erde zur Umweltverschmutzung im Weltall. Weltraum, Schrott, Weltraummüll ist ein massives Problem, wird mittlerweile auch als solches erkannt. Habe ich ja auch auf dem Schirm und ich bringe immer wieder, wenn was Signifikantes passiert ist. Jetzt hat es ein Treffen auf dem Paris Peace Forum gegeben von verschiedenen Weltraum also Satellitenherstellern und Zulieferfirmen, die halt quasi sich jetzt auch verpflichten wollen, schon beim Bau der Satelliten darauf zu errichten, darauf zu achten, dass selbst wenn ein Unfall passieren sollte, dass sie nicht wirklich kontrolliert zum Absturz gebracht werden und so aus der Umlaufbahn gebracht werden, dass die halt Komponenten haben, die zum Beispiel aus Komponenten gebaut werden, die einfach nach einer gewissen Zeit ihre Festigkeit verlieren, also nach 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren oder sowas, und sich damit nicht in Luft auflösen, aber die Stabilität von diesen Satelliten gefährden, dass sie halt schneller die auf die Erde abstürzen können oder auf jeden Fall kein größeres Problem zum Weltraummüll beitragen. Neben dem ganzen Ambitionen, die es gibt, den bestehenden Müll zu entfernen, ist das eine sehr interessante Initiative, weil hier jetzt halt wirklich auch namhafte Industriegiganten in diesem Bereich halt wirklich auch so eine, ja, sich dazu verpflichtet haben, in diese Richtung Geld auszugeben. Es hat auch, es nimmt wohl auch Einzug in diese ganzen ESG-Kriterien, wo es halt um soziale und environmental friendly Governance Sachen geht. Das spielt da anscheinend auch eine Rolle, was Investoren angeht. Also Ariane Space, Astroscale, CNAS, Eutelsat und SpaceAble. Hey, großer Nebel. Um nur einige zu nennen, die sich da jetzt halt aktiv mit beschäftigen. Und das finde ich gut, weil ich kann es nur nochmal sagen, das ist einfach ein wirkliches Problem. Wenn wir da nicht aufpassen, haben wir da ein massives Verschmutzungsproblem. Und wie lange halten denn die Satelliten von denen? Weil von den Musk, die Dinger halten, eigentlich nur 5 Jahre, habe ich jetzt gehört. Oder hat der ja, aber berichtet? Gut, ich meine, die meisten Satelliten werden ja so gebaut, dass sie halt nach einer gewissen Zeit ihre Umlaufbahn verlieren und verglühen und dann stellen sie gar kein Problem mehr dar. Aber es gibt immer mehr Kollisionen. Es gibt immer mehr Fehlfunktionen von Satelliten, die das eben nicht machen und einfach auf ihrer Umlaufbahn bleiben oder ganz viele Zwischenfälle. Und es gibt halt ganz viel Weltraummüll, der sowieso schon da ist, aus Zeiten, wo sich die Leute einfach einen Dreck drum geschert haben. Immer wieder gerne nehme ich das Beispiel der Chinesen, die gedacht haben, hey, wir können doch einfach die Satelliten mit Raketen abschießen, dann haben wir auch kein Problem mehr, was halt auch zu ganz viel Weltraummüll gesorgt hat. Und es ist schon ganz gut, wenn die da noch ein bisschen mehr drauf achten, dass nicht mehr Müll im Weltraum entsteht. Das ist nämlich mittlerweile lächerlich, was da teilweise vor sich geht. Ich habe es ja schon immer wieder gesagt, die ganzen Missionen, die jetzt hochfliegen, durchfliegen immer wieder sogenannte Risikozonen, wo sie einfach durchfliegen müssen und nicht genau wissen, okay, gibt es da vielleicht Trümmerteile, von denen wir getroffen werden? Und das passiert ja ab und zu auch mal wieder. Ja, also das ist wirklich kein Problem, was zukünftig, es kann zukünftig katastrophal werden, aber es ist jetzt halt wirklich schon ein Problem, dass man jetzt halt wirklich aufpassen muss, dass man nicht durch irgendwelche Metallteile fliegt, die einen einfach zerschreddern. Und die müssen gar nicht so groß sein. Ach ja. Oh, die AfD will die Energiewende zurückgängig machen. Könnte man nicht einfach Pfand auf die Satelliten, wenn man Pfand auf die Satelliten nimmt, finden sich sicher auch alte Leute, die den Pfand dann einsammeln. Mensch, das habe ich ganz überlesen. Ich habe auch geguckt, ob wir was aus dem Bundestag bringen können. Wir hatten ja schon wieder eine Sitzung. Genau, ja. Und dieses hier, da ging es darum, dass man vor allen Dingen Kernkraftwerke wieder, also erstmal weiter betreibt, komisch, ne? Weiter ausbaut. Und das war natürlich ein Antrag der AfD und deswegen natürlich pfui. Und also die anderen Fraktionen haben sich insoweit, es war eigentlich großes Sophistengerangel, immer nur mit diesem Spruch von wegen, ja, die gucken nach hinten, aber wir müssen nach vorne gucken. Und als sie dann da mit neuen Reaktortechnologien angefangen haben und so, das war dann aber auch wieder verkehrt, das war dann alles nur irgendwelche, was hat die eine gemeint, das wäre so, irgendwelche Sachen, die nur in der Theorie funktionieren oder so, aber ich meine, wir hatten hier schon einen Artikel, dass diese Reaktortypen schon gebaut werden, ne? Also und also klingt für mich jetzt nicht so, als wäre das alles nur in der Theorie möglich, also halt auch so die Reaktortypen, wo halt diese verbrauchten Brennstäbe noch wieder weiter verfeuert werden können da. Und solche Sachen für Spaltung. Und dann ist es ja auch so, diese ganzen Dinge, die da alle mal verunglückt sind und so, sie sind halt auch uralt gewesen. Ne? Also die Technologie hat sich ja noch einiges weiterentwickelt und ist eigentlich aus meiner Sicht halt auch eine sichere Technologie. Also man kann es natürlich nie hundertprozentig ausschließen, dass irgendwas schiefläuft, aber da sind so viele Fail-Safes eingebaut bei diesen Kraftwerken heutzutage. Ja. Dass aus meiner Sicht halt eben auch betrieben werden kann weiter. Und das ist ja auch so, und das haben sie auch zur Sprache gebracht im Endeffekt, dass ja so ziemlich alle weiter auf diese Kernkraft setzen. Ne? Also in Frankreich oder so, da denkt kein Mensch daran, da auszusteigen oder in Amerika oder so. Ja, und wir verbrauchen die dann auch, ne? Es ist also, nur wieder so, dass wir in Deutschland das halt wieder besser wissen und hier halt irgendwie meinen, oh, es ist Teufelszeug. Und das deswegen halt. Ich glaube es trotzdem. So. Jeder macht es. Ich sag nur Frankreich. Ja. Alleine Frankreich ist, was die machen, ist lustig. Ja, wir kaufen den Kram im Endeffekt ja dann auch wieder an in Zukunft dann. Ne? Und also auch die Sachen, die sie hier vorgerechnet haben. Also ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ne? Also das war alles noch, ja, was sie hier meinen, das ist ja tralala und halala. Aber wenn ich irgendwie höre, wir brauchen 80 von diesen, was war das da, Terawatt oder so. Und wir haben, wenn wir das alles abschalten, noch 7 oder so. Und dann sagen wir so, ja, wir müssen halt einfach jetzt mehr Solar und Wind bauen und so. Aber das ist halt kein Ausgleich. Also wenn ich von 7 das Problem ist die grundlastfähige Reserve. Wenn wir nur genau so viel an Kapazität haben, wie wir in den Spitzenzeiten brauchen, haben wir keine Reserve. Wenn mal ein Kraftwerk gewartet werden muss oder ausfällt, was durchgängig der Fall ist. Ja, wir haben derzeit eine Reserve von 20% oder sowas grundlastfähig über den Spitzendingern. Und das funktioniert ja schon nicht. Und durch diese Abschaltung gehen es einfach nochmal. Ja, man will von 7 auf 80. 17% davon die Kapazität. Das heißt, wir haben 3% über den Spitzen. Und dann, also es ist halt hart. Zu der Geschichte würde mich aber wirklich die Position der FDP mal interessieren. Weil die sind doch deine Verhandlungen jetzt momentan. Kann ich dir sagen, Mamon, die FDP-Position ist, wir wollen das Finanzministerium. Die FDP-Position ist, wir müssen nach vorne schauen und nicht nach hinten. Genau das, was ich eben meinte. Also so. Interessanterweise flüstert es ja aus diesen Verhandlungen, dass die Grünen wollen, dass für Windkraftanlagen keine Naturschutzvorbehalte mehr eingelegt werden können. Yeah. Ja, das kannst du ja auch alles machen, wenn du dann hinterher wieder deinen Aktivisten losschickst. Das wäre ja auch nicht das erste Mal, dass sie gegen ihre eigenen Beschlüsse dann ihre Aktivisten losschicken, die dann irgendwelche Polizisten mit Kot bewerfen. Mache Forst oder so, genau. Wenn es nichts zu demonstrieren gibt, muss man das halt provozieren. Ne? Man muss ja in den Nachrichten bleiben. Oh Mann, ey, ja. Ist echt denkt wahr. An die Jungs mit den Tiki-Torches in Virginia, die versucht haben, die Nazis zu spielen bei dem Republikaner, als keine Nazis da waren. Das wird sicher immer beliebter werden. Ja, was auch in dieser Debatte zur Sprache gebracht wurde, ist, wir brauchen einfach mehr Gas und wir brauchen Nord Stream 2. So. Gaskraftwerke werden auch Idee, abgeschaltet teilweise. Ja, es geht nur mit Gas. Ja. Das ist halt der Punkt. Es geht nur mit Gas. Was sollen wir sonst machen? Ja, aber ich meine, wir haben gerade wieder dieses Ding und da haben wir auch gleich noch Quellen dazu mit Russland und was sie sich gerade für Krempel da irgendwie leisten. Und jetzt machen wir uns energietechnisch von denen abhängig. Ja, was kann da schon schief gehen? Aber ich kann dir noch was sagen, Preis. Es geht auch Carbonabscheidung sozusagen am Kohlekraftwerk. Dass man es aus den Schornsteinen praktisch direkt abfängt, einlagert 100 Meter unter der Erde für 1000 Jahre. Ja, da hast du absolut recht. Und diese Technik haben wir ja auch erfunden. Und die wird auch sehr gut eingesetzt in ausländischen Anlagen, wo die damit ihr CO2-Budget runterrechnen können. Aber in Deutschland wird ja explizit Kohlestrom abgeschaltet, ob die diese CCS-Anlagen haben. Weil wir so ideologisch sind, deswegen. Das ist logisch, ne? Ja, also bei diesen Geschichten ist immer die Frage, was kostet diese Energie dann dieses Reinpumpen von dem Zeug dann wieder? Weil, also ich habe ja schon Sachen zugehört, dass du dann nochmal 2 Kraftwerke brauchst, die diesen Carbon Capture Krempel dann da befeuern. Klar, und was ja gedacht ist, man nimmt den überschüssigen Solar- und Windstrom, die Spitzen, die man nicht anderweitig verbrauchen kann, und macht ja auch so lustige Sachen wie aus Erdgas Wasserstoff gewinnen. Und dann später den Wasserstoff halt wieder verfeuern, um Strom zu erzeugen mit irgendwie 60% Leistungsverlust und so. Ja. Ja, und dann ist es ja so, was Sie gemeint haben in dieser Debatte auch, dass ja das Uran auch irgendwo herkommen muss. Und das wäre ja dann. Aus Mali, ja. Macht man sich ja dann auch abhängig von anderen Ländern und so. Aber ich dachte, Hirschquelle ist doch eine gute Uran. Die Hirschquellreserven sind auch wieder, die dürfen halt auf Umweltschutzauflagen nicht so viel Wasser da abpumpen. Der Wasserpegel muss immer, der Grundwasserpegel, weiß, was ich meine. Wir brauchen noch nur Kraftwerke bauen oder ja, mindestens mal hauptsächlich bauen, die dann auch den Müll verwerten. Dann haben wir doch genug von, oder nicht? Also, wo ist das Problem mit der Beschaffung? Ja. Gibt's kein Problem. Es ist noch 95% Energie drin in den Stäben. Ja, auf jeden Fall in der Rede von Herrn Hilse ging es noch um Marxismus. Wollt ihr es hören? Gib's uns. Oh. Oh Mann. Energiemarxismus funktioniert wahrscheinlich genauso gut wie Agrarmarxismus. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich gebe den grünen Kommunisten und den Klimafanatikern in anderen Fraktionen ungern recht, aber ja, Sie haben recht, wenn Sie behaupten, es sei 5:05. Sie haben recht, wenn Sie sagen, dies sei die letzte Legislatur, in der die Weichen für eine bessere Zukunft Deutschlands und die Menschen gestellt werden können. Ach nein, Ihnen geht es ja nicht um Deutschland. Sie können ja mit Deutschland nichts anfangen. Sie wollen die Welt retten. Und wenn Deutschland dafür auf der Strecke bleibt, scheint es Ihnen recht zu sein. Und ja, es ist 5:12, aber nicht wegen eines vorrangig menschengemachten Klimawandels oder der Bekämpfung desselben. Es ist 5:12, fast schon Punkt 12, weil Sie mit Ihrer katastrophalen Energiepolitik wissentlich und offensichtlich willentlich Deutschland in den Abgrund steuern. Es ist die letzte Legislatur, die mit einer allerdings gewaltigen Kraftanstrengung noch verhindern könnte, dass völlig intakte, höchstsichere und zuverlässige Kern- und Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. Es ist die letzte Legislatur, welche die mit Sicherheit eintretenden Braun- und Blackouts noch verhindern könnte, die unweigerlich eintreten werden, wenn der Kohleausstieg samt der rein ideologischen Energiewende nicht rückgängig gemacht wird. Mit Braun- und Blackouts, die unsere Bevölkerung auf Schwerste treffen werden und deren Folgen überhaupt nicht absehbar sind. Nur so viel wissen wir, und das wissen auch Sie sicher, sie werden verheerend sein. Verheerend für die Menschen, verheerend für den Wirtschaftsstandort Deutschland und verheerend für unsere Gesellschaft. Wir wissen es, weil wir uns unseren gesunden Menschenverstand bewahrt haben. Sie müssten es wissen, da es in der Bundestagsdrucksache 17/5672 niedergeschrieben steht. Tausende Tote, Milliarden Euro Schäden, eine vollständige Destabilisierung unserer Gesellschaft. Bis zum Ende des Jahres sind es nur noch 6 Wochen. Bis dahin werden 3 Kernkraftwerke mit knapp 4.500 Megawatt Leistung abgeschaltet. Bis Ende nächsten Jahres werden dann die letzten 3 mit nochmals 4.500 Megawatt Leistung auf Nimmerwiedersehen abgeschaltet. Die lieferten jedes Jahr mehr als alle Solaranlagen zusammen. Das muss rückgängig gemacht werden auf der Stelle. Und mit Ihrer Hilfe, werte Kolleginnen und Kollegen der FDP und Union, könnten wir das auch tun, hier und jetzt. Eine Mehrheit dafür wäre vorhanden, auch wenn dafür viele über ihren Schatten springen müssten. Tun Sie es. Ja, Sie sind es den Menschen schuldig. Folgen Sie nicht weiter den Kommunisten, die unter dem Deckmantel, das Klima retten zu wollen, Deutschland zugrunde richten. Die Kommunisten propagierten früher, sie wollten das Proletariat befreien. Aber das Proletariat wehrte sich irgendwann gegen diese Vereinnahmung, weil es keine Befreiung, sondern eine Versklavung war. Nachdem auch die Befreiung der Afrikaner nicht so richtig funktionieren wollte, dachten sich die Kommunisten einen genialen Trick aus. Sie machten ein sogenanntes Rebranding und suchten sich als welthistorisches Objekt zur Rettung die Tiere, die Pflanzen und das Klima aus, wohl wissend, dass diese sich nicht wehren können. Inzwischen ist die 26. Klimakonferenz in Glasgow fast vorbei, wie die grüne Heldin. Jetzt holt er aber ziemlich weit aus. Ne? Ja, ich würde auch sagen, also das wäre mir neu. Also ich glaube, die sind immer noch bei den Schwarzen, bei den Frauen und so. Also sind die da zum Klima gewechselt? Kommt mir eher nicht so vor. Also ich kenne eine akademische Theorie, auf die er sich da wahrscheinlich beruft, dass halt die Leute ihre Zielgruppe geändert haben von den benachteiligten Arbeitern hin zu den benachteiligten Minderheiten, ja, und das schon, Behinderten, ja, und das Umweltschützern und sowas. Ja. Vielleicht meint er das, aber gut, ich meine, ist ja alles sowieso ein bisschen polemisch, was er sagt. Ne? Ja. Ja, außerdem, er ist auch derjenige, der schon dieses super Argument gebracht hat mit von wegen, ja, Klimawandel, aber es ist doch gerade kalt draußen. Ah, Gott, ja, genau. So. Ja, das kannst du natürlich nur dann lang vorhalten. Das ist nur so, jetzt hat er das formuliert, dann ist es eine AfD-Position, dann können die CDU und FDP natürlich nicht mehr dafür sein. Ich meine, dieses Thema ist einfach wirklich low-hanging fruit auch für die AfD, weil das, ich wende es mal ein bisschen positiv. Ich erinnere an die Webseite smarde.de, nicht smart mit T, sondern mit D am Ende. Da ist von der Bundesnetzagentur sehr schön visualisiert, wie Energie verbraucht wird gerade und welche Einspeisungen gerade von welchen Energiearten durchgeführt werden. Da kann man auch mal Filter, einfach mal Energie, Kohlekraftwerk, Atomkraftwerk rausmachen und dann kann man mal sehen, wie viel Strom wir in Zukunft importieren müssen. Bei gleichbleibendem Verbrauch, den wir jetzt haben, es sei denn, wir wollen extrem Energie reduzieren mit unseren ganzen Elektroautos und so, ne? Ich habe schon schlechte Träume. Auch sehr polemisch, aber das Thema bietet sich einfach an, weil es ist so eine offensichtliche Sache, dass wir bald auf Energieimporte angewiesen sein müssen, dass sich halt alle im Ausland die Hände reiben. Ja, und ich bin auch echt mal gespannt, wer politisch davon profitieren wird, wenn wir dann wirklich den Blackout haben, den ich eigentlich erwarte. Also, weil es ist halt eine Frage, wenn wenn wir auf Stromimporte angewiesen sind, sind wir halt darauf angewiesen, dass im Ausland die Kapazitäten auch da sind. Also im Ausland, das auch mit unserem Netz verbunden ist, die Kapazitäten da sind, uns diesen Strom immer zur Verfügung zu stellen. Ja? Ich meine, wenn die selber ganz viel Strom gerade verbrauchen, können die den nicht an uns liefern. Wenn wir den dann brauchen, dann können wir einen Blackout haben. Ich glaube eher, dass wir einen Blackout haben werden, weil die Infrastruktur so marode ist. Aber das ist ein zweites Risiko, das stimmt. Für uns, wenn wir keinen eigenen Strom haben, dann teilt es die Preise für uns. Und die ganzen anderen Sachen, die wir ja auch schon als Quellen hatten, zum Beispiel, dass ja bei diesen ganzen Stromtrassen, die wir brauchen, um das Zeug von der Küste nach Süden zu schaffen und so, dass da halt auch sehr starke Treibhausgase dafür gebraucht werden, für die Produktion von dem ganzen Kram, die dann aber, weil sie ja irgendwie im Industriellen da irgendwie stattfinden, dann wieder in Ordnung sind oder so, da hatten wir auch vor etlichen Wochen, Monaten, vielleicht sogar schon vor 2-3 Jahren oder so, kann ich mich auch noch erinnern, das wäre mir noch irgendwie hängen geblieben. Sowas wird natürlich nie zur Sprache gebracht, ne? Aber es sind dann irgendwelche Leute, die da halt meinen, so ja, wir gucken nach vorne, bla bla bla, diese ganzen komischen Sophismen, wird nur irgendwelche Redekunst angebracht, um den Leuten zu sagen, wie doof sie sind. Und hinterher geht dann aber wahrscheinlich doch wieder das Licht aus. Und dieses ganze superschlaue Gerede, weiß ich nicht, was davon dann übrig bleibt. Und wo ich auch dran denken muss, ist, dass es ja auch noch nicht lange her ist, dass unsere Bildungsministerin hier diesen Radweg mit Solarpanels beschichtet, da drauf runtergefahren so ist und gezeigt hat, wie die Zukunft hier funktioniert. Wenige Wochen später ist das Ding dann in Flammen aufgegangen und musste sofort wieder weggebaut werden. Und das ist dann so ein Sinnbild dafür, was man hier irgendwie meint, dass diese Technologien irgendwie der Heilsbringer sind, was ich aber nicht vermute. Also da sind sicherlich viele Sachen dabei, die man ins Auge fassen muss oder so, aber ich sehe das nicht, dass wir jetzt gerade von der Kernenergie da irgendwie loskommen, gerade wenn man halt irgendwie CO2 einsparen will. Dann ist das eigentlich Quatsch, aber es ist halt grüner Entstehungsmythos, übrigens in Deutschland auch ganz stark getrieben von den Kirchen, ne? Die waren da auch in dieser Anti-Atom-Geschichte ganz entscheidend, da wird auch wenig drüber geredet und aus meiner Sicht halt auch wirklich eine Glaubensfrage bei den Leuten und deswegen steuert er die Welt eigentlich in eine andere Richtung und wir halt nicht, weil wir ja so erleuchtet und super sind. Die Leute haben sich vor 20 Jahren darüber eine Meinung gebildet, als das wirklich akut war. Oder? Hier schlaue Reden darüber. Und da haben sie nichts geändert. Abliefern, dass wir nach vorne schauen müssen und nicht zurück und bla. Und das erinnert mich auch an Sozialismusrepublik irgendwie. Wo es halt auch dieses Blabla des Fortschritts halt ist, während man die Leute dann satt kriegen muss und gucken muss, wenn man den Wahltrabis baut. Ne? Wird, ja. Greta-Treffen für Märkte kam wieder einmal nicht viel mehr dabei heraus, als, ich zitiere, mit ihrer Genehmigung bla bla bla. Bla bla bla. da sind sich fast alle einig und es wurde auch viel darüber berichtet. Kaum berichtet wird dagegen darüber, dass die Landwirtschaft keine Dünger mehr bekommt, weil die Energie auch dank der Verweigerungspolitik gegenüber fossiler Brennstoffe zu teuer geworden ist. Damit sind die kommenden Ernten gefährdet. Der Gaspreis hat sich in den letzten Wochen mehr als verdoppelt, der Strompreis um 20, 30 und mehr Prozent, der Kraftstoffpreis um teilweise 50% gestiegen und kein Ende ist in Sicht. Und natürlich ist alles so gewollt. Die Grünkommunisten wollen, dass Energie zum Luxus wird. Sie wollen, dass Mobilität zum Luxus wird. Und ihnen ist vollkommen egal, wie viele Opfer es kostet. Wollen Sie als CDU und FDP wirklich den Wohlstand dieses Landes, dieser Ideologie opfern? Wollen Sie wirklich, dass die grünen Kommunisten die Zerstörung vollenden, dass Ihre Kinder in einem Entwicklungsland aufwachsen? Wenn nicht, stimmen Sie für unsere Anträge. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, wie gesagt, sehr low-hanging fruit für die. Und das hört sich vielleicht sehr zugespitzt an, dass die, was er gesagt hat, dass es halt Luxus sein soll, dass die Grünen wollen, dass es halt alles nur noch Luxus ist und nicht mehr der freien Bevölkerung der Bevölkerung frei zur Verfügung stehen soll. Das haben sie ja angesagt. Ne? Ich erinnere nur daran, wie sie früher gefordert haben, es könnte jetzt schon 20 Jahre her sein, dass sie damals gesagt haben, 5 Mark pro Liter Benzin, was jetzt 2,50 Euro pro Liter jetzt werden ungefähr. Das war halt die Forderung einfach nur genau aus dem Grund. Ja, wir machen es zum Luxus, um die Leute zu erziehen. Das war damals der Zeitgeist der Grünen. Das drücken sie jetzt nicht mehr so explizit aus. Tja, wie gesagt, sehr low-hanging fruit für AfD. Ja, und ich meine aber... Gerne zu. Aber auch halt, ich fand es ein bisschen sehr übertrieben. Auch das sagt, ja, die haben sich dann den Tieren der Natur zugewandt. Ich meine, Naturschutz ist keine schlechte Idee. Das ist richtig. Nur, also das ist auch so, das ist so eine ähnliche Haltung, wie es halt auch irgendwie in der Wolle gefärbt Ideologen auf der anderen Seite haben. Die anderen sind alle böse ja, und vereinen hätte, alles. Mit genau. Hätte vielleicht besser den Unterschied dazwischen Naturschutz und... Ich wollte das jetzt hier auch nicht einblenden, um mal zu zeigen, wie unglaublich geil die sind und dass sie es verstanden haben, sondern gerade diese Kritikpunkte an dieser Stelle, ne, wenn ihr die jetzt nicht gebracht hättet. Und ich habe ja auch schon gesagt, er ist halt auch einer von der Sorte, so es ist kalt draußen, also Schachmatt-Atheisten. Ne, also. Ach Mann. Ja, kommen wir zu einer anderen Art des Umweltschutzes und zwar zum De-Extinction Project von Colossal Laboratories and Biosciences. Ja, die planen nichts anderes als eine Art Jurassic Park. Nicht so mit T-Rex und Raptoren, aber mit anderen ausgestorbenen Lebewesen. Und das ist ein konkretes Projekt, was sie jetzt starten wollen mit dem Woolly Mammoth, wie es in Amerika genannt wird, also das Mammut. Ja, es ist ja das Wollmammut halt, das ist ja vor ein paar tausend Jahren ausgestorben und wir haben auch keine wirklichen Überreste von denen, dass man das DNA-mäßig hinbekommen könnte, mit Cloning-Technik das wiederherzustellen. Allerdings benutzen die eine Technik, dass die quasi Mammut-DNA mit Elefanten-DNA, also nehmen die fehlenden Mammutteile aus den Elefanten-DNA und machen einen Hybriden. Und so haben die schon einige andere Extinct Animals, also so eine Pferdeart oder eine Ponyart und was war das noch? Einige Pleistozän-Arten. Ja, und das Ganze machen die in Russland in einer Art von Jurassic Park. Das ist alles noch auf einem ganz kleinen Niveau. Es funktioniert auch nicht alles immer so, wie sich das vorstellen. Ja, also von einigen Versuchen des Klonens gibt es halt nur sehr wenige erfolgreiche Exemplare, die wirklich durchkommen. Das mit dem Mammut haben sie bis jetzt auch noch nicht wirklich hinbekommen. Aber sie haben etwas ganz Faszinierendes festgestellt, und zwar, dass dieses Projekt, wenn das erfolgreich ist und die das in Sibirien ansiedeln, dass es dann einen positiven Effekt auf den Klimawandel hat, weil wenn sich da Steppentiere wieder ansiedeln, dann wächst da Gras und es wird weniger CO2 und Methan freigesetzt. Und deswegen sammeln die jetzt ganz viel Geld ein auf der ganzen Klima ja Klimawandel Stiftungsebene, da werden die jetzt, ja, die, da haben die jetzt quasi den Durchbruch gefunden, wo das Geld herkommt, um das Projekt zu vergrößern. Und die wollen jetzt halt quasi mit dem Geld, was sie eingenommen haben, ihren Klonungsprozess perfektionieren und Tausende von Wollmammuts quasi züchten und in Sibirien dann ansiedeln und andere Arten sollen folgen. Und was sie auch tun wollen, Arten, die von der Ausrottung bedroht sind, die wollen sie auch klonen. Das ist natürlich alles ein bisschen schwierig, weil es hört sich jetzt so an, als ob dieser Prozess so einfach wäre. Erstmal gibt es schon einen Grund, warum die das in Russland machen, weil die das da dürfen, was sie in anderen Ländern nicht dürfen. Hier dürfen sie es ja beispielsweise nicht. Ja, dann haben sie halt so viele Fehlschläge, dass es halt, ja, es gibt mehrere Gründe, warum sie das in Russland machen, sagen wir es einfach mal so. Und wenn man den Film Jurassic Park gesehen hat, dann kann man sich ja vorstellen, dass das alles nur gut enden kann. Ja. Das Einzige, was ich wirklich interessant finde an dieser Sache, ist, dass es nicht ein kompletter Scam ist, sondern dass sie halt wirklich tatsächlich schon einige Sachen in einem sehr kleinen Rahmen vorzuweisen haben. Wie gesagt, jetzt gucke ich nochmal nach, ob ich diese Sachen geklont, wie die heißen. Oh Mann. Also ich habe das schon mal gesehen, dass man so Tiere rückzüchten kann, dass man frühere, wie soll man sagen, frühere Entwicklungsstufen wiederherstellt oder so. Das müsste dann ja auch reichen, oder nicht? Also eine ausgestorbene Rentierart, zwei ausgestorbene Bisonarten und Jakutenpferde haben sie wohl schon hinbekommen. Wie gesagt, mit der Einschränkung sehr viele Versuche, sehr wenige Erfolge. Ja, aber das fand ich sehr interessant, dass anscheinend die Technik so weit fortgeschritten ist, dass das tatsächlich schon möglich ist. Auch mit, wie gesagt, auch mit diesen ganzen vielen Fehlschlägen finde ich das faszinierend, dass es funktioniert. Ja, Kloniker können die wohl ein bisschen einigermaßen mittlerweile. Naja, hier hat der Olaf Scholz, was unser wahrscheinlich demnächst Kanzler ist, sich auf ein Gespräch eingelassen mit ein paar Hungerstreikenden, beziehungsweise eben so Klimajugendlichen. Die haben ja Hunger gestreikt vor einer Weile und wollten unbedingt mit irgendwelchen Verantwortlichen reden oder mit einem Kanzler oder Kanzlerkandidaten oder so. Und dann kam, glaube ich, der Scholz auch oder so und hat dann gesagt, ja komm, wir reden mal ein andermal. Und jetzt haben sie sich getroffen bei der Naumann-Stiftung, meine ich. Bei der Ebert-Stiftung. Aber die haben das auf jeden Fall live übertragen. Und aus der Wohnung von dem einen Hungerstreikenden wohl, einem jungen Mann eben, und seiner Freundin. Und die haben dem Scholz dann angeblich die Leviten gelesen und vor allen Dingen auch ihm angedroht, sie würden dann, wenn nächstes Jahr nichts passiert, was auch immer damit gemeint ist, dann die Bundesrepublik lahmlegen. So finde ich schon ein starkes Stück eigentlich. Ne? Ja, das ist total, Quatsch auch überhaupt. Total crazy, was sie da schon und ja, begründet wird das dann mit irgendwie Hunderten von Millionen von Toten oder so. Also haben sie sich irgendwelchen Schwachsinn erzählen lassen. Totales Untergangsszenario und auch dieses ganze so, ja, ich muss jetzt eigentlich hier Jura studieren, aber das kann ich ja jetzt gar nicht, weil ja die Welt stirbt und ja, stimmt, das war ja auch noch dabei, also äußerst dramatisch, das Ganze. Sie erwarten von ihm, dass jetzt konkrete Zusagen kommen, fand ich auch so eine tolle, weil das ist auch wieder so, das zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch diese ganzen Sachen, die wir seit Monaten haben, immer dieses Ding von wegen bla bla bla konkret und dann konkret heißt bei denen aber immer nur, wir erwarten, dass er jetzt kommt und sagt, ja, wollt ihr den totalen Klimakrieg hier ohne Rücksicht auf irgendwas? Ja, wollen wir. Und zwar, wann wollt ihr das? Ja, sofort, aber gestern. Und dann. Ja, und dann kommen sie mit einer Forderung, als erstes um eine Ecke, die was mit Lebensmitteln oder so zu tun hat. Das ist auch nicht so zielführend. Sie wollen auch irgendwie alles sozusagen, ne? Ja, die haben auch hier in diesem Artikel steht irgendwie, dass dieser eine Typ ihn auch angeschrien hätte, also den Scholz angeschrien in diesem Interview, was sie da mit ihm geführt haben oder so. Aber er hätte sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Stelle ich mir auch geil vor. Also es sind so Leute, die sagen so, ja, ich hungere jetzt hier und dann musst du dich mit mir unterhalten, weil die Welt geht unter und dann lässt du dich auch noch drauf ein auf die Scheiße und dann brülle ich dich an. Und die sind aber trotzdem halt der absoluten Meinung, dass sie da auf der richtigen Seite stehen halt, ne? Ja, der Scholz hat wohl so gesagt, ja, ich möchte aber, dass das auch gerne, dass das auch mit demokratischen Regeln irgendwie in Einklang ist oder so. Und dann haben sie ihm schon wieder irgendwas vorgehalten und hat dann gesagt, ja, so Leute, die einem sowas vorhalten oder so, das ist ja wohl. Wir brauchen ja hier die, na, das ist ja in der Geschichte auch immer super gelaufen, wenn halt diese jungen Leute da gemeint haben, na, sie müssten jetzt. Ja, vielleicht ist das aber auch ein richtiger Weg, ne, so ein bisschen auflaufen zu lassen mit diesem Quatsch. Also ich frage mich allerdings auch, wieso man in so einer Situation und als so jemand Gläubiger dann nicht mal ein bisschen auch sich mit, wie soll man sagen, mit Zweifeln oder so befasst, also mit den Grenzen der eigenen Theorie. Überlegt euch mal wieder dieses Gefälle, was es da gibt. Ne? Auf der einen Seite hatten wir hier dieses Ding von vor 5 Jahren von der AA-Stiftung und was das halt wirklich für Bahnen, ja im Endeffekt das alles halt vorgezeichnet hat, was dann später halt passiert ist mit Diskursverweigerung und Dämonisierung von diesen Männerrechtlern und diesem ganzen Zeug, was man da alles irgendwie in einen Topf wirft und umrührt und so. Und da geht überhaupt nichts drunter. Da gibt es keinen Durchbruch. Da ist sofort die ganze Masse an Experten da, die sofort sagt, dies, das, jenes bedeutet eigentlich das und das. Und wir ordnen das hier mal für euch ein. Und nee, ja, da und stimmt. Da brauchst du überhaupt gar nicht. Und das müsst ihr überhaupt gar nicht. Und ihr habt jetzt diese Sachen hier, das wirklich ein Playbook ist, was wir in der Gesellschaft schon ein paar Mal durchgespielt haben. Oder auf der Welt. Und was noch nie gut gegangen ist. Und da kommt jetzt mal keiner um die Ecke und sagt so, nee, stopp hier. Ne? Das ist nicht in Ordnung aus den und den Gründen halt. Also hier, wir brauchen keine Rotgardisten hier in Deutschland. Kriegt euch mal wieder ein. Und das ist nicht in eurer Verantwortung, hier irgendwie das Land lahm zu legen. Und ja, im Prinzip können ja machen, was sie wollen, meinetwegen, aber die sollen nicht so gehört werden. Auf der richtigen Seite und diese totalitären Bestrebungen hier von euch. Ne? Aber da kommt keiner um die Ecke und ordnet das dann mal ein. Und sagt ihnen irgendwie, sie sollen ihre scheiß Fresse halten. Und sich ja, der Spiegel ist sogar ziemlich unkritisch, ne? Finde ich, der Spiegel ist sogar ziemlich unkritisch, ne? Mit den Leuten. Also, finde da gar nichts komisch dran, scheinbar. Ich meine, es war vom Spiegel. Ach so, ja. Nee, ich meine es noch nicht mal nur dieses Ding jetzt hier speziell, sondern ganz generell, ne? Also, das ist ja generell so. Du hast ja den Tausende von Leuten, die da irgendwie meinen, dies, das, jenes und so muss man die Diskussion führen und diese ganzen Experten da. Aber bei dieser Sache so, ja, dann kommst du gerade so jetzt vorbei und dann schreit er dich halt mal eine Runde an und so. Du bist ja nur der zukünftige Bundeskanzler, so, wenn da irgend so ein 20-Jähriger dich anschreit. Was soll's? So, ne? Und auf der anderen Seite hier, der Scholz hat ja in dem Alter auch noch dafür plädiert, dass man sich der DDR annähert und lauter solche Geschichten. Da hatten wir ja hier auch mal diesen Artikel von Hubertus Knabe. Ja, das gehört vielleicht auch irgendwie mit zum Alter dazu oder so, aber das kann man dann halt eben auch entsprechend einordnen. Ne? Und aber das wird jetzt hier nur so dargestellt, als wären das ja einfach nur die Leute, die sich Gedanken machen über unsere Zukunft und alle anderen. Das sind eben die Schweine, die... Ja, das ist der Punkt, dass darüber berichtet das wird. Hand, ne? Hier, den man das Handwerk hier legen muss. Ne? Also. Ja, vielleicht hat man die früher nicht so ernst genommen, so Leute, ich weiß es nicht genau. Ne? Doch, man hat die schon auch ernst genommen, aber ja, es ist einfach dieser Unterschied zwischen... Auf der einen Seite muss man das wirklich so stark einschränken, wie es nur irgendwie geht. Ne? Hier ist der Whistleblower und blowt seine Whistle und wir wissen ja schon, was Sache ist. Und ja, wenn sich die dummen Leute nicht selber impfen, dann muss man sie halt zwingen. Oder was weiß ich nicht was. Ne? Aber bei dieser Geschichte dann hier, da muss man es dann ernst nehmen und dann so tun, so nach dem Motto, ja, eigentlich haben die ja das Herz am rechten Fleck oder so. Aber was haben die nicht? Die sind verblendet. Ja. Die sind verblendet und die sind ohne Ende radikalisiert und das hatte ja auch die eine Tante da selber gemeint. Das war doch dieses Ding auch, wo sie die da gefragt hatten, was sie denn jetzt machen würde, wenn sich der Dings da nicht mit denen unterhält. Und da meinte die doch dann irgendwie so, ja, och, dann radikalisiere ich mich jetzt hier so weiter auf anderen Wegen oder so. Ne, und das wird auch einfach so stehen gelassen. Ne? Ja, normal halt. Ne? Die Leute hier mit dem bei die Welt geht ja auch unter und dann radikalisieren wir uns jetzt mal eine Runde. Das bedeutet ja nur, dass wir alle hier die Auslöschung überleben. Mehr bedeutet das ja nicht. Rades kommt ja von Wurzel, sagt ja auch schon die Verfassungsrichterin Frau Beer. Ne? Und ja, man erkennt ja aber daran auch eben, wie die sich mit ihrer Umwelt auseinandersetzen. Also sie haben offensichtlich doch noch nie mit jemandem drüber gesprochen, der es ein bisschen anders sieht oder so. Ja, vielleicht ja doch. Aber die wissen ja halt eben schon, dass sie recht haben und dass die anderen böse sind. Das wissen sie ja alles. Und deswegen können sie ja auch den Scholz da anschreien, der ja sowieso jede Menge Zugeständnisse denen machen will. Das reicht alles nicht. Ja, im Gegensatz dazu vernichtet hier Nike angeblich Neuware. Ich hatte mich über den Titel, wie soll man sagen, ist schon ein bisschen, fand ich schon alles ein bisschen bemerkenswert. Aber es ist nicht offensichtlich doch nicht ganz so schlimm, wie hier Panorama das ein bisschen macht. Denn sie schreiben ja schon, dass der Konzern damit möglicherweise gegen deutsches Recht verstößt. Also es ist wohl so, dass die jetzt ein paar Schuhe genommen haben von der Kebekus zum Beispiel und haben die dann mit einem GPS-Tracker versehen und verfolgt. Ja, und die waren zwar natürlich nicht mehr neu, aber die waren auch noch nicht ganz so schlimm ausgelatscht und sind dann eben aber trotzdem zur Mülldeponie, der Nike-Mülldeponie da in Bettelgänge gekommen und das fanden sie schon schlecht. Ja, was haben sie noch so, wie gesagt, so ein paar Schuhe verfolgt, wohl auch welche angeblich neue oder fast neue, aber es ist nicht so ganz klar. Ja, und im Endeffekt ist nicht hundertprozentig gesichert eben, dass Nike da wirklich Neuware vernichtet. So, das geht vor allem nicht ganz klar raus beim Panorama. Das heißt nur, dass da unter anderem ein Schuhpaar gesichtet wurde, wo dann noch dieses Papier drin war oder so. Ja, das Problem ist, dass es um Retouren geht. Also das ist halt das mit der Neuware. Es geht halt um Sachen, die Leute bei Nike kaufen und dann von ihrem Rückgaberecht Gebrauch machen. Und sehen, ja, das heißt, sie wollen die Modelle vom Markt kriegen, damit sie die neuen Modelle besser verkaufen. Ja, die wollen die Lagerkosten nicht bezahlen und die Logistikkosten und. Ja, das ist ja auch. Das macht Amazon ja gerüchterweise auch. Ja, Amazon macht das gerüchterweise aber auch in Auftrag dieser Firmen, oder nicht? Versucht, nicht nur Nike, so, das sollte vielleicht auch noch dazu gesagt werden, aber Nike, ja, die sind da, die haben da halt mehrere Proben gemacht, dass sie halt Schuhe gekauft haben, direkt zurückgegeben haben im anderen Laden oder am gleichen Tag später. Und deswegen gehen die davon aus, dass es wirklich so ist. Und da sollen Schuhe gesichtet worden sein, wo noch das Papier drin war. Das habe ich auch gelesen. Das würde ja irgendwie darauf hinweisen, dass die vor Ort einen Informanten haben, der da ein Foto gemacht hat oder der dort in Belgien oder Niederlande oder wo die Schuhe vernichtet worden sein sollen, arbeitet und das wurde nirgendwo erwähnt. Deswegen fand ich das seltsam mit dem. Du hast es ja auch gesagt, da soll Papier im Schuh drin gewesen sein. Ja, wo sie die Informationen hatten, stand nicht dabei. Genau, woher wissen wir das? Haben die da jemanden vor Ort? Das wäre eine Information gewesen, die gut ist. Ja. Und das verstößt halt gegen deutsches Recht und da müssen die dann 100.000 Euro Strafe zahlen, Nike. Also ich würde fast behaupten, dass die, wenn sich das intern für die rechnet, mehr als 100.000 Euro dadurch einsparen. Also ist das auch nicht wirklich eine Strafe, die Nike abschrecken wird, das nicht weiter zu tun. Ja, und außerdem sind sie aus Sicherheitsgründen extra nach Belgien gegangen, ne? Damit sie die deutsche Strafe nicht bezahlen müssen, nehme ich mal so an. Ja, ich wusste nicht, ob ihr es wusstet, der Zusatz AdBlue ist offensichtlich dafür da, die Fahrzeuge abgasfreier zu machen oder so, ja. So ist das wohl. Und der geht jetzt aber langsam wohl zur Neige. Und es ist aber in vielen Autos mittlerweile so, oder in vielen Dieselfahrzeugen mittlerweile so, dass sie nicht anspringen, wenn kein AdBlue im AdBlue-Kästchen oder so ist. Da muss man irgendwie so alle 5.000 bis 10.000 Kilometer wohl nachfüllen. So ein bisschen wie beim Öl. Ja, und das, wie gesagt, geht langsam zur Neige. Das hat damit zu tun, dass dieses Zeug mit Hilfe von Ammoniak und bla erzeugt wird, was wiederum aber in der Produktion Gas verbraucht. Und zwar wohl nicht ganz so wenig. Und weil die Gaspreise ja gestiegen sind, produzieren die dann weniger. Oder es wird dann teurer, beziehungsweise ist einfach momentan ein bisschen weniger da. Also es ist nicht ganz klar. Es gibt Verbandsvertreter, die meinen, man sollte sich mal keine Sorgen machen. Es gibt wiederum andere, irgendwelche Logistikvertreter, die meinen, es wird aber langsam eng. Und zumindest in Südkorea ist man wohl auch schon zu Hamsterkäufen übergegangen von AdBlue. Ja, weil der LKW-Verkehr sollte ja nun auch wirklich nicht lahmgelegt werden. Das wäre schon schlecht, ne? Das scheint aber momentan nichts darauf hinzudeuten. Man weiß es nicht genau, was die Tagesschau dann damit will. Entweder gibt es ein Problem oder nicht. Also sie sagt es nicht so ganz genau. Es geht allerdings irgendwie, es wird auf mindestens teurer, sag ich mal so. Und momentan hat man eben die Produktion etwas gedrosselt. Ja, es gibt halt, große Verteilungsschwierigkeiten. Das hängt halt mit dem Chaos auf dem Weltlogistikmarkt derzeit zusammen. Ich habe es nicht mit AdBlue konkret gelesen, aber bei anderen Additiven für Flugzeugkerosin und solche Sachen beispielsweise, dass es so ist, dass diese Sachen halt in Regionen produziert werden, wo es halt besonders billig ist zu produzieren und wo die halt auch Lieferverträge haben, die kurzfristig laufen und Überkapazitäten besonders billig auf dem Markt aufkaufen. Und das lohnt sich halt auch nur dort zu produzieren, wenn die Rohstoffe zu diesen billigen Konditionen geliefert kommen. Und derzeit ist es ja so, dass die Hersteller die Rohstoffe dahin liefern auf dem Weltmarkt, wo die höheren Preise bezahlt werden vor Ort. Das heißt, deswegen kommen die da nicht hin. Und es werden ja die Frachtkapazitäten knapp und deswegen werden Aufschläge gezahlt für den regulären Frachtverkehr. Das wird es noch mal teurer. Und deswegen kommen die Rohstoffe nicht in diese Regionen, wo diese riesigen Industrieanlagen stehen, weil die da billig produzieren können. Und deswegen müssen jetzt halt entweder Industrieanlagen in anderen Ländern wieder aufgebaut werden, in Betrieb genommen werden, oder es muss da halt, oder es wird halt sehr viel teurer. Ja, das Ganze. Und es dauert halt, bis die da ihre Preise anpassen können. Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem AdBlue zusammenhängt, aber wie gesagt, ja, ich kann mir vorstellen, dass man das System vielleicht auch überbrücken kann. Da fährt man eben wieder einen dreckigen Diesel, dann erfüllt man eben diese Euro 4, 5, 6 Normen nicht. So, und dann hätten die hohen Gaspreise, die erzeugt wurden, unter anderem durch unser Energiewendeproblem, dann die Folge, dass wir mit einem dreckigen, stinkenden Diesel wieder rumfahren. Herzlichen Glückwunsch. Ja, man könnte ja auch so eine Hashtag-Kampagne machen. Fährt Blue statt AdBlue. Weil ich das so verstanden habe, dass das Problem mit dem Gas nicht bei uns liegt, sondern weil die Niederlande das irgendwie nicht mehr produzieren. Ich habe das so verstanden, dass das Problem mit dem Gas am Preis liegt. Aber gut. Ja, der Preis und die Verteilung, die Logistik, das von A nach B hat. Ja, okay. Ja gut, wie heißt der Nord Stream, ne? Fehlt ja noch. Ja, es ist halt die Supply Chain Crisis und komme direkt zu. Verhandeln die das noch hart. Hershey's ja. Cookies and Cream ist einer meiner absoluten Favoriten. Supply Chain Crisis. Ja, das ist ein. Da geht es jetzt um die Auswirkungen von dieser ganzen Supply Chain Crisis auf einen anderen Markt, und zwar auf den Werbemarkt. Und zwar ist es jetzt teilweise in manchen, also man muss bevor man darüber anfängt zu reden, unterscheiden über Waren, die digital angeboten werden und digital beworben werden, die sind davon überhaupt nicht betroffen. Aber Waren, die halt körperlich an den Kunden gebracht werden müssen, wie Lebensmittel, Möbel, Autos, alle Sachen, die man anfassen kann, Endkonsumerprodukte, die sind halt von den Problematiken, die ich vorhin schon beschrieben habe, betroffen. Ja, und es gibt überall Lieferschwierigkeiten bei gleichbleibender Nachfrage. Und die Logik von Werbung ist ja, die Nachfrage zu steigern, damit man mehr Absatz machen kann. Aber wenn man jetzt in einer Situation ist, dass man die Nachfrage schon kaum bedienen kann, weil man auf der Angebotsseite die Probleme hat, macht es für viele Unternehmen wenig Sinn, noch extra Werbung zu schalten. So beispielsweise Hershey, die ja Schokolade und anderen Süßkram herstellen, oder Kimberly-Clark, die machen Toiletten und Papierartikel und andere Sachen, Sanitätsartikel, die sagen einfach, gut, wir haben die Nachfrage, wenn wir jetzt Werbung machen würden, würde die Nachfrage steigen, sonst würde es sich nicht lohnen, die Werbung zu machen, und diese steigende Nachfrage könnten wir nicht bedienen, deswegen schalten wir keine Werbung mehr. Ja, und das hat halt wirklich Auswirkungen, dass man wirklich sieht, auf dem Werbemarkt, normalerweise ist im vierten Quartal die stärkste stärkste Zuwachs an zusätzlichen Werbeetats, die in den Markt fließen, wegen der Weihnachtszeit und Ende des Jahres, Ende des Bilanzjahres teilweise auch. Und diesmal gibt es im Endeffekt einen Einbruch von 5% zum Vorjahr. Ja, und es ist ziemlich signifikant für die Weihnachtszeit, sage ich mal, auf dem Werbemarkt. Das einfach nur, es ist halt wie ein Domino-Effekt, der durch die ganzen Wirtschaftssysteme fließt, ja, einfach nur hier der Werbungsmarkt ist dadurch diese Sachen auch beeinträchtigt. Liegt irgendwie auf der Hand, wird man ja, habe ich ja jetzt schon erklärt, die Logik ist ja, man will mehr Kunden haben, aber wenn man die bestehenden Kunden schon nicht mehr bedienen kann, warum dann überhaupt Werbung schalten? Ja, ist natürlich eine Katastrophe für die Werbungsbranche. Die einzige Rettung von denen ist halt, dass halt die Zahlen nicht um mehr als 5% eingebrochen sind. Liegt halt daran, dass halt sehr viele digitale Produkte verkauft werden und die mittlerweile auch sehr großen Anteil am Werbeetat haben. Noch nicht mehr als 50%, aber natürlich steigend. Und wenn die traditionellen Werbeetat-Partner immer weniger Werbung schalten, dann wird bald halt nur noch Online-Werbung das der Umsatzbringer bei denen sein. Ja, ja. Schon seltsame Zeiten in der Werbebranche. Ach ja, und eine Sache war noch, eine kleine Anekdote, wenn gerade eine Pause ist. Tesla hatte eine Werbung geschaltet für Tesla Y und dann haben die diese Werbung gecancelt, weil die ein Teileproblem hatten und die konnten keine USB-Schnittstellen mehr in die Autos einbauen. Und dann konnten die natürlich nicht eine Werbung zeigen, wo prominent dieser USB-Anschluss gefeatured wurde. Ja. Da haben sie einen Doppel-Whammy bekommen. Der gute Herr Fischer mal wieder. Hallo? Das war doch. Ach ja, stimmt, der war ja auch von mir. Das Periodensystem der Sicherheit, Verzeihung. Ja, ein Artikel von Thomas Fischer, hatten wir ja vorhin auch schon erwähnt, im Zusammenhang mit Nein heißt Nein. Ist ja einer der wenigen Kritiker und Mahner war. Und ja, hier, das ist an sich schon mal eine Leseempfehlung, weil es ein sehr langer Artikel ist. Und es geht um den dritten periodischen Sicherheitsbericht, der jetzt, nachdem er eigentlich im Fünfjahresturnus erscheinen sollte, das letzte Mal ist er 2006 erschienen. Also jetzt der dritte Periodenbericht nach 15 Jahren. Deswegen interessant, weil man endlich mal wieder so ein Dokument hat und er empfiehlt das halt zur Lektüre. Ich lese einfach mal was vor. Man erfährt, dass Sicherheit und Unsicherheit, Wohlverhalten und Abweichungen keine vorgegebenen technischen oder naturwissenschaftlichen Kategorien sind, sondern Bewertungen, die sich ständig dynamisch ändern. Und zwar in der allgemeinen Kommunikation, im realen Leben und meist erst lange danach in Gesetzen. Das ist der Grund, warum die meisten Menschen in Deutschland heute nicht mehr denken, es müsste strafbar sein, sonntags nicht zur Kirche zu gehen, vorehelichen Geschlechtsverkehr auszuüben oder die falschen Fernsehsender anzuschauen. Die Sache mit der Veränderung der Sitten hat also auch durchaus Vorteile. Freunde der guten alten Zucht und Ordnung. Ja, empfiehlt die Lektüre dieses Berichtes, weil er A, einen sehr positiven Trend aufzeichnet und B, eben auch den gesellschaftlichen Wandel so ein bisschen aufzeigt und weitere philosophische Ausführungen. Interessante Zahlen beispielsweise auch, derzeit sitzen etwa 50.000 Strafgefangene und ca. 13.000 Untersuchungsgefangene in Justizvollzugsanstalten. In 10 Bundesländern sitzen etwa 6.000 Personen aufgrund von strafgerichtlichen Verurteilungen in der forensischen Psychiatrie und ungefähr 4.000 in Erziehungsanstalten. Also ungefähr 90.000 Gefangene in Deutschland, wenn man die psychiatrischen Zwangseingewiesenen und die zwangseingewiesenen Erziehungsanstalten mitzählt. Ja, schon auch eine interessante Zahl. Hätte ich nicht gedacht, dass es so viele sind. Ja, auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Sehr langer Text, immer super. Thomas Fischer. Ne? Mein Rat, lesen Sie am nächsten Wochenende mal 2 Stunden im dritten periodischen Sicherheitsbericht. Freuen Sie sich über alles, was besser wurde. Das ist gut gegen Corona-Furcht. Mindestens so spannend wie das Herumstehen in vollen Kneipen. Und außerdem, es schadet auf keinen Fall der Sicherheit oder den Verbrechensopfern, wenn sie sich mal über etwas anderes freuen, als über die neueste Weltuntergangsmeinung. Ja, von der Krise zum Krieg. Die das NATO war, glaube ich, von Mammon, ja. Der ist gar nicht da, ja. Machtspiel. Die NATO liegt besonders auf Putins Machtspiel. Ich fand dieses Bild schön, was auf Twitter kursiert ist, mit Merkel und Putin und der Sprechblase über eben, wegen dir kommen doch die ganzen Leute hierher. Wäre es nicht einfacher, wenn wir dich da runterbringen? Ich bin wieder da. Ja, der Artikel beschreibt vor allem die Zusammenarbeit der beiden, ja, oder die, dass sie sozusagen an einem Strang ziehen würden bei dem Umgang mit der NATO und überhaupt sozusagen mit den Flüchtlingen. Ja, außerdem steht ja halt auch drin, dass irgendwie Putin da alles irgendwie weggezogen hat von der NATO und irgendwie gesagt hat so, ja, hier, ich habe ja einen Botschafter in Belgien, wenn ihr irgendwas von mir wollt, dann fragt doch den oder so. Ja, und die hatten ja wohl auch irgendwie Flugzeuge auffahren lassen da oder rumgeflogen an der ukrainischen Grenze oder wie war das? Oder an der weißrussischen Grenze? Damit hat er ja so ein bisschen gewunken. So. Meer haben die auch irgendwas gemacht. Ja, ich habe es nur überflogen, aber... Naja, das ist so ein Wink mit Zaunpfahl, ne? Ja, ist ein sehr langer Artikel, der also viele Details beinhaltet und das analytisch auch herleitet. Ja, ich fand es ein bisschen zu viel, weil die Einordnung dann so ein bisschen verloren geht, aber es ist eben auch ein komplexes Thema, ja, genau, ne? Was die Weißrussen da machen an der Grenze in Polen, das ist für mich schon schwer nachvollziehbar. Es wird vermutet, dass er vielleicht irgendwie Geld haben will, wie der Erdogan oder so, für das Aufhalten oder für das Stoppen der Durchleitung. Aber so richtig deutlich, klar ist mir es nicht. Ne? Richtig eindeutig das wohl nicht. Ja, der Vergleich bietet sich irgendwie schon an, ne? Ja, es könnte ja lukrativ sein, ne? Was hat die EU bezahlt? Ja, dafür? Nur liegt Erdogan halt auf der Fluchtroute und Belarus müsste die Leute importieren werden. Die sind ja bisher, der Großteil dieser Menschen kam ja über Istanbul mit Linienmaschinen nach Belarus. Jo. Ja, einige wussten wohl noch nicht mal, dass irgendwie hinter Belarus nicht direkt Deutschland anfängt oder so. Mhm. Aber gut, ja, also wenn die Leute dann auf Arsch. Ne? Und die Grenzübertritt ist ja wohl schon klar, was Fluggesellschaften, die gesagt haben, okay, wir fliegen jetzt nicht mehr die Leute vom Irak nach Belarus direkt. Ja. Schon eine sehr seltsame Situation, das Ganze. Aber ja. Ne, wir kennen das ja an sich aus anderen Ländern. Aber, ne? Ja, ich denke mal, die Belarus, schöne Diktatur vor den Toren Europas. Ja. Ist das nicht der? Das ist doch, damit werben die doch, oder? Ja. Kommen wir in ein anderes wunderbares Land, nach Libyen, Nordafrika. Die internationale Gemeinschaft will Wahlen in Libyen um jeden Preis. Um nochmal kurz zusammenzufassen, wie die Situation in Libyen jetzt sich derzeit immer noch darstellt. Wir haben den Westteil, der von der internationalen Gemeinschaft akzeptiert wird als legitime Regierung Libyens. Und wir haben den Ostteil unter General Khalifa Haftar, der eben ja de facto den Ostteil des Landes kontrolliert. Und es gibt da auch keinerlei Revolutionsneigung oder sowas. Die stehen sich einfach frontal gegenüber. Der Ostteil des Landes wurde von Russland unterstützt, der Westteil des Landes wurde von der Türkei unterstützt. Der Westteil des Landes hat halt aufgrund von seiner internationalen Akzeptanz sehr viele internationale Abkommen durchgedrückt, die der Ostteil des Landes nicht haben wollte. Ich erinnere nur an das Abkommen mit der Türkei, dass man die internationale Zone ausweitet, um der Türkei mehr Förderrechte zu ermöglichen. Und natürlich die Einmischung in den ganzen Konflikt mit Zypern, was die Förderrechte angeht und solche Sachen. Von Nordzypern gar nicht zu reden. Und jetzt in dieser Situation will die internationale Gemeinschaft Wahlen in Libyen um jeden Preis. Ja, und ne, schreibt die Neue Zürcher Zeitung auch, trotz kleiner Fortschritte bleibt ungewiss, ob im Dezember tatsächlich gewählt werden kann. Die kleinen Fortschritte, die es gibt, sind, dass es seit einem Jahr eine Waffenruhe gibt und nicht mit Schwärmgerät, Flugzeugen und Panzern aufeinander geschossen wird, sondern nur kleinere Scharmützel teilweise stattgefunden haben, die aber auch schnell unter den Teppich gekehrt wurden. Die russischen und türkischen Milizen, wie sie immer genannt wurden, ne, die Soldaten halt, die sind mittlerweile auch wieder größtenteils aus dem Land abgezogen. Die russischen sind fast alle schon abgezogen. Die Türkei hat die Hälfte ihrer militärischen Beobachter noch nicht abgezogen. Das wird halt quasi als Voraussetzung gehandelt, dass halt die ganzen ausländischen Truppen jetzt das Land verlassen und die türkischen Truppen und verschiedene afrikanische Söldnertruppen, die im Ostteil des Landes halt noch stationiert sind, die sollen jetzt noch das Land verlassen vor der Wahl. Und dann soll die Wahl stattfinden. Und wer steht zur Wahl? Wer hätte es gedacht? Der Machthaber des Westteils des Landes und der Machthaber des Ostteils des Landes. Und ja. Und der Präsident des libyschen Präsidialrats, das ist quasi ein Kompromissgremium, was geschaffen wurde, um West und Ost quasi gemeinsam an einen Tisch zu bringen. Und auch nur in diesem Gremium durften internationale Abkommen abgeschlossen werden, zum Beispiel, was der Westteil des Landes natürlich immer ignoriert hat. Ja, also die Frage, wird der Kompromisskandidat jetzt gewählt, der diesem Rat vorgesessen hat, der als Marionette des Westteils des Landes gilt? Das sind halt wirklich sehr seltsame Zustände. Also die Leute haben das Land da aufgeteilt in Ost und West und sollen jetzt aber gemeinsam wählen. Das soll ja verhindert werden. Und die internationale Gemeinschaft. Was denn, dass sie sich aufteilen in Ost und West? Der Westteil ist die legitime Regierung, der Ostteil sind die Rebellen. Und was, das kann man einfach de facto so nicht sagen, wie die Verhältnisse vor Ort halt sind. Ja. Ja, irgendwie und, haben sie es ja auseinanderdividiert, woran auch immer sie das dann festgemacht haben, aber ja, das ist, kann man ja, dann nicht das da. Ist einfach eine sehr, sehr seltsame Situation und ich befürchte, dass es da halt auch wieder zu größeren Konflikten kommen wird. Weil, ja, na klar, wenn sie da irgendwie zwei Parteien haben und müssen dann so einen Führer irgendwie wählen, ne? Es hat sich jetzt einer der Söhne von Gaddafi hat jetzt quasi gesagt, komm, ich stelle mich auch zur Wahl, vielleicht werde ich ja gewählt, um Größeres zu vermeiden, aber das ist mehr, der hat keine Wahl, also der wird nicht von vielen Leuten gewählt werden, so, wird einfach nicht passieren. Und ja, Verzeihung, Mamon, was wolltest du sagen, ich habe dich unterbrochen. Weiß ich nicht mehr, aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie mit diesem Gaddafi dann auch international Anerkennungsschwierigkeiten kriegen. Und das wissen die Leute da, deswegen werden sie ihn nicht wählen. Ne? Deswegen schlechte Karten. Das wäre doch aber auch irgendwie eine Parodie der Geschichte, wenn jetzt wieder der Gaddafi wurde quasi mit dem Stock aus seinem Amt befördert. Ja, und der Sohn soll dann der sein, der das Land nach Jahrzehnten des Krieges wieder zur Frieden bringt. Ja. Ja, sowas klappt ja. Hey, vielleicht passiert das ja. Ne? Ja, ja, möglich ist das ja noch. Ja, nur wie gesagt, also da haben sie zwei Gebiete jetzt im Prinzip, die sich ja noch irgendwie unabhängig da scheinbar einigermaßen miteinander vertragen oder was. Und dann machen sie jetzt, dann muss jetzt unbedingt eine Wahl und einen Herrscher drüber klatschen oder was. So, dass sie sich damit an der Haare haben. Also ich weiß es ja nicht, vielleicht ist es ja religiös motiviert, dass sie sich da so getrennt haben oder so. Und dann würde das doch wieder nur zu Ärger führen. Also ja, genau, es ist wahrscheinlich irgendwie ein Konfliktherd weiterhin. Ne? Ja, der ganze Konflikt zwischen den Teilen ist halt ja geprägt von internationaler Einmischung und die Wahlen sind auch geprägt von internationaler Einmischung, ja, weil das wird denen aufgepresst, genau wie du sagst. Aber man muss auch sagen, der ganze Staat, der Westteil des Landes und der Ostteil des Landes, die sind halt ja. Es hat schon einen Grund, warum Libyen ein Land ist, ja, weil die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit des Landes hängt an sich davon ab, dass West und Ost miteinander kooperieren. Mhm. Ja, weil im einen Teil des Landes halt die Rohstoffe sind und im anderen Teil sind Industrieanlagen und so weiter und so fort. Ja. Ne? Und wir importieren ja ganz viel Öl und Gas von Libyen. Also nicht unbedingt wir, aber Italien auf jeden Fall. Und das ist ja auch immer so ein Thema. Okay, wenn sich die Gruppen danach getrennt haben, wo es was zu holen gibt und wo es nichts zu holen gibt, ist natürlich auch, ein bisschen schwierig, ja. Ja, da kann ich nur sagen, geht in den Wald, solange ihr es noch könnt, solange es nicht alles gefroren ist bei den Temperaturen. Jo, und denkt mal drüber nach, ob ihr euch nicht impfen lassen möchtet. Im Wald hört euch niemand ausrutschen. Ja, bei Twitter heißt es gerade noch, also ich kann das jetzt natürlich nicht prüfen oder so, aber da schreiben auf jeden Fall diverse Menschen, dass wohl der Ehemann von der Mighty, der soll wohl bei Merck arbeiten, also bei so einem Pharmaunternehmen und theoretisch halt auch irgendwas davon haben quasi. Wenn der Vater von dem ist doch, glaube ich, Pressemann Leindecker, ne? Ist doch ein alteingesessener Presse, ja, so also ein bekannter Journalist halt. Der hat auch irgendwie Journalistenverband oder so eine Art. Ja, ja, keine Ahnung, mit Einschränkungen halt, ne? Weil kann ich jetzt alles nicht prüfen. Habe ich nur gelesen. Na, jetzt schon Connections. Das Übliche halt. Wir sind ja hier Vollprofis, ne? Wir, wir kümmern uns ja darum, dass hier keine Desinformationen verbreitet werden. Nein. Dann lieber mal was weniger sagen. Mindestens mit einem Disclaimer. Und trotzdem 4 Stunden brauchen. Ja. Lest die ganzen Bücher, die wir immer schillen. Genau, geht auf der safespace.net. Denkt immer dran, dass wir euch zu einem sehr seltsamen Zeitpunkt in eurem Leben kennengelernt haben. Müsst immer fördern, was der Freiheit dient und immer zerschmettern, was ihr schadet. Jo, nieder mit dem Kulturmarxismus. Ja. Lasst euch gut gehen. Gendert nicht rum. Ne? Ciao, bis nächste Woche. Tschüss. Ach, 4 Stunden. Ey. Kulturmarxismus.